Der Kadett im Regiment Garde du Corps, Friedrich Freier von der Trenk, stand inmitten seiner Quartierstube, die nichts weiter aufwies als zwei Betten und Tisch und Schrank und Stühle aus Tannenholz, und betrachtete seine neue Uniform. Deren Stücke lagen ausgebreitet auf einem der Betten, beleuchtet von zwei Kerzen, die der junge Herr rechts und links entzündet hatte. Und ihre Pracht kontrastierte beinahe anstößig mit der kahlen Umgebung. Es lagen dort ein Rock aus scharlachrotem Samt mit reicher silberner Fransenarbeit verziert und sowohl vorne als auf dem Rücken mit einem großen, leuchtenden Silberstern bestickt, ferner ein Hut aus feinem, schmiegsamsten Filz mit breiten silbernen Tressen und hochragender schneeweißer Feder, silberne Sporen, eine silberne Feldbinde und als Hauptstück ein eleganter Kürass, ein Brustharnisch, der völlig mit massivem Silber überzogen war, und ganze Strahlenbündel, ein wahres Feuerwerk von Silber, in die braune Freudlosigkeit der Kommisskammer hinaussandte. Es war der Hochbegriff einer Gala-Uniform. Stoff gewordener Traum eines Knabenherzens. Und der hier in Hemd, Kniehosen und Strümpfen vor seinem Bett stand und den Schatz enthusiastisch betrachtete, war denn auch beinahe ein Knabe, wenig über 17. Er war ungewöhnlich groß und vom vollkommensten Wuchs, in den Schultern breit, schmal in den Hüften, Hände und Füße stark und doch adelig gebildet, mit einem ebenmäßigen und feinen Gesicht, das vom Leben noch ungezeichnet war, aber von Natur aus geprägt mit dem Siegel des Geistes und der Leidenschaft. Dieses Knabenantlitz konnte bedeutend scheinen, und es musste beunruhigen, denn im Blick der weit geschnittenen Augen, in den Linien des reichen Mundes, sogar im Muskelspiel der Wangen war etwas Maßloses, das dem jugendlichen Frieden der breiten und glatten Stirn schicksalhaft widersprach. Maßlos war auch in diesem Augenblick die Freude, der er sich hingab. Er stand da mit unersättlichen Augen und presste, um sich zu bändigen, so fest seine Fäuste ineinander, dass ihm die Knöchel weiß wurden. Ja, dies war nun die Uniform eines Offiziers bei den Garde du Corps, die schönste und prächtigste in ganz Europa. Und sie kostete weit über 1.000 Taler, der Silberharnisch allein schon über 700. Um diese Prunkmontur zu beschaffen, war er vor 3 Wochen, gleich nachdem er eingestellt und als Kadett vorläufig eingekleidet worden, mit der täglichen Post nach Berlin hinübergefahren, ohne Urlaub, was dem Unkundigen schlecht hätte bekommen können. Um 7 am Morgen fuhr er ab und stand um 12 in der ihm unbekannten weitläufigen Stadt, der die noch lückenhaft bebauten Plätze und Avenuen ein Aussehen gaben, ähnlich dem eines Menschen, der zu weite Kleider trägt. Aber er hatte sich zurechtgefunden. Er hatte seinen Purpursamt bei Prager in der Spandauer Straße gekauft, die Fransen dazu bei Pailly unter den Linden, das Tressenwerk und die Feldbinde im Ephraimschen Hause am Mühlendamm. All dies trug ein Lohndiener hinter ihm her zum empfohlenen Schneider. Den Harnisch aber und die Sporen hatte er an der Stechbahn bei Frommery bestellt. Heute nun waren die fertigen Stücke alle zusammen hier angelangt. Da lagen sie und strahlten. Auf der Silberwölbung des Panzers zuckte und flackerte plötzlich das Licht. Trenk wandte sich um, nicht ganz ohne Hast. Aber es war nur sein Stubengenosse von Rochow, der eintrat. Die Herren schliefen paarweise beisammen in der Kaserne. So wenig komfortabel war das Leben in der Leibeskadron des vornehmsten Regiments in Preußen. Der Leutnant kam heran. Er sah zart, vornehm und klug aus und mochte 20 sein. »Oh, ich störe in der Andacht«, sagte er mit einer sympathisch belegten Stimme. »Du hältst Gottesdienst vor deiner Zukunft, wie ich sehe.« Trenk in Verlegenheit gab keine Antwort. »Ich möchte dich nur aufmerksam machen, lieber Trenk, dass du diese hübschen Sachen noch eine Weile in den Kasten schließen musst, denn Panzer und Silberzeug sind noch nichts für kleine Kadetten.« »Ich nehme an«, sagte Trenk wenig verbindlich, »dass die Sachen nicht sehr lange im Kasten liegen werden.« »Da nimmst du vermutlich etwas Falsches an. Man hat dich hier bei den Offizieren einquartiert. Das ist eine ungeheure Ehre, zweifellos, aber vom Schlafen bei den Offizieren bis zum Offizier werden ist immerhin ein Schritt. Also gib nur Acht. dass deine Achillesrüstung nicht blind wird?« Tränk antwortete wieder nicht. Und als der andere nach ihm hinblickte, sah er ihn finster und rot vor Zorn. Er trat auf ihn zu. »Tränk, ich bitte dich ernstlich, nimm dich zusammen. Du kannst doch nicht solch ein Gesicht ziehen, wenn sich ein Kamerad einen Scherz mit dir macht. Ein Vorgesetzter, müsste ich eigentlich sagen«, fügte er verdrossen hinzu. »Ins Bett jetzt. Es ist 10 vorbei.« Sie beschäftigten sich schweigend mit ihrer Toilette. Im Wesentlichen bestand sie darin, dass sie ihre ganze Unterkleidung, Hemd und Strümpfe, aber auch die Kniehose, mit einer genau gleichen Garnitur vertauschten. Als sich der Offizier eben seinem Lager zukehren wollte, fühlte er von rückwärts Tränks Hand auf seinem Arm. Er wandte sich um, sah den jungen Menschen an und lächelte. »Es ist ja alles gut«, sagte er höchst liebenswürdig. »Nur bezähme dich, um Gottes Willen. Schlaf wohl.« Sie löschten das Licht und streckten sich auf die sehr kurzen und unbequemen Ruhestätten hin. Tränk auf der Sein musste sich förmlich zusammenkrümmen. Sie lagen in fast vollkommener Stille. Selten einmal scholl aus den Ställen unter ihnen ein Klirren oder ein Wiehern oder ein Hufschlag herauf. Von draußen kam kein Laut. Um diese Stunde bewegte sich in ganz Potsdam kein Mensch mehr auf den Straßen umher. Es war so gut wie verboten. Auch keinerlei Helligkeit drang durch das vorhanglose Fenster herein. Der Mond war noch nicht aufgegangen und die Stadt war ohne Beleuchtung. »Ist es nicht eigentlich unwürdig, dass wir hier so ohne Licht liegen müssen?«, fragte Tränk nach einer Weile, da er an Rochos Atemzügen erkannte, auch jener liege noch wach. »Es ist Befehl, also ist es nicht unwürdig.« »Ist es nicht unwürdig, dass dort überm Kanal der Kommandeur uns beaufsichtigt und es meldet, wenn nach 10 Uhr noch ein Fenster hell gewesen ist?« »Er hat den Befehl, also ist es nicht unwürdig.« »Ach, Rocho, rede nicht so tugendhaft. Du bist ja doch von unseren 6 Herren der Allerkritischste. Meinst du, ich weiß das nicht?« »Solche Beobachtungen schicken sich nicht für einen Kadetten.« Diesmal war Tränk nicht beleidigt. Rocho vernahm im Dunkeln, wie er sich emporstützte auf seinem Strohsack. »Aber ich kann dich versichern«, rief er herüber, »dass ich als blutjunger Student, als ein halbes Kind in Königsberg 100-mal mehr Freiheit genossen habe.« »Woraus man vielleicht nur schließen muss, dass halbe Kinder noch nicht auf eine Universität gehören.« »Oh, ich war auch der Einzige. So jung wie ich war keiner. Bei weitem nicht.« »Liebster Tränk, das weiß ich ja alles. Du hast ja die Güte gehabt, mir das mehrfach zu erzählen. Ich weiß, wer mein Stubengenosse ist. Ich weiß, dass sie dich mit 13 Jahren schon immatrikuliert haben und dass du der Benjamin warst unter 3000 Studenten. Ich weiß auch, was du alles studiert hast, Jus und Mathematik und Philosophie und Naturwissenschaft, und dass du 4 Sprachen sprichst und dass du mit 14 dein erstes Duell gehabt hast, weil dir die Nase eines Herrn von Wallenstein nicht gefiel. Wallenrot«, korrigierte Tränk. »Oh, Vergebung, Wallenrot. Und dass du voriges Jahr öffentlich 2 gelehrte Disputationen durchgefochten hast und dass du ein großes, großes Licht bist. Und nur eines weiß ich nicht, warum du, mit solchen Gaben ausgerüstet, nichts Besseres zu tun gewusst hast, als dem ersten besten Wink zu folgen und hier in unser Strafregiment einzutreten.« »Strafregiment?« rief Tränk und merkte gar nicht, dass er den Standpunkt wechselte. »Das erste Europas!« »Herr Baron, sind in superlativischer Laune. Gleich das erste Europas. Jedenfalls das geplagteste. Jedenfalls das einzige Garderegiment, in dem die Offiziere täglich 3 Stunden lang beim Pferdeputzen dabei sein müssen. Jedenfalls auch das einzige, bei dem sie in Hosen und Strümpfen schlafen, weil so ziemlich jede Nacht 2 oder 3 Mal Alarm geblasen wird. Ganz sicher das einzige, Rocho. Aber warum? Doch nur, weil diese eine kleine Truppe die Muster- und Pflanzschule der ganzen preußischen Reiterei sein soll. Darum wird von uns das Riesige gefordert. Darum wird einem nicht einmal der Schlaf gegönnt. Wer das Höchste nicht leistet, soll ausscheiden. Beim geringsten Verstoß wird er davongejagt.« »Oh ja«, sagte Rocho. »Aber wer es leistet«, schloss Tränk kindlich verzückt, »wer seinen Mann steht, wer sich bewährt, Der wird dereinst auch General und Feldmarschall. Bravo, Trenk, so ist's recht. Hier wird jeder Feldmarschall. Aber Trenk ließ sich nicht beirren. Sein Innerstes kehrte sich hervor. Sein Ehrgeiz, seine ungemessene Ruhmsucht. Orocho, sagte er laut und pathetisch in das Dunkel hinein, das war schon ein Glückstag für mich, als der Baron Lottum nach Königsberg kam. Es gibt doch Fügungen. Bei meinem Großvater musste er zu Mittag speisen, und ich war dabei. Wie heißt dein Großvater eigentlich? Es ist der Gerichtspräsident von Derschau. Ah, Beamtenadel. Trenk schluckte hinunter und sprach in kaum gemäßigtem Tone fort. Er war selber noch so jung, der Herr von Lottum, und doch schon General. Generaladjutant, so glänzend erhoben. Er sah mich, ich gefiel ihm, er machte mir Aussichten. Gleich war ich bereit. Eine Gloriole flammte vor mir. Eine silberne Rüstung, vermutlich. Ich kann darüber nicht spotten hören, Rocho. Du lachst ja vielleicht, aber für mich ist der Ruhm noch etwas Großes, bei dessen Namen es mich schauert. Bedenke doch, wie wir beide es getroffen haben, beide so jung, im vordersten Regiment der Monarchie. Und, Rocho, dass wir es nur aussprechen, unter wessen Augen, unter wessen Fahnen? Ja, ja. Unter den Fahnen des ersten Monarchen der Welt. Schon wieder des ersten. Des jüngsten, des überraschendsten, des genialsten. Des Königs, dessen erste Tat es war, unter den staunenden Augen der Welt mit kühnem Griffe von dem uralt übermächtigen Feind sich sein Recht zu holen. Nun, sein Recht, sein Erbe. Nun, sein Erbe. Du machst Scherz, Rocho. Du kannst das nicht anzweifeln. Rocho antwortete nicht sogleich, aber Trenk hörte ihn in der Dunkelheit gutmütig ein wenig vor sich hinlachen. Er ließ sich Zeit. Endlich sagte er in ziemlich leichtem Ton: Ach, weißt du, bester Trenk, das mit dem Recht und mit dem Erbe, das überlassen wir doch besser den Gelehrten. Die werden das in 200 Jahren schon untereinander ausmachen. Er war kühn, und es ist ihm geglückt, mehr brauchen wir nicht zu wissen. Eben, sagte Trenk befriedigt. Aber meine Gedanken kann ich mir trotzdem machen, nicht wahr? Zum Beispiel ist es doch sonderbar, dass ich, der Herr von Rocho, jetzt nicht aufstehen darf, wenn es mir Spaß macht, und ein wenig in der Stadt Potsdam spazieren gehen, die von Rechts wegen mir gehört. Wie? In der eigentlich ich König bin. Rocho, sagte Trenk etwas verdrießlich, was redest du eigentlich? Du bist gelehrt, Trenk, du hast öffentlich disputiert, aber du bist doch nicht gelehrt genug. Brandenburgische Geschichte scheinst du nicht gelernt zu haben. Sonst müsstest du wissen, wem der erste Hohenzoller, der hier ins Land kam, die Stadt Potsdam hat abnehmen müssen. Einem Rocho, lieber Trenk, einem Rocho. Trenk saß aufrecht im Bett. Ganz schwach waren seine Umrisse erkennbar. Das ist ja wahr, sagte er aufgeregt. Das habe ich in meinen Gedanken nie zueinander gebracht. War das wirklich einer von den Deinen? Natürlich, sagte Rocho behaglich. Und jetzt liege ich hier als ein kleiner Leutnant unterm Befehl der gleichen Hohenzollern und darf nicht einmal Licht anzünden. Licht sollte ihnen werden, denn im gleichen Augenblick wurde drunten auf der Straße, gerade unter ihrem Fenster, eine Fackel entzündet. Und ein scharf schmetterndes Trompetensignal zerriss zugleich mit diesem Flammenschein die Nacht. Der Alarm. Da war es, das Schrecknis, das beinahe allnächtlich und mehrmals oft die Anwohner am Kanal nicht nur, sondern die ganze Umgebung zu willkürlichen Stunden aus dem Schlafe riss, da war sie, die Plage der Offiziere, der Mannschaft, der Pferde. Wo immer man im Quartier lag, hier in Potsdam, in Charlottenburg oder sonst wo. Denn die Leibeskadron war gewissermaßen ambulant. Und wo der König war, da war sie. Nirgends blieb man damit verschont. Der junge Fürst, den man bewachte, schien seiner Elitetruppe nicht das Recht auf menschliche Schwachheit zuzugestehen. Die beiden jungen Menschen, Trenk und sein Freund, der Herrscher von Potsdam, waren in ihrer nun brandhell erleuchteten Kammer auf die Füße gesprungen und machten sich fertig mit eiligen Griffen. Oh, gut noch, dass man nicht eingeschlafen war. Denn aufzucken etwa aus erstem Schlaf und mit taumelnden Sinnen nach den Monturstücken tappen, immer aufs Neue war das Gewalt und Qual. Ohne ein Wort fuhren sie in ihre hohen Stiefel und in ihre Dienstuniform. Die Hand bereit lag, ein Griff galt der Feldbinde, einer dem Hut. Sie nahmen den Degen und stürzten davon. Tränk, sonst immer der Raschere, blieb heute zurück. Zu Füßen seines Bettes auf dem Boden lagen sauber hingeschichtet die Gallerstücke. Und auf der Silberwölbung des Panzers tanzte und flackerte blutig das Fackellicht. Er musste hinschauen. Aber schon stolperte auch er durch den Korridor, schwang sich im Finstern die knarrende Treppe hinunter und lief durch die rückwärtige Pforte hinaus. Jetzt war es wirklich kein Vorzug, dass er Offiziersquartier hatte. Die Offizierspferde nämlich standen drüben im königlichen Reitstall an der Mammonstraße. Und so war es ein doppelter Weg bis zum Schloss. Und wer nicht binnen 8 Minuten vom Erklingen des Signals angekleidet und gewaffnet und gesattelt dort vor der Rampe der sogenannten grünen Treppe hielt, der flog unweigerlich auf 14 Tage in Arrest. Und wem das 2-mal geschah, der durfte seinen Ehrgeiz begraben. So kam es, dass allnächtlich, wenn der König in Potsdam war, die Einwohner gewisser Straßen, der Berliner Straße nämlich, des Alten Markts und der Schwertfegergasse, den Anblick genießen konnten, wie die Abkömmlinge stolzer Geschlechter Preußens in Abständen hintereinander herrannten, gehetzt, vom Schlafe gleichsam noch dampfend, sporenlärmend und stolpernd und stampfend in den noch schlecht sitzenden Stiefeln. Aber es öffnete sich kein Fenster mehr. Das Schauspiel war lange banal. Trenk kam zum Reitstall, da stand sein braunes Pferd schon rittbereit vor dem Tor. Er sah nach der Gurtung, denn keine Nachtstunde bot Gewähr, dass nicht ein anderer höchst kritisch nach ihr sah. Er schwang sich auf und, o Zauber des Muss! Er hielt vor Ablauf der Frist mit brausenden Schläfen an jener südwestlichen Ecke des Schlosses. In 3 Gliedern war die kleine Schar angeordnet, 150 Mann in rotem Rock und weißer Weste, gleichmäßig beritten auf braunen Pferden. Die 6 Offiziere hielten vor der Front. Der Kadett Tränk, eingereiht in das 2. Glied, tastete unsicher an sich herum und endlich wusste er, was ihn beunruhigte. In der Hast hatte er den neuen Hut erwischt, der ihm nicht zukam, seinen Gallerhut mit den breiten Borten und der hochstehenden Feder. Nun, es war zu spät. Mochte denn alles seinen Lauf gehen? Tiefste, vollkommene Stille auf dem ungeheuren Paradeplatz. Die Spätherbstnacht war kalt, doch klar. Überm Schlosse seitlich stand der volle Mond. Im 1. Stockwerk waren eine Anzahl Fenster erleuchtet. Dies war vermutlich das einzige Licht, das in Potsdam jetzt brannte. Der Posten, ein Garde du Corps auch er, präsentierte mit klappendem Griff. Oben war die Mitteltür gegangen. Der König kam die Rampe herunter. Er war im Gesellschaftsanzug aus Goldbrokat, an dem im Mondlicht große Brillantknöpfe blitzten. Vermutlich hatte er Gäste. Den modisch kleinen Hut trug er unterm rechten Arm und die reiche Haarwelle, die ihm Stirn und Schläfen umgab, war elegant gerollt und sorgsam gepudert. Für einen Unwissenden hätte es aussehen können, als amüsiere sich hier ein beliebiger Elegant unter den Rokokofürsten damit, seine Leibwache auch des Nachts zu schikanieren, sich an ihrer Schlaftrunkenheit und an der eigenen Willkür zu weiden, während er auf wenige Minuten aus seinen strahlenden Salons zu ihnen niederstieg. Doch über solche Einschätzung hatte sich der junge Herr in Brokat ein für allemal hinausgeschwungen, durch seinen Eroberungskrieg vor 2 Jahren nämlich, auf den Europa noch immer mit offenem Munde zurückschaute. Er nahm die vorschriftsmäßige Meldung des Kommandeurs entgegen, dankte und schritt zwischen den Gliedern hindurch. Aber sein Abschreiten war heute Formalität, das war sofort fühlbar. Er hatte nichts auszusetzen. Die Pünktlichkeit genügte ihm diesmal. Er blickte freundlich umher. Dennoch schien er etwas zu suchen. »Kadett von der Tränk«, sagte er, und blieb vor ihm stehen. »Absteigen, mitkommen.« Tränk zitterten die Füße im Bügel. War es der Tressenhut? Er überließ sein Pferd dem Mann zur Linken und folgte taumelnd beinahe dem König. Unbeweglich hielt die Reiterfront. Friedrich grüßte leicht und ging zwischen der Sphinx aus Stein und dem präsentierenden Posten die Rampe hinauf. Der Kadett zweifelnden Schrittes zog hinterher. Als sie durch den Mitteleingang oben das Schloss betraten, vernahm Trenk ein kurzes Kommando und gleich darauf das Trappeln der abreitenden Eskadron. Der ungeheure, leere und hallende Saal, in den man unmittelbar von der Rampe aus gelangte, lag in braunem, wolkigen Dunkel, nur an der rechten Schmalwand, dort, wo eine Tür zu ferneren Gemächern offen stand, brannte in einem Kandelaber ein einziges Licht und schickte schwache Strahlen in jener Ecke umher. Rötlich glänzte an der Wand ein Stück Marmor auf, bleich schimmerte weißer Marmor am Boden, und als der König rasch vorüberschritt und die bewegliche Luft das Kerzenlicht aufflackern machte, ward für einen Augenblick auch ein riesiges Wandgemälde teilweise aus der Dunkelheit gerissen. Ein zackiger Ausschnitt davon wurde sichtbar, und Trenk sah einen Fürsten thronend auf seinem Triumphwagen, von 4 weißen Hengsten gezogen, von Minerva geleitet und Herkules. Durch die Wand, welche dieser Triumphzug schmückte, folgte Trenk dem Führer. Kein Diener war sichtbar. Ein ziemlich leeres großes Zimmer wurde durchschritten, wiederum nur sparsam erleuchtet. Ein kolossaler Schatten lief mit dem eleganten König über die getäfelte und gemalte Wand. Im nächsten Zimmer machten sie Halt. Es war ein kleiner, wohnlicher Raum. Fast gleichseitig, die Decke leicht gekuppelt, der Boden quadratisch parkettiert. Die Wände bestanden aus einem besonders schönen braunen Material, das gewiss Zedernholz war, aber wie Schildpatt wirkte. Silbernes Palmen- und Lorbeergezweig zog sich darüber hin. 2 große silberne Armleuchter brannten. Ein hoher Spiegel war eingelassen, sein Rahmen war Silber. Ein kleiner Sekretär mit einem Sesselchen davor, ein ovaler Tisch und einige Stühle machten die ganze Einrichtung aus. Alle Sitze waren mit silberfarbenem Tuch überzogen. Eine lichtbraune Tür, vom gleichen silbernen Rankenwerk überspielt, führte in ein Nebenzimmer, aus dem sich Gespräch und leises Lachen und Kristallklirren vernehmen ließ. Selbst diese Laute wirkten silbern, und sie vermischten sich für den jungen Trenk, der salutierend auf der Schwelle stehen geblieben war, mit dem Schmuck, der hier schimmerte. »Gut, gut«, sagte Friedrich. »Türe schließen, näher kommen. Sie sprechen Französisch?« fuhr er fort, bereits in dieser Sprache. »Sie waren mir empfohlen. Sie tun jetzt 3 Wochen Dienst. Haben Sie in dieser Zeit irgendwelche Verstöße gegen die Disziplin begangen?« Trenk wollte verneinen. Friedrich hob die Hand. »Ich meine natürlich, abgesehen von der Fahrt ohne Urlaub, gleich zu Anfang.« Trenk biss die Zähne zusammen. »Sie waren damals nicht unterrichtet. Aber sonst ist nichts vorgekommen?« »Nein, Sire.« »Sie haben sich da elegante Sachen machen lassen, ein wenig vor der Zeit.« Und er deutete leicht mit dem Kopf nach Trenks Galahut. »Sind Sie so wohlhabend?« »Sire, mein Vater hat mir unser Stammgut Groß Scharlach vererbt. Es bringt 1000 Taler im Monat.« »Das nenne ich reich. Ihre Mutter lebt noch? Wo ist sie?« »Meine Mutter hat den Oberstleutnant Grafen Lostange geheiratet. Sie leben in Breslau.« »Ah. Wann hat Ihre Mutter geheiratet?« »Im Jahre, als mein Vater starb, 1740. »Das war«, sagte Friedrich mit einer sehr merkwürdigen Höflichkeit, »im selben Jahre, in dem auch mein Vater starb.« Der Kadett im Regiment Garde du Corps, Friedrich Freiherr von der Trenk, so hörten wir in der ersten Folge unserer Erzählung, wird bei einer nächtlichen Alarmübung in Potsdam vom König Friedrich II. Von Preußen, dem Großen, wie es später heißen wird, zu sich befohlen. Er folgt ihm ins Schloss. Es kommt zu einem ersten, fast privaten Gespräch. Der König ist genauestens über seinen Kadetten informiert, dass er zum Beispiel ohne Urlaub nach Berlin gefahren ist, um sich eine Gala-Uniform zu beschaffen, deren Tressenhut er überdies verbotenerweise aufgesetzt hat, und fragt ihn schließlich nach seinen Einkünften. Trenk? »Sire, mein Vater hat mir unser Stammgut Groß Scharlach vererbt. Es bringt 1000 Taler im Monat.« Und auf des Königs Frage nach der Mutter: »Meine Mutter hat den Oberstleutnant Grafen Lostange geheiratet, im Jahre, als mein Vater starb, 1740. Das war, daraufhin Friedrich, mit einer sehr merkwürdigen Höflichkeit, im selben Jahre, in dem auch mein Vater starb. Tränk stand und horchte. Diese menschlichen, ja intimen Worte, so unerwartet, so unerklärlich, sie hoben den ungeheuren Abstand auf, der den absoluten Herrscher von seinem jüngsten Soldaten trennte. Die Nachtstunde kam hinzu. Es trat ihm gewaltig ins Bewusstsein, was hier mit ihm geschah, und der Atem blieb ihm aus. Der König sprach wieder. Er sprach ziemlich schnell, in einem Französisch, das ihm als seine wahre Mutter- und Haussprache mühelos und elegant vom Munde ging, mit hoher, klingender Stimme. Ein eigentümlicher Reiz lag darin, dass er das R nicht völlig rein, sondern weich gerollt, ein wenig nach Art der Engländer oder eines Kindes formte. »Hören Sie, Tränk«, sagte er, »ich habe Sie mir ein wenig angesehen. Sie können schießen, fechten können Sie auch, Entfernungen schätzen auch. Einen Körper haben Sie, als könnten Sie Ihr Pferd nach Hause tragen, wenn es sich den Fuß verstaucht. Und den Fuß wird es sich bestimmt verstauchen, wenn Sie so tollkühn darauf losspringen wie vorgestern drüben bei Glienicke. Also das Zeug zu einem Soldaten haben Sie, zu einem Reiter ganz gewiss.« Tränk flammte vor Glück. »Aber«, sagte Friedrich, »das ist noch nicht viel. Ich höre da wunderliche Dinge über Ihren Verstand und Ihr Gedächtnis. Sie haben bereits studiert, gleich von der Ammenbrust weg vermutlich. Also, was wissen Sie?« Er wartete keine Antwort ab auf diese recht allgemeine Frage. »Passen Sie auf«, fuhr er fort, und nahm vom Schreibtisch ein Blatt Papier. »Ich werde Sie fragen. Aber nicht so wie ein Professor im Examen, hübsch nach der Schnur, sondern holter die Bolter.« Er sprach auch dies französisch aus, ganz weich, holter die Bolter. »Ich habe hier eine Liste. Es sind die Rekruten vom Regiment Prinz Heinrich, 39 Namen. Wie lange brauchen Sie, um die auswendig zu lernen?« 5 Minuten, Sir.« »Ah. Nun, hier ist die Liste. Mühlehof, Renzel, Badenhaupt, Scholz. Es ist gut geschrieben.« Er reichte dem Kadetten das Blatt hin, nahm Akten zur Hand, lehnte sich mit gekreuzten Beinen leicht gegen den Schreibtisch und war, seinem Gesichtsausdruck nach, im selben Augenblick auch schon völlig absorbiert. Tränk übersah ohne Furcht die Liste. Auf sein Gedächtnis konnte er sich verlassen. Dem König war kein Märchen erzählt worden. Mit angehaltenem Atem und mit saugenden Sinnen las er die Namenreihe, jedes Lautbild schlug er sich gleichsam ins Gehirn und ging zum nächsten. Beim zweiten Mal aber war es nicht mehr der einzelne Klang, den er ergriff, sondern der Zusammenhang mit den Nachbarn, die Lautkette, der Rhythmus. Dann ließ er sein Papier sinken und ging an die Reproduktion. Er arbeitete methodisch. Plötzlich sah er im Spiegel den König in ganzer Figur, wie er mit gekreuzten Füßen am Schreibtisch lehnte und las. Unter einem Zwang betrachtete er ihn, mit einer Art von zweitem Bewusstsein, Seelenkräften, die durch sein gewaltsames Memorieren nicht gebunden waren. Was er zuerst wahrnahm im Spiegel, war eine Einzelheit an Friedrichs Anzug, eine auffallende und beinahe anstößige Inkorrektheit. Der König trug zu seinem schönen Gesellschaftskleid zwischen dem Galarock aus Goldbrokat und den weißseidenen Strümpfen ein paar Reithosen, einfache, ziemlich abgenutzte Hosen aus ganz derbem blauem Tuch. Sie wirkten wie ein gewagter und etwas finsterer Witz. Tränks Blick glitt nach aufwärts. Er umfasste, während sein Hirn in krampfhafter Mühe an den Soldatennamen arbeitete, des Königs Brust, mächtig breit und gewölbt unter der Seide, ganz unverhältnismäßig heldenhaft gemessen an der kleinen und zarten Gestalt. Er umfasste die Hände, die das Schriftstück hielten, weiße, schmale Hände, Frauenhände beinahe, und machte Halt bei dem geneigten Antlitz. Das Leben im Freien, Feldzug und Manöver, Ritte durch Sonne und Wetter hatten dies Antlitz gefärbt. Es war braunrot, wie es dem Kriegsmanne ziemt. Dabei aber war es ein kleines und feines Gesicht. Die Augen, gesenkt auf das Dokument, konnte Tränk nicht sehen, aber die hochgeschwungenen dunklen Brauen, Erbteil aller Brandenburger, betrachtete er. Den schönen Ansatz des Haares, die sonderbar gerade Linie von Stirn und Nase gebildet, das runde, entschiedene Kinn und zwischen noch weichen Wangen den weichen Mund, dessen Winkel jedoch abwärts gezogen und schon scharf markiert waren, wie von Leid oder von Enttäuschung oder einfach von körperlichem Ungemach, denn seine Gesundheit war ja nicht die stärkste. Das Gesicht im Spiegel hob sich empor. Die gespiegelten Augen hafteten plötzlich in Trenks Augen. »Nun also?« sagte der König und streckte im Spiegel fordernd die Hand aus nach der Liste. Trenk war zusammengefahren. Er war allein gewesen mit dem Spiegelbild und hatte die Gegenwart vergessen. Doch er bekam sich sogleich in die Gewalt und begann. Mühlehof, Renzel, Badenhaupt, Scholz, Teller, Saderwasser, Köpeck, Janeken, Lange, Sokowski, Butzer, Gradolf, Steinkeller, Zindler. Bei diesem Namen Zindler, dem 14. in der Reihe, stockte der Kadett. Auf einmal verband er mit dem Klang einen Begriff, und zwar den Begriff von etwas Furchtbarem. Es war aber dies. Im Regiment Prinz Heinrich hatte 2 Tage vorher ein Offizier dem Rekruten Zindler ein Auge ausgeschlagen. Dann hatte er ihm ein 8-Groschen-Stück hingeworfen und geschrien, »Da ist das Geld für die Fensterscheibe!« »Zindler«, wiederholte Trenk, »Zindler« und schwieg. Er wusste nicht weiter. Der König wandte ihm den Blick zu und sagte sofort, »Dieser Soldat bekommt eine Pension von mir. Der Offizier liegt in Eisen.« »Bin ich denn Glas?« dachte Trenk. »Genug hiermit, andere Proben. Die Namen der Planeten.« Und Friedrich begann mit leichten Tritten ein wenig vor ihm auf- und abzuwandeln. »Die römischen Kaiser von Titus an. Die Namen der Eumeniden, die Musen, die Bilder des Sternkreises. Die 12 Arbeiten, Trenk fiel ihm fast schon ins Wort, ehe der Name des Herkules ausgesprochen war. Was wissen Sie von Literatur? Kennen Sie Racine? Kennen Sie Boileau? Kennen Sie Pradon? Kennen Sie Corneille? Beweisen Sie es. Rezitieren Sie Verse von Corneille. Wie, die über den Tod? Oh, das ist eine lustige Wahl. Und Trenk ohne Deklamation, immer im eiligsten Tempo begann, »Lebe dein Leben mit Todesmut. Tod ist die Kerkertür dieser Welt. Und sie führt in ein Nachtgezelt, drin es sich tief und herrlich ruht.« Er kam nicht weiter. Es öffnete sich jene Tür, hinter der es so silbern tönte, und eine junge Dame erschien auf der Schwelle. Trenk sah auch sie wiederum im Spiegel, im selben Spiegel, in dem er den König gesehen hatte. Er verstummte. Inmitten ihrer ungeheuer gebauschten starrseidenen Röcke sank die Dame in eine tiefe, offenbar scherzhaft gemeinte Reverenz und sagte mit einem entzückend kindlichen Ausdruck von Bitte und Drollerie dies eine Wort: »Sire.« Sie war die Abgesandte der so lange harrenden Gäste. Hinter ihr tat sich in Silber und Zartgrün und Rosa von Licht überrieselt überflimmert, als ein wahrer Himmel von Heiterkeit und zierlich geschwungener Pracht das große Festzimmer auf. Ich komme, Amelie«, sagte der König. »Ihr seid ja zu 5, liebe Schwester. Ich habe nur wenige Minuten.« Sie sank lächelnd abermals in ihre Beugung zurück, wundervoll und kostbar anzusehen mit ihrer schmalen, türkisfarbenen Taille, die aus der schweren Pracht der Röcke aufwuchs, der leuchtenden Brust und dem blühenden Halse, mit ihrem hellen, frischen, lebensvollen Gesicht unter der schneeig gepuderten Haarwoge, diesem schönen Gesicht, das den gezeichneten Zügen des Bruders ähnlich war. Ein Hauch von verwöhnter, gepflegter Jugend wehte von ihr durchs Zimmer. »Das Jus haben Sie ja auch studiert«, sagte der König sofort, als die Tür sich geschlossen hatte, und tat vielleicht nicht zufällig diesen Schritt hinüber auf das dürste Wissensfeld. »Das Erbrecht nach Justinian gefälligst. Es gibt da 4 Grade von Erben. Wie heißt der Merkspruch?« Und der 17-Jährige, sich aus einer Bezauberung reißend, sekundierte sofort: »Destendens omnis succedit in ordine primo, ascendens proprior germanus filius eius, tunc latere ex uno.« »Ich höre an Ihrer Betonung, dass Sie Latein besser verstehen als ich. Das ist gut. Ein Krieger sollte den Cäsar lesen können, so bequem wie das Exerzierreglement. Man hat zu viel Ablenkung. Als ich König wurde, wollte ich ernstlich damit beginnen, aber dann wurde ich sogleich abgelenkt.« »Als ich König wurde?« dachte Trenk. »Wie spricht er zu mir? Ich bin 17 Jahre. Er wurde abgelenkt, ja. Statt römische Geschichte zu lesen, hat er preußische Geschichte gemacht. Preußische Geschichte, sagte Friedrich so, als denke er einfach die Gedanken des anderen weiter, muss ein preußischer Offizier natürlich noch besser kennen als die Geschichte Roms. Wie kam die Stadt Potsdam an mein Haus? Trenk starrte auf diesen König. Den engte kein Vorurteil ein. Der schrieb sein Besitzrecht nicht Gottes Gnade zu. Der sprach vom Anfang der Herrschaft, wie ein anderer Mensch von dem Tage spricht, an dem sein Vater sich einen Pelzrock gekauft hat. Der Abend war zu viel für Trenks Knabenkopf. Zu viel Denkstoff wurde ihm zugemutet. Er blieb stumm. Er gefährdete sein Examen. Er stammelte, »Sire, wissen Sie es nicht? Sie brauchen nur Ihren Schlafkameraden zu fragen. Sire, ehe die Stadt Potsdam dem Hause Hohenzollern anheimfiel, stand sie unter der Botmäßigkeit der Herren von Rochow. Trenk leierte, er sagte seine Schullektion her. Als der Burggraf Friedrich Verweser von Brandenburg wurde, musste er Potsdam dem Herrn von Rochow mit Gewalt aus den Händen reißen, ergänzte Friedrich. Ich sehe, Sie wissen es. Jetzt setzen Sie sich dorthin und zeichnen Sie eine kleine Skizze dieser Stadt Potsdam auf, möglichst genau. Dies war die schwierigste Aufgabe. Trenk entledigte sich ihrer, indem er alle Geländekenntnis zusammennahm, die ihm von seinen Ritten und Übungen geblieben war. Aber er brachte die komplizierte Halbinselgestalt der Siedlung mit ihren Verzweigungen und Wassereinschnitten doch nur leidlich zuwege. »Ja, ja, ja«, sagte der König, wie er das Papier in Händen hielt. »Sie hätten allerdings kenntlich machen müssen, dass die Stadt überall mit Wall und Graben befestigt ist, nur hier im Süden, an der Havel, einfach mit Palisaden.« Dies war mehr als milde. Offenbar war der König mit seinen Gedanken nicht bei dem Blatt. Er ließ es auch einfach zu Boden fallen, ging zwei Schritte auf den jungen Menschen zu und sagte, »Trenk, ich habe Sie prüfen wollen, um die Wundergerüchte über Sie ein wenig zu kontrollieren. Ein König soll nichts glauben. Es ist angenehm zu sehen, dass Sie ein Gedächtnis haben wie der römische Redner Hortensius und dass Sie von Corneille etwas wissen und von Justinian und vom alten Herrn von Rochow. An und für sich ist das noch nichts. Sie sind aber aus dem Stoff, aus dem man Männer macht. Ich will einen aus Ihnen machen.« Trenk atmete nicht. »Sie beginnen erst zu leben. An Jahren sind Sie noch ein Kind. Sie haben eine lange Bahn vor sich. Ich will Ihr Leben für mich haben. Sie fahren gut dabei. Aber bewachen Sie sich, hüten Sie sich, halten Sie sich. Ich kenne Ihre Wutanfälle, Ihre Zweikämpfe. Meine Erkundigungen waren kaum nötig. Es steht alles in Ihrem Gesicht zu lesen. Ihre Zukunft ist höchst gefährdet. Wäre sie es nicht, so wäre sie auch nicht so voller Taten, die möglich sind. Seien Sie hart mit sich, Trenk, härter noch, als es der Dienst verlangt. Seien Sie auch aufrichtig mit mir. Sie können es sein. Seit ich König bin, habe ich noch kein Gesicht gesehen, das mir so gefällt wie Ihres.« Trenk war auf ein Knie gesunken, mit niedergebeugtem Haupt. Es war keine bedachte Geste. Zu mächtig senkte sich diese Stunde auf seinen Knabennacken. Friedrich sah auch, dass die Bewegung echt war. Er ließ ihn ruhig liegen. In verändertem Ton fuhr er fort, leicht und angenehm geschäftsmäßig. »Ich mache Sie zum Offizier, Herr von der Trenk. Ihre Ausrüstung ist meine Sorge. Senden Sie die Rechnungen an die Hofstaatskasse in Berlin. Sie können sich morgen zwei meiner Pferde aussuchen. Greifen Sie dreist zu. Es dürfen schöne Pferde sein. Wir werden viel zusammen reiten. Sie tun Adjutantendienst bei mir. Guten Abend.« Trenk war aufgesprungen, außer sich. Er wollte reden, danken, beteuern. Aber Friedrich winkte nur einmal gnädig mit der Hand und ging. Der Lichtabgrund aus Silber, Meergrün und Rosa öffnete sich für einen Augenblick. Aufschwirrendes Rufen und Grüßen empfing den König. Die türkisfarbene Taille der Schönen schien vorzuleuchten, und zugleich war alles verschwunden. Trenk ging hinweg, auf nicht ganz sicheren Füßen. Ungeheure Stille im Schloss. Im Marmorsaal war die eine Kerze erloschen. Aber in breiten Bahnen flutete Mondlicht ein durch die Riesenfenster und erhellte bleich den gewaltigen Prunk. Tränk im Gehen wandte sich um nach dem Bilde des Siegreichen. Es war nun sichtbar in seinem ganzen Ausmaß. Aber blass und als ein Gespenst thronte der Kurfürst auf seinem Wagen. Und totenhaft, geistergleich anzusehen, schienen Minerva und Herkules ihn anderswohin zu geleiten als zum Triumph. Tränk stieg die Rampe nieder. Der wachthabende Soldat, der Sphinx aus Stein gegenüber, sehr groß anzuschauen im Mondlicht, machte sich fertig zum Salut, unterließ ihn aber, da er den Kadetten erkannte. Der Mann blickte ihm nach, wie er dahinging auf dem breit gedehnten leeren Paradeplatz, der weiß beschienen war. Er taumelte, er überquerte den Platz in einem großen Haken, er schlug auch gar nicht die Richtung ein nach dem Garde-du-Corps-Quartier. Es sah aus, als habe er sich spät in der Nacht in des Königs Hause bezecht. Es war bitter kalt und er hatte kein Überkleid, aber er fühlte das nicht. Er gelangte durch die Mammonstraße, er hörte im Vorbeiwandern drinnen im Reitstall des Königs Pferde, die er morgen reiten würde, mit den Hufen gegen die Mauer schlagen. Er überschritt, immer einsam im Mondlicht, den Kanal auf der breiten Brücke, bog ab und stand bald an der Stadtmauer. Wie aufwachend beschaute er das verschlossene Jägertor, auf dem oben eine Tiergruppe gegen den magischen Heldennachthimmel sich abzeichnete, der Hirsch, der von Hunden gestellt wird. Nun erst schlug er den Heimweg ein, vorbei am großen Bassin. Er ging, den inneren Sinn in starrer Entzückung, auf ein helles Phantom gerichtet. Er sah nicht den König. Er blickte auch nicht, Glorienträumer, der er doch war, in seine Zukunft, die das Gefallen des Herrschers so fantastisch, so über alles Hoffen weit vor ihm auftat. Die Ergriffenheit, die ihn aufs Knie genötigt hatte, war dahin. Von der Entscheidungsstunde im Schlosse war nichts übrig in ihm als ein Augenblick, als ein Anblick. Er sah sie, in der türkisfarbenen Taille, aus der mit allem betörenden Zauber der Jugend Brust und makelloser Hals sich aufhoben, zum blühend schönen Antlitz unter schneeiger Krone. Es war fast das Antlitz des Bruders, das ihm da erschimmerte im gleichen Spiegel. Es waren weit geschnitten und von dunklem Stahlblau seine Augen. Aber ihr Strahl war ganz ohne Härte. Es war seltsam gerade, ungebrochen, die gleiche Linie von der freien Stirn zur Nase. Aber ganz ohne Strenge bei ihr, von einer erregenden Pikanterie. Es war derselbe wohlgebildete, feine und verwöhnte Mund, dem man die Beredsamkeit ansah, aber nicht umzeichnet von Kerben der Enttäuschung oder der Trauer oder der Krankheit. Sie erschien ihm die Schwester dieses Königs, die Tochter von Königen, als das Weib selber, als die vollkommene Lockung des Geschlechts. Er war früh herangereift bis zum heutigen Tage nichts anderes gewesen als ruhmbegierig. Sein Vater, in Ostpreußen Landeshauptmann, alter Soldat mit 18 Narben, der sich zu früh verabschiedet glaubte, seine Mutter, aus dem Blute hoher Beamter, hatten diese Leidenschaft in ihm genährt. Der schöne, hochbeanlagte Knabe war in ihrem provinziellen Zirkel nicht viel weniger gewesen als ein Wunder. Alle Kräfte seiner Seele wurden auf ehrgeizige Ziele gesammelt. Nun trug ihn die eine Nachtstunde höher hinauf als jemals sein Traum. Aber vermessen von Schicksalswegen, geschlagen mit dem Durst nach Schicksal von allem Anfang an, streckte er in dieser selben Nachtstunde zum ersten Mal die Arme nach dem Weibe aus. Nach diesem Weibe, der Schwester dieses Königs, der Tochter von Königen. Von der Kanalseite her hatte er das Quartier erreicht, ward eingelassen und stieg blinden Auges die knarrende Treppe hinauf. Dann stand er in seiner Stube, in die durch vorhanglose Scheiben das Mondlicht stark einflutete. In seiner Bezauberung vergaß er, die Tür zu schließen, und schritt traummäßig vorwärts, den Blick in die geisterhelle Nacht gerichtet, aus der ihm mit dem Strahl des Gestirns der Umriss der plötzlich Geliebten entgegenfloß. Da krachte es, dröhnte und tönte unter ihm, unheilvoll laut in der Nachtstille. Mit seinem schwer gestiefelten Fuß war er auf die Silberwölbung des Panzers getreten und hatte sie zerstampft. Rocco saß aufrecht im Bett, vom Monde weiß, und rief ihn an mit schlafschwerer Zunge. Der Garten stieß an die Spree. Sein Uferstück wurde rechts und links von zwei Lusthäuschen begrenzt. Vor dem einen saß auf einem Schemel Tränk der Adjutant und wartete auf den König. Überm Flusse hatte er den Mühlendamm vor sich mit Spazierwegen und Gärten und einzelnen, verstreuten Häuschen. Es war ländlich still, nur das Klappen einer Baumschere war vernehmbar und von jenseits des Wassers das Lachen zweier Spaziergängerinnen, dem man anhörte, dass sie rein nur aus Jugend und Albernheit lachten. Man befand sich in Montbijou, dem Sitz der verwitweten Königin, den sie mit ihren beiden noch unvermählten Töchtern Ulrike und Amalie teilte. Es war ein hübsches, einstöckiges Fürstenhaus, ein wenig außerhalb der Stadt gelegen, von Friedrichs sohnlicher Zuvorkommenheit elegant erweitert und vom etwas verspielten Kunstgefühl der Königin mit vielen reizvollen Kleinigkeiten ausgeschmückt. Friedrich im 4. Jahre König, ohne Lieblingswohnung noch, ja ohne rechte Stätte, kam mitunter von Potsdam oder Charlottenburg herüber, um der Mutter seine Achtung zu bezeugen. Heute aber war er bei der jüngeren Prinzessin angesagt, ausdrücklich bei ihr, denn das schwedische Eheprojekt sollte bereinigt werden. Die Unterredung hatte soeben begonnen. Tränk, zu seinem Kummer, hatte das Schloss nicht mit dem König betreten. Seit jener Prüfungsnacht, die länger als ein Jahr schon zurücklag, war er der Prinzessin nicht öfter ansichtig geworden als zwei- oder dreimal und auch da aus großer Entfernung. Er begleitete den König zumeist nur auf den militärischen Ritten, zudem war er vom allgemeinen Dienst nicht dispensiert und dieser Dienst war anspruchsvoll. Morgens um 4 Uhr begann das Exerzieren. In 8 Tagen hatte man mitunter keine 8 Stunden Ruhe. Physisch und an Mut wurde das nahezu Unmögliche verlangt. In dem einen Jahr hatte er beim tollen Springen 3 Pferde verloren. Einmal hatte er sich den Arm und einmal den Oberschenkel gebrochen. Sonst aber ging es ihm vortrefflich. Schon im vergangenen August war er, ein 18-Jähriger, bei den schlesischen Kavalleriemanövern als Instruktionsoffizier verwendet worden. Die Zuneigung des Monarchen blieb ihm gewahrt. Ja, Friedrichs frühe augenblickliche Sympathie für den jungen Menschen, aus dem Herzen und den Nerven stammend wie jede wahre Vorliebe und keiner Erklärung weiter unterworfen, noch bedürftig, hatte sich im Umgange verstärkt. Er, sonst in Belohnungen mäßig, ja karg, freute sich auf die erste Gelegenheit, diesen jungen Menschen auszuzeichnen, der doch eigentlich noch nichts getan hatte. Friedrich, der König, hörten wir zuletzt, hat Friedrich den Freiherrn von der Tränk zu seinem Adjutanten ernannt. Nach einem merkwürdigen Zeremoniell übrigens, in dem er mitten in der Nacht, nach einer Alarmübung, Intelligenz und Gedächtnis seines Kadetten einer Prüfung in allen nur möglichen Disziplinen unterzog. Dennoch blieb Tränk von dieser entscheidenden Stunde im Schloss nichts nachhaltiger im Gedächtnis als die flüchtige Begegnung mit Friedrichs Schwester, Prinzessin Amalie. Inzwischen ist über 1 Jahr vergangen. Des Königs Zuneigung ist Tränk erhalten geblieben. Er hat ihn auch nach Montbijou mitgenommen, dem Sitz der verwitweten Königinmutter und ihrer beiden unvermählten Töchter, Friedrichs Schwestern, Ulrike und Amalie. Das schwedische Eheprojekt soll endgültig bereinigt werden. Die Unterredung mit der Prinzessin fand statt in einem der links vom großen Speisesaal gelegenen Wohnzimmer, einem mit karmesinrotem und russisch-grünem Damast heiter tapezierten Raum. Mit einem kleinen, höflichen Bedauern blickte der König durch das hohe Fenster nach seinem Adjutanten hinüber, der dort am Fluss in seiner roten Uniform wartete und las. Er würde längere Zeit zu warten haben, denn die Unterredung mit der Prinzessin Amalie verlief nicht so einfach und ohne Hindernis, wie der König gedacht hatte. Die Prinzessin wollte nicht recht. Die Krone von Schweden verlockte sie wenig. Er wunderte sich. Er kannte seine Schwester als sanft, liebenswürdig und enthusiastisch. Die Einwände, die sie vorbrachte, schienen eher aus dem Kopf einer banalen Hofpuppe zu kommen. Er hörte ihr zu mit leicht zusammengezogenen Brauen und blickte dabei unverwandt auf ein niedriges Glasschränkchen hin, zwischen dessen goldenen Kanten seine Mutter reizende Kleinigkeiten aufgehäuft hatte. Mechanisch musterte er die Sammlung und sonderte kunstgewohnt das Nichtige vom zierlich Kostbaren, das aus Meisterfingern stammte. Die Prinzessin sagte, »Ich muss Ihnen sogar gestehen, lieber Bruder, dass ich diesen Heiratsplan nicht völlig begreife. Finden Sie die Partie so glänzend? Finden Sie sie auch nur anständig? Wer ist denn dieser Adolf Friedrich? Ein kleiner Prinz, dem 1000 nachzufinden, in Deutschland Bischof noch dazu, protestantischer Bischof von Lübeck. Ich kann doch nicht annehmen, dass ihn gerade dieser Titel meinem skeptischen Bruder empfohlen hat. Was ihn mir empfiehlt, Amelie, ist, dass er in ein paar Jahren König von Schweden sein wird. Du heiratest keinen Bischof, sondern einen künftigen Souverän. Oh, Frederik, verzeihen Sie, ein Souverän. Ich habe mich da ein wenig informiert. In Schweden gibt es keinen Souverän. In Schweden gibt es eine Art Anarchie. Der hohe Adel treibt, was er will, und der König ist eine Puppe. Der König ist, was seine Frau aus ihm macht. Eine Dame von deiner weiblichen Klugheit, deiner Fähigkeit, dich anzupassen, deinem persönlichen Zauber, er verneigte sich scherzhaft leicht gegen sie, wird auf die Häupter dieses stolzen Adels mehr Einfluss gewinnen als ein neuer Gustav Adolf. Sie sind liebenswürdig, Frederik. Aber sind Sie auch ganz aufrichtig? Sie haben noch eine unverheiratete Schwester. Ulrike besitzt mehr Energie wie ich. Sie hat einen männlicheren Verstand. Sie ist 10-mal so ehrgeizig. Eben dieser Charakter eignet sich durchaus nicht für den schwierigen Platz. Die Mission ist ein wenig delikat und außerdem... Aber er schwieg. Es erschien ihm sonderbar, beinahe lächerlich, dass er hier dem jungen Mädchen politische Aufklärungen erteilen sollte, um sie gefügig zu stimmen. Wenig entsprach das seiner Art. Er schaute überlegend auf die Sammlung im Glasschränkchen hin. Seine Augen glitten von einem zierlichen Objekt zum anderen. Viel Entzückendes hatte seine Mutter nach dem Tode des sparsamen Gemahls da zusammengebracht. Kleine goldene Etuis waren da, getrieben und gehämmert. Bildnismedaillons, Kästchen, Scherenfutterale, Flakons, Schreibtäfelchen, Kalenderchen aus Seide und Brokat, Pudermesserchen, goldene Pulverdöschen, Lichtscheren so klein, als sollten sie in einer Puppenstube die Lichtchen putzen. Daumenlange Figuren und Büsten aus Elfenbein, Koralle, Perlmutter, winzige Uhren in Gehäusen von Lapis, Kristall oder Onyx und 50 andere bezaubernde Nichtigkeiten aus Bernstein, Achat, Schildpatt und Gold, deren Gebrauch sich schwer angeben ließ und die auch eigentlich gar keinen hatten. Er blickte davon auf. Außerdem, sagte er anknüpfend, habe ich Ulrike schon dem Thronfolger von Russland verweigert. Und darum muss nun ich, darum kann ich sie jetzt nicht dem von Schweden geben. Und weshalb haben Sie Ulrike nicht nach Russland gehen lassen? Weil ich nicht will, dass meine Schwester bei der nächsten Palastrevolution erwürgt wird. Aber... Haben Sie nicht die russische Kaiserin schon durch diese Weigerung tödlich gekränkt? Du weißt, dass ich Ersatz gefunden habe. Wen? Dieses kleine Mädchen von Anna Zerbst? Sie war willkommen. Ihr Vater ist mein General. Sie wird mein Werkzeug sein. Frederik, sagte sie schmeichelnd und ergriff seine Hand, was er sich ein wenig erschrocken gefallen ließ. Frederik, Sie haben so viele Generale. Können Sie für den Thron von Schweden nicht eine andere Tochter finden? Es ist unmöglich, Amelie, dass wir hier Scherz miteinander treiben. Er entzog sich ihr und stand auf. Höfisch erhob sie sich, zugleich mit dem Monarchen. Rudenskjöld erwartet mich drüben im großen Schloss im Appartement meiner Frau. Ewig kann ich ihn auch nicht warten lassen. Es ist nicht so amüsant bei Ihren Tees. Und er will meine Antwort morgen nach Stockholm schicken. »Ich möchte gar nicht gerne von ihr fort«, sagte sie leise. »Ich ängstige mich.« »Wie denn? Du willst doch nicht ewig ohne Gatten und ohne Stellung hier in dieser Villa sitzen.« »Ich ängstige mich«, wiederholte sie. »Es ist mir zumute, als sollte ich in die Barbarei ziehen.« »Nun, was die Barbarei betrifft«, sagte er leichthin, »so sollte eine preußische Prinzessin dann nicht in Ängste geraten.« Auf diesem Felde sind wir nicht so bald zu schlagen. Vielleicht erinnerst du dich, dass unser seliger Papa die Leute eigenhändig in den Straßen durchzuprügeln pflegte. Es ist mir unbekannt, ob das auch in Stockholm so gehalten wird. In meiner Kinderzeit gingen die Leute abends auf Stelzen zu Hofe. So schmutzig war es. In Stockholm ist es sicher nicht halb so schmutzig. Also, was die Barbarei anbetrifft, Frederik, sagte sie ganz leise, hören Sie auf, mit mir zu spielen. Sie haben mich lange verstanden. Ich mag diesen Adolf nicht. Du kennst ihn ja gar nicht. Ich habe mir sein Bild beschafft. Ah! Ja, und zwar nicht irgendeine geschmeichelte Miniatur, sondern einen Stich nach einem Gemälde, das ihn in ganzer Figur zeigt. Ich kann Ihnen sagen, Friedrich, das ist eine Figur. Seine Beine sind so kurz. Er kann meinen Fächer als Spazierstock benutzen. Außerdem hat er ein pflaumenweiches Mündchen und kreisrunde Schafsaugen. Ich finde, mein Bruder, mit einem Wort, dass Sie schlecht für mein Glück sorgen. Das war in einem schmeichelnden und drolligen Tone gesprochen und offenbar bestimmt, Friedrich zu erheitern und zugleich zu rühren. Amalie kannte ihre kleinen Wirkungen, aber diesmal versagten sie. »Für dein Glück«, sagte er ziemlich finster und unverbindlich und blickte von ihr weg, seitlich dorthin, wo der Gobelin des Kaminschirms ihm eine Darstellung aus dem Leben Alexanders zuwandte. Er sah den König, wie er der Frau und der Tochter des Darius Gnade gewährt. Es war auffallend, musste Friedrich denken, wie stark nach links geneigt der Mazedone sein Haupt trug. Alle Darstellungen aus allen Jahrhunderten zeigten ihn so. »Für dein Glück«, sagte er noch einmal und schwieg sodann. »Ja, mein Bruder«, und leiser setzte sie hinzu, »gerade Sie sollten doch eine solche Mahnung verstehen.« Auf diesen Hinweis antwortete er mit keiner Silbe, keinem Blick. »Mach einen Gang mit mir durch den Garten«, sagte er, so als wäre ihm für das, was er zu äußern hatte, dieses kleine und kosige Kabinett nicht der rechte Raum. »Nimm eine Korntusche um. Wir haben März.« Amalie gehorsam schellte der Kammerfrau, ließ sich von ihr das mantelartige Kleidungsstück umlegen und band es über der Brust zu. Sie traten nach rückwärts hinaus in den Garten, der hier, vom Flusse abgekehrt, sich in noch größerer Ausdehnung erstreckte. Es war noch nicht spät am Tage, vielleicht 4 Uhr. Vogelzwitschern war in der Luft. Von irgendwoher hörte man das Klappern der Schere, die die Hecken beschnitt. Sonst war alles ganz still. Die Geschwister schritten auf den breiten Wegen dahin, die mit Meersand bestreut war. Amalie trippelnden Ganges, der nicht ihr eigentlicher war. Aber die Mode schrieb außerordentlich hohe, ja fast stelzenartige Absätze vor, und auch der vorne, flach anliegende Reifrock hinderte das Ausschreiten. Der König sehr festen, aber wenig eleganten Schrittes. Er ging wie ein Reiter. Übrigens war er nicht im Besuchsanzug, sondern in Uniform. Im Rock seines ersten Garderegiments zu Fuß. Blau mit prachtvoller Stickerei. Er begann. Die Gründe also, weshalb ich diese Heirat wünschen muss, sind diese. Geben Sie mir noch einen Augenblick, Friedrich. Müssen Sie es wirklich von mir verlangen? Er blieb stehen, blickte streng vor sich nieder und sagte, hart gestikulierend, mit fester und lauter Stimme, »Höre nun gefälligst zu. Ich bin schrecklich allein in Europa. Du stellst dir wunders vor, was ein König von Preußen ist. Nun also, was ist er denn? Vor 43 Jahren fiel es unserem Großvater, der ein einfältiger eitler Mann war, ein, er müsse König werden. Warum? Weil sein Nachbar, der Kurfürst von Sachsen, König von Polen geworden war. Gut, er wurde nun auch König, und zwar über ein bitterarmes Land mit sehr wenig Menschen. Zu diesem Titel, zu dieser hohlen Form, müssen wir späteren erst die Machtstellung, den Inhalt erkämpfen. Und darum, sagte sie leise, soll ich nach Stockholm? Darum habe ich, gleich nachdem ich zur Regierung kam, mit einem Handstreich die neue Provinz genommen. Das war leicht, das war ein Spiel. Aber ich habe mir keinen Augenblick eingebildet, dass es dabei bleiben würde. Die Theresia will ihr Schlesien wiederhaben. Ein großes Bündnis ist gegen mich geschlossen. Meine Spione haben mir die Abschrift gebracht. Ich bin ganz allein. Wo soll ich Stärkung finden? Er schwieg einen Augenblick, fast als erwarte er eine Antwort. Aber da die Prinzessin nichts sagte, fuhr er fort. In Deutschland vielleicht? Wo ist dieses Deutschland? Es sind 300 kleine Narrenstaaten mit Geldsorgen. Es können auch 400 sein, wenn du alle die Speckfeld, Holz, Apfel und Ratzeburg dazurechnest. Deutschland? Jawohl. Der König von Polen ist auch Herr in Sachsen. Der König von Dänemark ist auch Herr in Oldenburg. Der König von England ist auch Herr in Hannover. Der Bayer Karl ist deutscher Kaiser. Dass er es ist, verdankt er mir und Frankreich. Er weiß aber nicht, wo er des Nachts ruhig schlafen soll. So mächtig ist er. In seinem Stammland haust Habsburg, die Panduren unter Tränk. Er verstummte kurz, so als kreuzte sein Hirn ein Gedanke. Der Bandenführer Tränk hat ihm die Städte verbrannt. Jetzt marschieren sie an den Rhein. Ist man dort fertig, dann kehrt man sich gegen mich und nimmt mir Schlesien. Hat man Schlesien wieder, dann ist es aus und Habsburg tut mit mir, was es mag.« Er sah auf und nahm wahr, dass der Blick seiner schönen Schwester mit vollkommener Unbefangenheit seitlich auf ein Rasenstück gerichtet war, in dem die ersten Krokusse durchbrachen. Er sagte scharf akzentuierend, »Das ist dir gleichgültig. Es scheint dir eine Lepperei, was aus meinem Königreich wird. Amelie, ich gebe dir nicht Unrecht. Es gibt einen Standpunkt, von dem aus das eine Lepperei ist. Der Laufkäfer dort ist so wichtig wie die Königin von Ungarn, und eine schöne Melodie ist wichtiger. Aber Fürst sein heißt, vor solchen Gedanken wissend und freiwillig die Augen verschließen. Fürst sein heißt, so tun, als ob es solche Gedanken gar nicht geben könnte. Es gibt sie nicht, hörst du? Für dich jedenfalls nicht. Ich verbiete sie dir. Ich hoffe, sagte er leise und ziemlich bösartig, durch diese Bemerkungen deine Aufmerksamkeit wiedererlangt zu haben. Mir bleibt, fuhr er sachlich fort, als einziger Bundesgenosse der König von Frankreich. Aber liefere ich mich ihm ohne Rückendeckung aus, dann bin ich nicht sein Bundesgenosse, sondern sein Vasall. Der König von Frankreich hat 20 Millionen Untertanen und ich 2. Was ich zunächst einmal haben muss, ist ein Dreibund mit Russland und Schweden. Und darum, fragte sie leise, genau wie zuvor. Er zuckte die Achseln und lächelte. Da er die Schwierigkeit überwunden glaubte, fing er unwillkürlich wieder an zu gehen. Er wandte sich seiner Schwester zu freundlich und sagte in leichterem Ton, »Mein Gott, Amelie, du tust wahrhaftig, als verhängt dich über dich ein abscheuliches Los. Aber was verlange ich eigentlich? Sollst du an ein süddeutsches Jammerhöfchen wie die arme Wilhelmine? Als erster preußischer Prinzessin bestimme ich dir ein würdiges, ein historisches Schicksal. Erlaube, dass ich dir etwas erzähle. Vor ein paar Tagen war in meinem Einlauf der römische Staatskalender. Ich blättere ein bisschen und finde mich da ganz einfach als Marchese aufgeführt. Der Papst anerkennt uns nicht. Ja, da lachst du. Aber der Papst ist eben gewohnt, mit Jahrtausenden zu rechnen. Und wir schneiden schlecht ab bei ihm mit unseren 43 Jahren. Nicht das Haus Brandenburg ist es, ganz unter uns, das im Begriff ist, eine Missheirat zu schließen. Ich glaube auch nicht, dass deine Schwester Ulrike außer sich geraten wird vor Freude. Aber es geht nicht mit ihr. Sie ist hochmütig und eigensinnig. Nichts überlegt sie recht und nichts lässt sie reifen. Vor Affekt verliert sie immer gleich den Schlaf. Während du, meine Schöne...« Er sprach lächelnd weiter auf sie ein, Herr seiner nervösen Ungeduld, seine Mittel mit Bedacht wählend, liebenswürdig, mäßig und klug. Sie waren die große Allee bereits 3 oder 4 Mal auf- und niedergegangen und bogen nun um das lang hingestreckte, schmale Gebäude in den vorderen Teil des Gartens ein. In einiger Ferne leuchtete unten am Wasser der scharlachrote Rock des Adjutanten. Er saß dort und las in einem ledergebundenen kleinen Buch, das er aus der Schoßtasche genommen hatte. Es war ein französischer Plutarch, das Leben Alexanders. Er hatte den Band in der Hand behalten, nun wollte er ihn wieder in seiner Tasche unterbringen. Dabei streifte das hervorstehende Lesezeichen gegen das Uniformtuch und raschelte. Trenk wurde rot vor sich selbst. Er hatte diesen Brief noch gar nicht gelesen. Dabei kam er von seiner Mutter. Aber Trenk fühlte sich dieser kühlen Dame recht fremd. Während seines Manöveraufenthalts in Breslau hat er ihr eine ziemlich zeremonielle Visite gemacht. Wieso schrieb sie ihm eigentlich? Er löste das Siegel. Das Schreiben war kurz, ohne Bedeutung war es nicht. Frau von Nostorsch teilte ihm mit, dass sein Vetter, der österreichische Bandurenoberst Franz von der Trenk, ihn, Friedrich, zum Universalerben eingesetzt habe. Es war geschehen, als der Pandur schwer verwundet in Bayern da niederlag. Der Brief riet, diese Mitteilung achtsam im Auge zu behalten, denn die Erbschaft des Österreichers sei ungemein beträchtlich, man rede von riesigen Ländereien, die ihm Habsburg verliehen habe, und von gewaltiger Kriegsbeute. Trenk, sehr entgegen dem mütterlichen Rat, vergaß fast augenblicklich, was er gelesen hatte. Dieser Cousin, ein wilder Mordbrenner übrigens, und als Verwandter wenig präsentabel, war so fern, dieses Erbe lag an der Drau und an der Save und also fast im Monde. Zudem war der Pandur jung und schon wieder gesund. Und noch viel jünger war er, Friedrich von der Trenk, 19-jährig nämlich in der Gunst seines Monarchen, großen Dingen zweifellos zugestimmt. Auch was mit Geld zu bezahlen war, hatte er reichlich. Sein Stall war berühmt, 7 Bediente liefen für ihn. Ihm blieb nichts zu wünschen oder doch nur eines, was kein Pandur ihm geben konnte. Er sprang auf, er zerknitterte den Brief in der Linken, er hielt den Hut von sich ab in vorschriftsmäßigem Winkel. Der König und die Prinzessin waren um eine Hecke gekommen und gingen nah an ihm vorbei. Sie waren in lebhaftem, freundlichem Gespräch. Der König, seiner Sache nun völlig sicher, sprach mit Einzelheiten von Amaliens Zukunft und schwedischer Aufgabe. Amalie widerstrebte nicht ernstlich mehr. Sie war 20 Jahre alt und früh reif gewesen. Auf ein Glück zu hoffen war töricht, war beinahe klein und kindisch. Und an äußerer Erfüllung, was sollte da kommen? Der Lilienreif Frankreichs? Die Krone von England? Trenk stand salutierend neben dem Gartenhaus. Es war vom Schloss ausgerechnet das linke. Unmittelbar daneben führte der Weg vorbei. An dieser Stelle entschied sich das Schicksal der Prinzessin Amalie von Preußen und sein eigenes. Es war der 12. März des Jahres 1744, 16:30 Uhr am Nachmittag. Sie sah ihn, sie erzitterte. Sie grüßte ein wenig mit dem Haupt und schritt mit dem König weiter. In geringer Entfernung nahmen sie Platz auf einer Bank. Anständig höfisch wäre es von Trenk gewesen, sich aus dem Sehkreis der Geschwister zu verlieren. Aber das vermochte er nicht. Mit einem Entschluss wandte sich Amalie ihrem Bruder zu. Sie war um einen Schein blasser über dem feinen Gewirk ihrer Contouche. »Wir reden und reden, Frederik«, sagte sie, »und wir vergessen das Wichtigste.« »Das Wichtigste? Mein Gewissen? Damit ich auf den Thron von Schweden gelange, wäre ein Glaubenswechsel nötig.« Er schaute sie an, mit einem Flimmern der Ungeduld in den Augen. »Willst du mir einreden, dass dir der Übertritt von der kalvinischen zur lutherischen Kirche Skrupel verursacht? So große, dass ich ihn nicht vollziehen kann. Ich fühle mich in der heitersten Weise in die Tage unseres Vaters versetzt. Damals saß immer der Prediger Franke mit uns bei Tische, der ödeste und traurigste Kriegskram von der Welt. War er eigentlich Lutheraner oder war er Calvinist? Jedenfalls war außer Bibelsprüchen bei ihm eigentlich alles verboten. Ich glaube, mich an verwegene Grimassen zu erinnern, die meine Schwester Amelie hinter seinem Rücken schnitt. Damals war ich ein Kind. Und heute, als erwachsene Dame, machst du dir ernstlich Sorge darüber, ob es heißen muss, Brot und Wein sind Leib und Blut Christi oder nur bedeuten. Amalie sandte einen raschen Blick nach Trenks scharlachrotem Kleide hinüber. Der Hauptpunkt, sagte sie unbeirrt, ist die Lehre von der Prädestination. Ah! Nach unserer kalvinischen Anschauung gibt es keinerlei menschliche Freiheit, nur der Ratschluss des Höchsten gilt. Alles ist vorbestimmt. Also auch dir der Thron von Schweden. Wozu reden wir noch? Aber dann stand er auf, ging mit kleinen Schritten vor ihrer Bank hin und her und sagte, ohne seine Schwester anzublicken, das Folgende. Ich sehe zu meinem Kummer, dass dich diese Kindereien wirklich bewegen. Ach, Amelie, ich wundere mich. Das wahrhaftig hätte ich nicht vermutet. Seit 2 Jahrhunderten streiten sich über solche Dinge die Gelehrten, und leider nicht nur die Gelehrten. Ein Ozean von Blut ist für diese Haarspaltereien geflossen. Es gab eine Zeit, da hatten die Städte Lindau und Memmingen über die Verwandlung von Brot und Wein ihr besonderes Bekenntnis. Jawohl, in Memmingen entschied man damals ganz anders über die göttlichen Dinge als etwa in Ulm. Und dabei, ein Lächeln trat in seine Züge, der Ärger verging. Er wurde warm beim Reden. Dabei ist der Standpunkt von Memmingen doch vielleicht ein wenig klein in diesen Fragen. Was meinst du? Ihr Frommen tut immer, als stündet ihr auf Du und Du mit eurem Gott. Nehmen wir doch getrost einmal an, er existiere. Meint ihr denn wirklich, euer Auge reiche bis zu ihm? Was sind wir denn alle mit unseren Kronen und Thronen und Heeren und Plänen? In Ägypten hat es 10.000 Jahre lang Könige gegeben. Nun, wenn euer Gott lebt, will ich dir sagen, so hat er das gar nicht wahrgenommen. Das ist vorübergezuckt vor seinem Auge. Ach, vielleicht hat er diese ganze Erde noch gar nicht wahrgenommen. Was würdet ihr sagen, ihr Guten, wenn nun diese ganze Welt mit allen ihren Planeten und Sternen nichts anderes wäre als ein einziges riesiges Tier, die Sonne sein Auge und der Mars eine Kralle und der Saturn sein Nabel und unsere glorreiche Erde samt Lindau, Ägypten, Calvin und Zoroaster nur eine Warze oder ein Muttermal und das ganze ungeheure Tier wieder nur eines unter vielen, ein Sterntier unter Sternentieren in einer großen strahlenden Herde. Er hatte zuletzt mit schallender Stimme gesprochen, in einer sehr sonderbaren Art von Begeisterung. Über Garten und Fluss und jenseitige Fluren hatte er weit fortgeschaut. Nun, bei einer Wendung, sah er die Schwester an. Sie saß und starrte nach Tränk, versunken, verzückt, völlig hingegeben. Sie hatte ihm gar nicht zugehört. Er begriff augenblicklich und ganz. Ohne auch nur seinen Satz zu beenden, ohne ein einziges vermittelndes Wort, drehte er ihr den Rücken zu und ging. Tränk musste folgen. Die Prinzessin Amalie hatte sich erhoben. Mitten in der Allee stand sie da, schlank aufwachsend aus ihren gewaltig gebauschten Röcken, und sah ihnen nach. Der König, so hörten wir in der letzten Folge, versucht vergeblich, seine Schwester Amalie für sein schwedisches Heiratsprojekt zu gewinnen. Amalie hat immer neue Bedenken und Ausflüchte, sowohl politischer als auch religiöser Art. Zugleich muss Friedrich bei einem Spaziergang im Park von Montbijou aber auch feststellen, dass das Interesse seiner Schwester, doch sagen wir es direkt mit den Worten des Erzählers, sie saß und starrte nach Tränk, versunken, verzückt, völlig hingegeben. Er begriff augenblicklich und ganz, drehte ihr den Rücken zu und ging. Tränk musste folgen. Am rückwärtigen Parkeingang wartete mit den Pferden der Reitknecht. Der Weg von Montbijou zum großen Schloss war ganz kurz. Es dämmerte bereits. Die wenigen Begegneten rissen den Hut vom Kopfe, zwei alte Leute sanken ins Knie. Es ging an der Spree entlang, dann auf der hölzernen Kavaliersbrücke über den Fluss. Vom Lustgarten her gelangten sie in den eigentlichen Schlosshof, stiegen zum zweiten Stockwerk hinauf und betraten durch einen Vorsaal das Appartement der regierenden Königin. Es bestand aus 5 Räumen und war bescheiden. Auf den Saal folgte eine Galerie, auf diese 2 ziemlich große quadratische Salons, dann noch ein enges Zimmer, darin die Souveränin schlief. Alles war etwas eilig und billig möbliert worden, auch rauchten die Kamine. Dennoch war hier der Hof. Hier fanden sich an regelmäßigen Empfangstagen die Minister, die Gesandten und Hofleute ein. Hier wurden die Fremden von Rang vorgestellt. Für Friedrich, den alles zeremoniell in hohem Grade langweilte, war das bequem. Er benutzte diese Berliner Wohnung als Treffpunkt, wenn er irgendein Staatsgeschäft persönlich zu bereden hatte. Mit seiner Gemahlin eine Nacht unter demselben Dach zu bleiben, vermied er durchaus. Sie war so gut wie verstoßen. Bezog sie im Sommer das Landhaus, das er ihr angewiesen hatte, in Schönhausen, nahe beim Dorfe Pankow, so bekam sie ihn überhaupt nicht zu Gesicht. Er war noch niemals dort gewesen. Der Heiduck in der Galerie war aufgesprungen, wollte voraneilen, wollte melden. Aber der König winkte ungeduldig. Er hatte bereits geöffnet und stand im ersten Salon. Tränk, unfreundlich bedeutet, blieb zurück. Er fing an, stürmisch hin und wieder zu schreiten, im aufgepeitschten Rhythmus seines Blutes und seiner Gedanken. Seit dem Aufbruch von Montbijou hatte er nichts recht wahrgenommen, nicht das kalte Schweigen des Königs auf dem Herit, nicht die Behandlung eben jetzt. Er fühlte nur immer wieder die Blicke der Schönen und nicht Erreichbaren, er spürte wieder jene schwere und wollüstige Gelähmtheit, die es ihm unmöglich machte, sich in schicklicher Weise aus ihrem Sehkreis zu entfernen. So klirrte er auf und nieder über das Parkett der kahlen Galerie und die Blicke des Heiducken folgten ihm ratlos. Drinnen bei der Königin war in der Tat Empfang. 18 oder 20 Personen waren in den beiden Wohnräumen versammelt. Man sah sie im Schein von grünen Wachskerzen beim Spiel. Übrigens waren diese Lambre-Partien berüchtigt wegen ihrer Bürgerlichkeit. Es wurde um Groschen gespielt. Alles stand hastig auf, die Königin trat ihrem Gatten entgegen und sank in die vorschriftsmäßige Reverenz. Er verbeugte sich. Elisabeth Christine war eine Dame von 30 Jahren, ziemlich groß, von einiger Fülle und durchaus nicht sehr hässlich. Ihr Teint leuchtete vor Gesundheit und war zart dabei. Das aschblonde Haar hatte Perlenglanz unter der leichten Puderung. Doch über den matten, blassblauen Augen lagen allzu flach die Brauen und ihr kleiner Mund zeigte im hilflosen Lächeln schiefstehende und gelbe Zähne. Schlecht angezogen war sie auch. Die Farben von Reifrock und Übergewand waren zu laut und schlugen sich. Auch gab es heute eine störende Einzelheit. Die hölzerne Längsschiene nämlich, die Planchette, vorne ins Schnürmieder eingeschoben, um die Mittelpartie des Körpers in gerader Linie zurückzupressen, sie saß nicht korrekt und stach unter dem gelbblauen Damast der Taille scharf und grotesk hervor. Der König bemerkte dergleichen nicht. Er hatte sich abgewöhnt, diese Fürstin, die er als 20-Jähriger hatte heiraten müssen und die immer aussah wie eine Landpfarrersfrau in der Stadt, auch nur kritisch noch zu beschauen. Sie war eine von Herzen gütige und keineswegs törichte Frau, aber er sprach niemals mit ihr. In der Hofgesellschaft hielt man den Atem an. Es waren Wetten abgeschlossen. Seit mehr als 2 Jahren hatte der König nicht mehr das Wort an seine Frau gerichtet. Würde das ewig währen? Handelte es sich um einen förmlichen Entschluss? Es war Übereinkunft, dass schon das einfachste Grußwort, die banalste Formel als Gespräch gelten sollte. Aber der König war heute so stumm wie stets. Er hatte sich verbeugt, dabei blieb es. Elisabeth Christine, bleich geworden, trat zwischen ihre beiden Ehrendamen zurück. Die Wahl dieser Ehrendamen zeugte für die schlichte Reinheit ihres Herzens. Sie waren beide, Fräulein von Härtewelt wie Fräulein von Tettau, ganz außergewöhnlich schön. Herrisch schön, dunkel, hochgewachsen und gefährlich die Tettau. Die helle, weiche Härtefeld von einer Pikanterie und Anmut, die an jedem anderen Hofe etwas bedeutet hätten. Aber Friedrich sah sie gar nicht an. Er wusste wahrscheinlich kaum, wie sie hießen. Es wehte um diesen jungen, berühmten König eine unsinnliche und kalte Luft. Es stimmte zu diesem Eindruck, dass er seit kurzem sein Galakleid nicht mehr trug, sondern sich beinahe stets in der Infanterieuniform bewegte. Er sah gut aus darin, dennoch wirkte es frostig. »Herr von Rudenskjöld, ich bitte«, sagte er in die Stille hinein. Der Gesandte Schwedens trat hervor. Im gleichen Augenblick begann die Gesellschaft, sich in den zweiten Salon zurückzuziehen. Man gruppierte sich dort. Lautlos, wie von ungefähr, wurden die Flügeltüren geschlossen. Der König und Rudenskjöld standen allein zwischen den verlassenen Spieltischen, wo die Karten unordentlich lagen. »Wann haben Sie in der Heiratsangelegenheit zuletzt an Ihr Kabinett geschrieben?« »Donnerstag, Sire.« »Ohne Zweifel haben Sie dabei von meiner jüngsten Schwester gesprochen. Ich erinnere mich, Ihnen gesagt zu haben, dass eine so liebenswürdige und anpassungsfähige Dame in Schweden, wo die Königsmacht wenig gefestigt sei, gut am Platze sein werde. Euer Majestät haben mir das gesagt. Aber alles befand sich ja noch im Stadium erster Erwägung. Ich war schon glücklich, das grundsätzliche Einverständnis Eurer Majestät nach Stockholm mitteilen zu können.« »Sie haben also noch keinen Namen genannt?« »Den Namen einer Prinzessin? Nein, Sire.« Friedrichs Miene erheiterte sich. Dieser schwedische Baron, ein noch jugendlicher Herr von sehr wachem und verlässlichem Aussehen, hatte ihm seit jeher gefallen. Mit Wohlwollen blickte er ihn an und sagte pointiert, im Ton eines Mannes, der weiß, dass seine Pointe verstanden werden wird, »Sie werden also schreiben, dass in Schweden, wo die Königsmacht wenig gefestigt sei, eine energische und zielbewusste Dame ihren rechten Platz finde, zumal an der Seite des Prinzen Adolf Friedrich, eines so liebenswürdigen und anpassungsfähigen Fürsten. Darum, so schreiben Sie, Rudenskjöld, sei anzunehmen, dass die Erhebung meiner Schwester Ulrike zur Kronprinzessin in Stockholm willkommen sein werde.« Rudenskjöld verneigte sich mit der klugen Andeutung eines Lächelns, genauso weit angedeutet, als es von ihm erwartet wurde. Dann, so als wäre dies alles noch offiziell, noch vor Zeugen gesprochen worden, fragte er ernst, leise und schnell, »Und Russland? Und die Kaiserin?« Friedrich antwortete, »Das lässt sich einrichten. Die Kaiserin ist sehr zufrieden mit der Prinzessin von Anhalt. Toben wird unser Freund Bestuschew. Aber ihn kann man umgehen. Es gibt Wege. Ich werde noch heute Nacht aus Charlottenburg nach Moskau schreiben. Auf Wiedersehen.« An der Tür drehte er sich um. »Eines noch, Rudenskjöld, der Termin. Nicht später als Juli, keinesfalls. Der August, so fürchte ich, wird mich schon auf Reisen sehen. Begreifen Sie mich? Als mein künftiger Bundesgenosse dürfen Sie mich begreifen.« Er ging, ohne sich von seiner Frau im Mindesten zu verabschieden. In der Galerie schloss Trenk sich an und klirrte hinter ihm die Steintreppen hinunter. Der König selbst ging lautlos. Er trug niemals Sporen. Der Reitknecht wartete im Hof mit den Pferden. Ein paar Kutschen standen da. Zwei Öllaternen brannten. Draußen vor dem Schlosse war alles ganz öde und still. Außer Wache stehenden Soldaten bemerkte man keine Seele. Unfertig und traurig erstreckte sich die Repräsentationsstraße ins Ungewisse. Rechts und links standen in ungeheuren Abständen die prunkvollen Bauten der Dynastie. Das drohend gewaltige Zeughaus. Die schöne Oper. Im vorigen Jahr erst vollendet. Der Palast des Markgrafen von Schwedt. Der Marstall. Nach einem Brand erst halb wieder erstellt. Dazwischen nichts. Weite, unbebaute Flächen, über die der abendliche Märzwind daherblies. Ein mächtiger Entwurf, das Ganze. Nicht mehr noch. Sie fühlten es beide, während sie zwischen den Reihen kümmerlicher Linden dahinritten. Trenk erinnerte sich an den Tag, da er zum Einkauf der neuen Uniform heimlich zuerst nach Berlin herübergekommen war. Wie ein Mensch, der zu weite Kleider trägt, war ihm die Stadt damals vorgekommen. Friedrich aber, mit tiefem Unbehagen, gedachte seines eigenen Wortes vom Nachmittag, dass er verurteilt sei, dem Königsnamen, den ein Prahler sich zugelegt, nachträglich einen Inhalt zu erkämpfen. Es war so. Auch der Purpurmantel schlotterte, wie diese zu weit geschnittene Stadt. Sie hielten am Karree, vor dem Brandenburger Tor, einem höchst einfachen, niedrigen und plumpen Bauwerk. Der Unteroffizier leuchtete ihnen ins Gesicht, schrie schreckerfüllt sein Kommando. Die 5 oder 6 Soldaten, Leute vom Regiment Kalkstein, traten ins Gewehr. Einer schlug verspätet einen unsicheren, nicht taktfesten Wirbel. Sie waren hindurch und ritten im Wald. Denn der sogenannte Tiergarten, der sich hier vor den Mauern meilenweit ausdehnte, war ein Wald, ein wild und regellos bewachsenes Gelände, in dem die Hirsche und Füchse frei herumsprangen. Sehr sicher war es keineswegs hier, und unbewaffnet wagte sich kein Mensch nach Einbruch des Dunkels heraus. Aber kaum ein Bürger war ja dazu genötigt. Charlottenburg, das dürftige Ackerstädtchen vom ersten König künstlich gegründet und dann schnell wieder verkommen, war für niemand ein Ziel. Dorthin ritten sie jetzt. Die Straße war schnurgerade quer durch den Wald gehauen. 1,5 Gehstunden weit. Sie war in äußerst schlechter Verfassung. Im tiefen Sand sanken die Pferde ein bis über die Fessel. Rechts und links standen in mäßigem Abstand Pfähle für Lampen. Einst, zu jenes Friedrichs Zeit, war bei den Auffahrten des Hofes diese Waldstraße des Nachts erleuchtet worden. Aber die Lampen waren verrostet und zerschlagen. Seit 30 Jahren hatte keine gebrannt. Es gab keine glänzenden Auffahrten mehr. Der Reitknecht hatte eine Fackel entzündet. Er ritt schräg vor dem König und dem Offizier und erhellte ihnen den Weg. Die halbe Strecke lag hinter ihnen. Ein Wind hatte sich erhoben und die Bäume rauschten um sie. Endlich, der Stern war passiert, jene Stelle, von wo nach verschiedenen Richtungen Pfade durch den Forst geschlagen waren, endlich richtete Friedrich das Wort an seinen Begleiter. »Die Order für morgen. Wiederholen Sie sie.« Trenk antwortete sofort. »Ein Regiment Kürassiere und 12 Kompanien Infanterie marschieren von Berlin nach Potsdam. In Schöneberg macht die Infanterie Halt. Gräben werden an den Dorfausgängen gezogen, Feldwachen werden aufgestellt. 5 Eskadrons feindlicher Husaren versuchen einen Überfall. Sie dringen ein, das Feuer der Infanterie schlägt sie zurück. Indessen kommt das Kürassierregiment heran, die Husaren eilen ihm entgegen, beunruhigen es, zerstören die Brücke, über die es kommen muss. Überfallen mit blankem Säbel die Nachhut, erfolgreiches Karabinerfeuer der Kürassiere, bewegtes Reitergefecht bis an die Tore von Berlin. Mit dieser Order reiten sie um 3 nach Berlin zurück. Schweigen wiederum. Windstöße nur, durch die Äste keuchen der Pferde, dumpfes Geräusch der Hufe im Sand. Der König hatte sein Tier in Galopp gesetzt. Minuten vergingen. »Wie sind Sie denn verwandt mit ihm?« Trenk blickte im Jagen nach Friedrichs Gesicht. Es war gerade ausgerichtet und rot beleuchtet. Er hatte nicht verstanden und suchte nach einer schicklichen Form, um zu fragen. »Mit dem Panduren«, sagte der König höchst ungeduldig. »Er ist mein Vetter, Sire.« »Ihr leiblicher Vetter?« »Jawohl, Sire.« »Da haben Sie einen sauberen Vetter, einen Mordbrenner.« Trenk schwieg. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Noch niemals hier. So, sagte Friedrich. Und stehen mit ihm durchaus in keiner Verbindung? Er hat mich zu seinem Erben eingesetzt. Friedrich brachte sein Pferd zum Stehen. Der Reitknecht, nicht angerufen, galoppierte weiter, und sie hielten im Dunkeln. Zu seinem Erben? Ein Straßenräuber? Mein Feind? Wann haben Sie das erfahren? Heute. Ah, heute. Und wo? In Montbijou. Ah, in Montbijou. Und was gedenken Sie zu tun? Gar nicht zu antworten, Sire. Sie waren wieder dicht hinter dem Reitknecht. Sie trabten. Offenbar hatte der Wind sich gedreht. Von der Fackel wehte eine schwarze Rauchfahne auf sie zu. Trenk sah, dass Friedrichs Wange vom Ruß fleckig wurde. In der Ferne erschienen ein paar öde kleine Lichter. Plötzlich beugte sich der König nach links, gegen Trenk hin, und deutlich in einem scharfen, kalten Flüsterton zischte er ihm zu auf Deutsch. Nehme er sich gut in Acht. Der Donner und das Wetter wird ihm aufs Herz schlagen. Der Wald war zu Ende. Sie langten an. Franz Freier von der Trenk, Schöpfer und Anführer des Chors der Panduren, war ferne irgendwo in Kalabrien zur Welt gekommen. In südlichen und östlichen Ländern wurde er groß, schon in seiner Knabenzeit abenteuerlich umhergeführt von den Kriegswirren, die damals den ganzen unseligen Erdteil fast ununterbrochen erzittern machten. Es erwuchs unter so wilden Umständen vom Vater her aus dem reichen tränkischen Blute, von der Seite der Mutter aus schwerem Russischen, ein Mensch von gewaltigen Fähigkeiten, ein tollkühner Soldat und bedeutender Führer, ein ruhmsüchtiger, habgieriger und Wollüstling von mythischem Ausmaß, ein Mars und ein Scheusal. Er war der Mann an der Spitze von ein paar tausend barbarischer Reiter, den Krieg um die österreichische Erbfolge von seinem Gange abzubiegen, aber in seinen Gräueltaten aus Gewinnsucht und Grausamkeit begangen, tobten unmenschliche Höllentriebe ein letztes Mal zur Oberfläche empor. Dieser stiftsfähige preußische Edelmann hauste in deutschen Ländern wie kein Attila und kein Melak vor ihm. Und die Flüche von Völkerstämmen heulten ihm nach auf seinen Zügen. Über ihn hatte die Natur alle ihre Gaben gehäuft. Ein riesengroßer, herrlich gewachsener Mann. Dieser Vorzug war ein Erbteil aller Tränks. Schön von Gesicht und von einer bei so gewaltiger Männlichkeit betörenden Gewandtheit, ja Grazie, stand er da als ein Fürst des Lebens. Seine Stärke war die der Helden aus den primitiven Geschichten der Menschheit. Er war abgehärtet bis zum Äußersten. Er widerstand der Cholera wie den Nachtwachen in Eis und Sumpf. Einmal, als er dem Russen gegen den Sultan diente, rannte ihm ein Tatar den Speer durch den Leib. Trenk ergriff den hervorstehenden Schaft, brach ihn ab vor den Händen des Tataren, gab seinem Gaul die Sporen und kam glücklich davon. In jeder militärischen Kunst galt er schon in den Jünglingsjahren als der erste Meister. Sein untrügbares Auge kannte sogleich jedes Terrain, jede Höhe und jede Entfernung. Er war ein großer Taktiker und wäre ein Stratege gewesen. Das Freikorps der Panduren, so gefürchtet, so bedeutsam unter Habsburgs Truppen, war ganz allein sein Werk. Er schuf es auf besondere Weise und aus besonderem Material. Um nämlich eine Mußezeit zwischen zwei Kriegszügen auszufüllen, hatte er sich zur Aufgabe gesetzt, die Räuberbanden in Slawonien auszutilgen. Mit dem Rade, mit Spießruten wütete er gegen sie ohne Unterschied. Eines Tages auf der Jagd hört er Festmusik aus einem abgelegenen, einsamen Haus. Er ist durstig, er geht hinein und findet eine Hochzeit bei Tisch. Mit dem Rechte des Herrn nimmt er Platz und hält mit. Er weiß nicht, dass dieses Haus ein Zusammenkunftsort der Bandenführer ist. Der Tür gegenüber sitzt er am langen, schmalen Tisch. Da treten zwei Schwerbewaffnete ein, riesenhaft von Gestalt. Er kennt sie als Häupter. Er ist ihnen der Todfeind. Sein Gewehr lehnt entfernt an der Wand. Einer der Räuber sagt: »Trenk, wir haben dir nichts getan und du verfolgst uns grausam. Aber wir denken anders als du. Friss dich satt mit uns. Nach dem Essen wollen wir zwei dort hinausgehen, jeder mit dem Säbel in der Faust. Da werden wir sehen, wessen Sache gerecht ist.« Sie setzen sich Tränk gegenüber und essen und trinken fröhlich mit ihm. Er aber zieht heimlich seine beiden Pistolen hervor, richtet sie unterm Tisch auf den Bauch seiner Gegner, drückt ab, packt den Tisch, stürzt ihn auf sie und entspringt, sein Gewehr ergreifend. Von draußen blickt er zurück. Einer der Männer wälzt sich im Blut, der andere, schwächer verwundet, arbeitet sich wütend unter Holz und Geschirr und Speisen hervor und rennt ihm nach. Tränk lässt ihn ruhig herankommen, schießt ihn nieder, haut ihm den Kopf ab und bringt die Trophäe zu seinen Leuten nach Hause. Durch diesen Handstreich gegen ihre besten Führer hat er die gefährlichen Banden entmutigt. Und wie er bald darauf zum Kriegsdienst gegen Franzosen und Bayern wirbt und einen Generalpardon auswirkt, werden diese selben Räuber der Kern seines Korps. Über Menschen also ist er gesetzt, die von Gewalttat zu leben gewohnt sind, die den Galgen nicht scheuen, Unterordnung kaum kennen, über Menschen, die nur durch Hoffnung auf freie Sättigung aller Lüste und durch tollkühnes Beispiel sich anfeuern und halten lassen. Tränk war der Mann für sie. Beim ersten Zusammenstoß mit dem Feind Berlins erraufte er sich an ihrer Spitze blutigen Lorbeer. Schon der Anblick seiner Panduren schreckte. Halbnackt unter ihren brandroten Mänteln mit Bärten und Zopfflechten hockten diese neuen Hunnen auf ihren zottigen Gäulen, in der Faust den Säbel, das Gnadenstoßmesser quer im viehischen Maul. Klug, wachsam, mutig bis zum Absurden, heimtückisch dann wieder wie keiner, wusste der Oberst jeden Vorteil zu nutzen. Alsbald war er in der ganzen Armee Habsburgs bekannt und berühmt. Prinz Karl, der Feldmarschall Khevenhüller, vertrauten ihm blind. Maria Theresia begann ihn mit großartigen Dotationen zu bedenken. Schließlich besaß er mehr als 50.000 Hektar in Slawonien. Ein Königreich. Sein krummer Säbel fegte vor der Armee her und schuf ihr Raum. Von Österreich stürmte er vor nach Bayern. Ein Wüten begann, ohnegleichen in neuer Geschichte. Bayern und Franzosen liefen schon, wo sie einen roten Mantel erblickten. Es wurde gemordet, zerstört und geplündert. Das Beste von allen Schätzen erraffte sich Tränk. Tat einer seiner Offiziere einen ergiebigen Fang, so war der wieder und wieder mitten ins feindliche Feuer geschickt, so lange, bis sein Oberst ihn beerbte. Die Methoden des Dreißigjährigen Krieges wurden erneuert. Dem Reichen pumpte man Jauche in den Schlund oder röstete ihn am Ofen die Füße, bis er das Versteck vermuteter Gelder bekannte. Die Bauern wurden mit abgeschnittenen Ohren und Nasen nach Hause geschickt, Frauen auf dem Rücken ihrer gefesselten Männer geschändet und dann ins Feuer geschleudert, kleine Kinder aufgespießt und den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Die Stadt Cham ging völlig in Flammen auf. Deggendorf, Vilshofen erfuhren die rote Wut dieser Teufel. Bayern bezahlte es etwas teuer, dass sein Kurfürst gegen den Willen der Theresia als Karl der Siebte die römische Krone trug. Tränk vergrößerte seine Reitermacht. Sie wird unüberwindlich. Im Rheinkrieg erobert er am diesseitigen Ufer bei Philippsburg die Schanzen, schwimmt mit einer Handvoll Panduren über den Strom, überfällt auch drüben die Festung, haut selbst den Kommandanten nieder, fast als erster Posto im Elsass und ermöglicht so, er ganz allein, der Armee Habsburgs den Rheinübergang. Er war der scheußlich gewaltige Mensch, eine Figur der europäischen Geschichte geworden, Maria Theresias schlimmster Trumpf unter so viel erhobenen Schwertern, der vorzückende Krummsäbel, auch gegen Friedrich. Im persönlichen Umgang war er liebenswürdig, ein Gesellschafter von besonderem Reiz. Italienisch und Französisch sprach er so elegant wie Ungarisch oder Englisch. Er liebte Scherz, zeigte sich schlagfertig mit Takt, seine Stimme und sein musikalisches Gefühl waren so geschult, dass sich ihm jede Opernbühne gerne geöffnet hätte. Seine literarischen Fähigkeiten gingen über das bloße Herkömmliche bestechend hinaus. Die Formen dieses vor Bosheit, Gier und Tücke halbirren Schlechters zeigten die feinste Urbanität. Sein Äußeres freilich hatte sich mit einem Tag zum Abbild seines wahren Wesens verwandelt. In Bayern nämlich. Zur Zeit seiner grässlichsten Taten kam er beim Plündern mit dem Licht einem Pulverlager zu nah. Das Fass flog auf, versenkt, halb gebraten, ward er zu Boden geschleudert. Seit damals war sein Gesicht von der Natur so schön, so regelmäßig angelegt, völlig verzerrt und verzogen, durch Narben und tief eingebrannte schwarze Pulverlöcher entstellt, eine Teufelsfratze über dem roten Mantel. Dies war Friedrich von der Tränks finster berühmter leiblicher Vetter, Tränk der Pandur. Zwei Ereignisse haben in der letzten Folge unserer Erzählung entscheidend gewichtet. Einmal, dass der König, nachdem er von Amalie eine Absage bekommen hat, verfügt, dass die jüngere Schwester Ulrike Kronprinzessin in Schweden werden solle. Zum anderen, dass Friedrich seinen Adjutanten Tränk nach dessen Vetter, dem Panduren Tränk, fragt und erfährt, der Pandur habe ihn, seinen preußischen Verwandten, zum Erben eingesetzt. Darauf Friedrich: Nehm er sich gut in Acht, der Donner und das Wetter wird ihm aufs Herz schlagen. Hier klingt bereits an, dass der König das nicht nur als Warnung meint, mit dem Panduren keinesfalls Kontakte aufzunehmen, sondern verschlüsselt auch andeutet, dass er wohl wisse, wie es um seine Schwester Amalie und Tränk steht. Bevor aber von deren Geschichte weiter berichtet wird, schiebt der Erzähler ein Kapitel über Tränk, den Panduren, ein. Das Freikorps der Panduren, so gefürchtet, so bedeutsam unter Habsburgs Truppen, war ganz allein sein Werk. Er war Maria Theresias schlimmster Trumpf, unter so viel erhobenen Schwertern der vorzückende Krummsäbel, auch gegen Friedrich. Der weiße Saal, prunkvoll und hoch, umstellt mit den Marmorbildern der brandenburgischen Kurfürsten, war von 1000 Wachslichtern hell, die eine außerordentliche Hitze erzeugten. Man hatte Hochsommer. Die Trauung der Prinzessin Ulrike mit Adolf Friedrich von Schweden sollte gefeiert werden. Er war nicht selbst gekommen. Ein Spezialgesandter hatte den Bruder Ulrikens, August Wilhelm, gebeten, die Vermählung durch Prokuration vorzunehmen. Man war versammelt. Dem Throne gegenüber, unter einem rotsamtenen Himmel, stand der Altar. Der Hofmarschall gab das Zeichen mit seinem Stabe, die Vorhänge nach der Galerie gingen auseinander und das Paar betrat den Saal. In vollkommener Stille, 8 Pagen in den schwedischen Farben hinter sich, taten sie einen Rundgang, verbeugten sich vor dem König und wurden dann von dem Seelsorger der verwitweten Königin, der ein Lutheraner war, mit kurzen Worten eingesegnet. Bruder und Schwester tauschten die Ringe. Genau in diesem Augenblick ertönte von den Wellen her ein dreifacher dumpfer Salut der Geschütze. Sie waren beide ganz in Weiß, aber präsentierten sich ungleich. Der Prinz, unbrandenburgisch hochgewachsen, braun von Haar, blau von Augen, mit träumendem, schwärmerischem Gesichtsausdruck, schien behindert zu gehen und wirkte überhaupt verlegen und scheu. Die kleine Ulrike, ziemlich voll für ihren Wuchs, zeigte eine strenge und sichere Miene, ihre weiße kleine Nase trug sie sehr hoch. Es war dieser Nase anzusehen, dass die Prinzessin etwas mühsam Atem schöpfte. Auf einer Estrade, die ganz aus massivem Silber bestand, war ein Orchester versammelt. Plötzlich, mit Paukenkrach und Trompetengeschmetter, brach hier Musik los. Und in so barbarischer Klangfülle begann die traditionelle Feierlichkeit bei Vermählungen im brandenburgischen Hause, der Fackeltanz. 12 hohe Würdenträger, 6 Minister und 6 Generalleutnants, brennende Wachskerzen in den Händen, standen zur Zeremonie bereit. Paarweise vollführten sie den Umgang. Ihnen folgte als 7. Paar das Neuvermählte. Nach Vollendung der ersten Tour näherte sich die Braut dem König und forderte ihn zur 2. auf. König Friedrich machte gerade kein unfreundliches Gesicht. Er sah nur völlig isoliert aus, äußerst neutral, mit anderen Dingen beschäftigt, in diesem Saal nicht eigentlich anwesend. Plötzlich, als gäbe es nichts Natürlicheres, blieb er stehen, berührte den als Übernächster vor ihm gehenden General von Wrech an der Schulter und trat seitlich mit ihm aus dem Zuge heraus. Alles geriet in Unordnung. Die Prinzessin, Tränen der Empörung in ihren kalten Augen, war stehen geblieben, aber die 4 vordersten Paare schritten weiter, die Musik schmetterte fort und es bedurfte der Bemühung des diensttuenden Hofmarschalls, um notdürftig das Arrangement zu retten. Die Musikanten schwiegen endlich, wobei ein Paukenmann in lässiger und komischer Weise nachdröhnte. Dann herrschte eine vollkommene Stille von hoher Peinlichkeit. Der König sprach mit dem General von Wrech, er gestikulierte, aber er sprach leise. Es gab nichts zu hören. Endlich, nach langen Minuten, kehrte er mit unbefangener Miene an die Seite seiner Schwester zurück, worauf das Getöse der Musikbande gehorsam sogleich wieder einsetzte und der morose Akt, fortan nicht mehr gestört, sich mit gigantischem Stumpfsinn seinem Ende zuwälzte. Nach dem Fackeltanz fand große Hoftafel in den sogenannten Paradekammern statt. Die königliche Familie speiste allein für sich im mittleren dieser Prunkräume, dem Rittersaal, an einer runden Tafel. Nach rechts und nach links hin hatte man durch weit geöffnete Flügeltüren den Blick frei in die übrigen Gemächer. Dort war für die Hochzeitsgesellschaft gedeckt, im Schimmer von Kerzen und Silber. Denn von Silber strotzte diese Repräsentationsflucht. Dick und schwer war es allenthalben angebracht. Dies war so der Geschmack des verstorbenen Königs gewesen und vielleicht weniger noch sein Geschmack als seine Art, Kapital anzuhäufen. Ungeheure Schenktische erhoben sich an der Wand, etagenweise beladen mit massivem Gerät. In der Mitte jeder Esstafel ruhte auf breitem silbernem Lager das Schaugericht. Ein ganzer gebratener Eber oder ein Pfau oder ein Hirsch mit starkem Geweih. Keine Vorhangstange, kein Feuerbock im Kamin, die aus anderem bestanden hätten als aus dem puren Metall. Im Rittersaal aber, an der Tafel des Königs, war alles aus Gold. Man speiste von Tellern, die ein Entzücken waren, nicht durch Kostbarkeit allein, sondern mehr noch durch die sanft geschwungene und gebrochene Wellenlinie ihres Umrisses. Bestecke und Armleuchter waren ebenso schön und ebenso golden. Auf goldenen Riesenschüsseln wurde angerichtet. Und zwar auf vielen Schüsseln zumal, denn man servierte nach Gruppen. Immer kamen eine Anzahl Gerichte zugleich auf den Tisch. Erst nur lauter Gesottenes, dann nur lauter Gebackenes, dann nur lauter Gebratenes. Es sollte, so schien es, einfach alles Essbare geben, was zu erdenken war. Übrigens wechselte man die Teller nicht. Erst vor dem Dessert gab es neue. Auch standen keine Gläser auf dem Tisch. Vielmehr verlangte jeder vom Diener seine Sorte Wein und bekam sie im Glase. Man war nicht heiter im Kreise des Königs. Gezwungenheit herrschte. Friedrich war alles eher als ein Familienvater. Man war nicht gewohnt, um ihn vereinigt zu sein. Am wohlsten schien sich noch die verwitwete Königin zu befinden. Sehr stark und imposant, mit ihrem fetten, gescheiten Gesicht, saß sie da in einer schwarzen Samtrobe, die mit Hermelin ausgeschlagen war, schwitzte und ließ es sich schmecken. Noch immer genoss sie sehr bewusst das Glück, nicht mehr den polternden und bigotten Ehemann an ihrer Seite zu fühlen. Sie erfreute sich am Respekt des schon berühmten Sohnes und empfand es angenehm, nun heute aufs Neue Königsmutter und bald wohl Ahnin von Königin zu sein. Sonst aber war eigentlich keiner vergnügt an der für Riesenmäßchen Appetit besetzten Tafel. Die männlichen Verwandten nicht, weil Friedrichs Gegenwart einer stillen bösen Kritik für sie allzeit gleichkam. Der Prinz August Wilhelm im Besonderen nicht, weil seinen Sinn die Komödie einer Heirat durch Prokuration bedrückte und lästig beschäftigte. Die Kronprinzessin Ulrike nicht, weil vermeintlich ihrem Glück und ihrem Rang zu wenig Ehre erwiesen wurde, weil nicht sie, sondern auch heute Friedrich der allgemeine Blickpunkt war und vor allem, weil ihre jüngere Schwester nicht, wie sie gehofft, geschlagen und zerschmettert erschien, sondern sehr gelassen bei Tafel saß und zudem so schön, dass es geradezu ein Skandal war. So schön, dachte Ulrike ganz wörtlich, sieht eine Prinzessin nicht aus, das ist lasterhaft und unfürstlich. Sie war in der Tat noch schöner geworden. Sie befand sich auf jenem Höhepunkt einer weiblichen Existenz, auf den der Betrachter mit einem tragischen Schauer blickt. Er schauert vor Abstieg und Ende. Ihr feines Gesicht war um einen Schein voller geworden, voller, kaum merklich zwar, auch ihre ganze Gestalt. Selbst ihre Hände, auffallend edel in ihrer Form, hatten sich ein wenig gefüllt und zeigten nun eine sinnliche, zärtliche Glätte und Blüte. So saß sie da, in einem wunderbar einfachen Kleide aus Meergrün und Silber, zwischen zwei wahrlich unangemessenen Kavalieren, einem ihrer Seitenverwandten von Schweden nämlich, einem Herrn mit kühner Adlernase, der sich aber vornehmlich mit Essen abgab, und ihrem Brüderchen Prinz Ferdinand, einem schwächlichen und ängstlichen Kinde. So saß sie und handhabte schweigsam ihr goldenes Besteck. Höchst unbehaglich fühlte sich auch heute die regierende Königin. Dass Friedrich nicht das Wort an sie richtete, verstand sich von selbst. Keine Wetten wurden hierüber mehr abgeschlossen. Aber das Schlimme war, dass seit neuem der übrige Hof, mit dem sie doch häufiger in Berührung kam, dieses Beispiel nachahmte und die gutherzige ländliche Dame mit schweigender Missachtung behandelte. Auf eine Aufmerksamkeit der Königin Mutter oder Ulrikens hätte sie lange warten können. Am freundlichsten zeigte sich sonst noch Amalie, denn ihre Schönheit und Grazie stimmten sie zum Mitgefühl mit der armen Benachteiligten. Aber heute schien sie still mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt und sprach auch nicht mit ihr. Sie hatte sich große Mühe gegeben, um beim heutigen Feste würdig zu erscheinen. Und in der Tat war ihr blaues Samtkleid im Ganzen auch ohne Tadel. Aber was ihre Coiffure betraf, so musste wohl der Teufel selbst sie beraten haben. Denn nach einer Mode, die heute schon fast verschollen und jedenfalls abgeschmackt war, trug sie ihr hübsches Haar ganz hoch frisiert, so hoch, dass es von innen durch eine Art Drahtgestell in der Form gehalten werden musste. Dieses Gebäude war überreichlich mit lang hervorstehenden Brillantnadeln geschmückt. Was aber leider ebenfalls hervorstand, das war eine Ecke jenes Gestells aus Draht. Und wenn es auch Golddraht war, die Wirkung wurde dadurch nicht verbessert. Sogar der schüchterne kleine Ferdinand musste lachen, wenn er seine Schwägerin ansah. Man war beim Dessert angelangt. 10, 12 Platten und Schüsseln zugleich wurden auf den Tisch gesetzt. Das Hauptstück aber war ein ungeheurer Aufbau aus Gefrorenem, ein Staatswerk des Hofkonditors, welches nach Farbe und Form wirklich getreu das schwedische und das preußische Wappentier darstellte, den Löwen und den Adler. Die Schöpfung wurde maßvoll bewundert und der Markgraf mit der Hakennase tat sogar zum ersten Mal den Mund auf und schickte sich an, einen Vortrag über die Kunst der Eisbereitung zu halten, die neu war und die man, wie er zu sagen wusste, dem französischen Barometermacher Réaumur verdankte. Als ihm der König, der bisher nicht weniger stumm, aber anders stumm als er gewesen war, mit einer Handbewegung das Wort verbot. Eine zweite Handbewegung veranlasste die aufwartenden Diener, die Flügeltüren zu schließen und zu verschwinden. Der Gesprächslärm aus den anstoßenden Räumen drang nur noch als ein gedämpftes Brausen herein. Die königliche Familie saß ganz allein in einem erwartungsvollen und ziemlich ängstlichen Schweigen. Friedrich blickte sich unzufrieden um und sagte: »Ich werde vermutlich keine Gelegenheit mehr haben, die Familie versammelt zu sehen, ehe ich abreise. Verzeihen Sie darum gütig, meine liebe Mutter, wenn ich jetzt unsere Angelegenheiten regle. Vor allem wünsche ich, dass in meiner Abwesenheit sparsam gelebt wird. Es kommen höchst schwierige Zeiten. Und ob wir diese hübschen Dummheiten wiedersehen«, er schlug mit dem goldenen Löffel gegen einen goldenen Tafelaufsatz, dass es klang, »ist recht unsicher. Wir werden vom Kapital leben, also Einschränkung gefälligst und genaue Rechnungslegung. Dir, Ulrike«, er sah sie an, wenig brautbrüderlich, »wünsche ich Glück, vor allem aber wünsche ich dir Mäßigung. Du kannst mir viel nützen auf deinen neuen Posten und Schweden auch«, fügte er mit schwer deutbarem Gesichtsausdruck hinzu. »Du hast Ehrgeiz und bist vergnügt, dass du Königin wirst. Aber Königin sein ist gar nichts. Von 500 Königinnen meldet die Geschichte nicht ein Wort. Der Verstand, um dich in ihr Buch einzuzeichnen, ist dir von Geburt zuteil geworden. Nun zügle dich auch noch. Überlege dreimal, ehe du sprichst. Und vor wichtigen Worten schließe dich in dein Zimmer ein. Sonst lernen die Schulbuben einmal nichts von dir als dies. Sie war eine Schwester des Königs von Preußen und machte Skandal.« Ulrike wollte antworten. Mühsam holte sie Atem durch ihre kleine weiße Nase, bedachte aber dann, dass sie heute zum letzten Mal gezwungen sei, dergleichen hinzunehmen, und schwieg mit Anstrengung. Der König sprach bereits weiter, hatte sich jetzt dem Prinzen August Wilhelm zugewandt. »Du, mein Bruder, wirst mich auf meiner Reise vor dem Feind begleiten. Du weißt, was deine Pflicht ist, wenn ich falle. Ich habe jetzt durch Rundschreiben an meine Behörden bekannt gemacht, dass du als mein Nachfolger zu betrachten bist. Um dies auch äußerlich zu bezeichnen, heißt du fortan der Prinz von Preußen. Ich verleihe dir einen grammatikalischen Artikel«, er lachte ein wenig. »Diese Art von Geschenken entspricht am besten unserem ökonomischen Zustand. Auf Schwierigkeiten wirst du nicht stoßen im Fall meines Todes, denn meine Frau erwartet kein Kind, ich werde nie eines haben.« Dies war furchtbar grausam. Die arme Königin brach unvermittelt in Tränen aus. kinderhaft, unaufhaltsam flossen sie ihr aus den matten blauen Augen. Und sie schneuzte sich mit lautem Ton. Friedrich runzelte die Brauen. Alles betrachtete ihn mit Scheu und Staunen. Da war es wieder, das Unheimliche, Unerklärliche in seinem Wesen, das immer dann hervortrat, wenn es sich um Dinge der Ehe, des Geschlechtes, der Liebe handelte. Eine bewusste Abkehr, ein hohnvolles Verneinen, ein wahrer Ekel war dann an ihm zu spüren, etwas namenlos Erkältendes, wovor man erschrak. »Du, Amelie«, sprach er weiter, »hast erklärt, dass du dich nicht zu verheiraten wünschest. Das ist mir recht, ich habe nichts dagegen. Aber versorgt musst du sein. Und da dir kein irdischer Bräutigam passt, habe ich den himmlischen für dich bemüht. Das wird dir, denke ich, willkommen sein bei den religiösen Neigungen, die dich so durchaus erfüllen.« Die ganze Familie blickte verwundert auf die schöne Amalie, denn hiervon hatte noch niemand etwas gewusst. Amalie öffnete groß die Augen. »Ich verstehe nicht recht«, sagte sie leise. Er hob die Hand. »Sogleich, erst ich, dann du. Als Äbtissin eines Klosters wärest du an deinem Platze, wie mir scheint. Aber wir sind ja evangelisch in Preußen. Und manche von uns sind sogar kalvinisch und legen Wert darauf. Und Klöster haben wir keine. Aber geistliche Stifte haben wir doch, zum Beispiel das Stift Quedlinburg. Und dort, liebe Schwester, wirst du Äbtissin werden. Zunächst Co-Adjutorin. Ich habe mich erkundigt, aber mit der Zeit wirst du schon avancieren. In ein paar Monaten wird man dich einkleiden.« »Einkleiden? Oh, du kannst dich gleich wieder ausziehen und brauchst auch nicht in Quedlinburg zu wohnen. Komm du nur wieder nach Montbijou. Die Einnahmen aus dem Stift sind ganz beträchtlich. Und als Gegenleistung brauchst du nur ewige Reinheit zu geloben, was einer Dame mit deinen Grundsätzen nur Vergnügen machen kann.« »Meine liebe Mutter«, schloss er und war schon aufgestanden, was alle ihm hastig nachtaten, »geben Sie mir die Erlaubnis, mich zurückzuziehen. Ich danke Ihnen für die Ehre und Freude Ihrer Anwesenheit.« Er begab sich durch den Seitenausgang hinunter in sein Appartement, wo ihn die Sekretäre mit der Arbeit erwarteten. Beinahe zum ersten Mal übernachtete er in diesem Haus. Übrigens war für die ganze Familie heute hier im großen Schloss Logis besorgt worden. Nach Friedrichs Aufbruch stand man erst eine Weile ziemlich benommen und stumm beieinander. Dann besann sich die alte Königin auf die Forderung des Moments. Sie klatschte in die Hände, die Flügeltüren gingen auf, der Dienst erschien, und zeremoniös, geleitet, zog man durch die Gemächerflucht zurück in den Festraum. Bildergalerie, kleine Galerie und weißer Saal waren von den Dienern wieder in Ordnung gesetzt worden. An den Wänden reihten sich die geladenen Gäste. Die Musikkapelle nahm von Neuem ihre Aufstellung. Der Ball begann. Er war ein langsames Flimmern von Seide, Brokat, Puderfrisuren und Diamanten, ganz ohne einen Misston männlicher Strenge, denn die Herren trugen ja genau die schimmernden Stoffe, die frohen Farben, den unbedenklichen Schmuck der weiblichen Toilette. Tänze der Gelassenheit, der ruhigen Anmut wurden getanzt, Gavotte, Branle und Chaconne. Der Graf Dessin, von Versailles her ein Meister in der Kunst, wurde ausersehen, mit der Prinzessin Braut ein Menuett vorzuführen. Ganz allein unter dem riesigen Kronleuchter der Mitte tanzten sie. Mit viel Würde, Anstand und Grazie wurde der schwierigen Aufgabe genügt, wobei der schwedische Herr höchst liebenswürdig und mit einer unfassbaren Andeutung von Ironie das seine tat, während die kleine Ulrike unter ihrem neu geschenkten Diadem um eine Spur zu viel bewusst Hoheit zeigte. Sonst tanzte niemand vom Hofe. Weit voneinander entfernt waren die Damen placiert. Zwischen zwei Stühle war immer ein leeres Taburett eingeschoben, um den richtigen Abstand für die gewaltigen Röcke zu bezeichnen. Schön und still in ihrer Flut aus Meergrün und Silber saß die zukünftige Äbtissin und bot sich den Blicken dar. Ihr gerade gegenüber auf der Schwelle zwischen Saal und Galerie, für sich allein, hoch aufragend in seinem Galarot, stand Trenk. Es war Sitte, dass ein Offizier der Leibgarde bei Hoffestlichkeiten im Saal die Wache hielt. Ihn hatte das heute getroffen. Übrigens gab es nichts zu bewachen. Er war Dekoration. Zwischen Amalie und ihm dehnte sich ungeheuer das Parkett. und von wenigen Personen wurden zur langsam schmetternden Musik die würdevollen Übungen absolviert. Dann, nach einer mäßigen Weile, ging der Hof, unter Vortritt von Zeremonienmeistern, Kammerherrn und Pagen. Und nun wurde der Ball zum Ball. Neue Gäste noch waren heraufgeströmt über die Treppe vom Lustgarten her, denn sehr viele hatte man erst nach Tafel geladen. Es war plötzlich drückend voll, ein Summen, Plaudern und Werben erhob sich. Es wurde mit Lust getanzt. In der Stadt, in der Gesellschaft, kannte man die Allemande längst. In diesen Saal hier drang sie heute zum ersten Mal. Nach dem zelebrierenden Schreiten der Gavotte und Chaconne wirkte sie beinahe revolutionär mit ihrem Wiegen und Drehen nach leichter, melodiöser Musik. Fräulein Sparre, in ihrer souveränen und etwas frechen Art, schickte einen der schwedischen Kavaliere zu Tränk hinüber und ließ ihn fragen, was er denn so wichtig und allein da mitten im Balle zu schaffen habe und ob es ihm etwa zuwider sei, ihr die Ehre zu schenken. Er begab sich zu ihr, lehnte ab mit Worten feiner Schmeichelei und kehrte auf seinen Dienstposten zurück. Das Gewühl wurde immer größer, die Hitze auch. Es war unsicher, ob nur Geladene erschienen waren. Man kontrollierte heute am dynastischen Freudentag an den Eingängen nicht allzu streng. Die Stimmung war fröhlich. Eine Stunde nach Abgang des Hofes geschah dem Herrn von der Tränk dies. Er fühlte sich berührt an seiner linken bekleideten Hand, die er auf den Rücken gelegt hielt. Es war, als ob ihm ein Schmetterling durch die Hand geflogen wäre, nicht mehr. Aber dann sah er, dass man ihm ein Papier zugesteckt hatte. Er entfaltete den winzigen Zettel. Er sah einen scharf gezeichneten Plan. Salle Blanche stand deutlich zu lesen. Eine Ausgangstür war markiert, der Korridor durch eine lange Linie bezeichnet. Escalier hieß dann das zweite Kennwort. Ein Pfeil wies die Richtung nach oben. Wieder folgte ein Gang, eine Biegung. Noch eine, und der Weg brach ab mit einem scharfen, senkrechten Strich. Für den willigen Blick formierte dieser Strich zusammen mit der Linie des Korridors ein klar erkennbares A. Trängs ganze Seelenkraft war in seinen Augen versammelt. Er wusste diesen Plan auswendig, kaum dass er ihn angesehen hatte. Das Pauken- und Trompetengeschmetter der Ballmusik aber, die eben einen Tusch blies, vernahm er nur noch als einen einzigen, gleichförmigen, hochsummenden Ton. Er zweifelte gar nicht. Irgendein Hoffräulein konnte ihn necken, irgendein Kamerad konnte seinen Scherz mit ihm treiben. Ihm fiel das nicht ein. Er stand auf Posten, er war im Dienst. Das war vergessen. Er verließ den Saal durch jenen Ausgang, der ihm gewiesen war. Einige Diener standen vor den Festräumen, dann kam niemand mehr. Ein langer Gang streckte sich vor ihm aus, in dem es ganz kühl war. Die schmale Steintreppe führte nach oben. In ihrer Höhe brannte ein kleines Licht in einem Wandblaker. Im oberen Stockwerk herrschte Dunkelheit, tiefer und tiefer, je mehr er sich von dem kleinen Licht entfernte. Die erste Biegung. Er war totenallein. Ihm drang ins Bewusstsein, wie laut er daherkam mit seinen Sporen, und er bemühte sich, den Lärm zu dämpfen. Man sollte gar niemals Sporen tragen, dachte er. Der König trägt nie welche, weil er sein Pferd nicht plagen will. Aber jetzt fängt der Krieg an und viele Tausende sterben. Es waren nicht die Gedanken eines Offiziers bei der Garde. Es waren irre Gedanken. Die zweite Biegung. Ein Band von Licht fiel über den Korridor. Die Tür ging lautlos auf. Amalie war in einem weißen, weiten, weichen Kleid. Sie war völlig bleich und zitterte stark. Sie sah ihm ins Gesicht mit einem saugenden, starren Blick. Ihre Augen waren ganz weit offen dabei. Plötzlich füllten sie sich mit Tränen. Sie breitete die Arme aus und stürzte ihm an die Brust, so gewaltsam, dass sein Silberharnisch unter ihrem weichen Leib erdröhnte. Der König, hörten wir zuletzt, hat anlässlich der Trauungsfeierlichkeiten von Prinzessin Ulrike und dem schwedischen Thronfolger im Berliner Schloss vor seiner Abreise zum böhmischen Feldzug seine Verfügung getroffen, unter anderem, dass Amalie in ein Kloster gehen solle, was gelegentliche Aufenthalte in Berlin jedoch nicht ausschlösse. Trenk auf dem großen Hofball wird plötzlich abberufen und findet sich in einem abgelegenen Zimmer wieder. Die Tür geht auf und Amalie stürzt in seine Arme. Man stand in Böhmen. Immer Berg und Tal, Pässe auf Pässe. Unendlicher Wald, wenig Ortschaften nur. Mit tschechischer Bevölkerung, die arm war, wie Gott katholisch, voller Hass gegen die Preußen. Öfters fand man Dörfer von allen Bewohnern verlassen, die Ställe und Scheunen ausgeleert, die Brunnen verschüttet. Die Märsche waren schwierig. Auf den elenden Wegen Hügel auf, Hügel ab kamen Geschütze und Wagen nicht vorwärts, die Zufuhr litt. Der Soldat bekam nichts zu essen, Seuchen brachen aus, der Typhus, die Ruhr. Jeder spürte die Hoffnungslosigkeit der Unternehmung. Die Desertion nahm Überhand. Auch aus dem Hinterland kamen betrübende Nachrichten, doch kamen sie spärlich, denn die Korrespondenz mit Friedrichs Hauptquartier stockte. Im August hatte er Potsdam verlassen. Der Beginn dieses zweiten Kampfes um Schlesien war rasch und günstig gewesen. Prag wurde erobert, Tabor, Budweis, Frauenberg fielen. Ganz Böhmen wäre sein gewesen, hätten nicht die Bundesgenossen versagt. Er hatte auf Frankreich gerechnet, aber Frankreich, im Elsass befreit, verließ ihn. Er hatte auf Schweden gerechnet, aber so schnell wirkte die neue Intimität sich nicht aus. Er hatte auf Russland gerechnet, aber im entscheidenden Moment erhielt sein Feind Bestuschew dort von Neuem die Macht. Er hatte auf Sachsen gerechnet, auf Sachsens Furcht vielmehr. Aber die Furcht ward überwunden und Sachsen fiel ihm in den Rücken. Er sah sich allein der gesamten Macht seiner Feinde gegenüber. Der junge Friedrich von der Trenk hatte anstrengende, doch glückliche Wochen. Er war viel um den König, er besaß seine vollkommene Gnade. Von der Verstimmung schien seit dem Augenblick des Aufbruchs nichts zurückgeblieben. Aber auf kompliziertem Wege empfing er Briefe, Briefe in jener Schrift, die einst die Worte Escalier und Salle Blanche gebildet hatte. Und das erste verkleidete A, Briefe, deren Stil taumelte und sang vor Verlangen und Entbehren. Das Gewissen schlug ihm nicht. Hatte ihm nicht der strenge und anspruchsvolle Monarch bekannt, dass auch seine Neigung für ihn dem ersten Augenblick, dem ersten Anblick entstammte? Im selben Spiegel waren sie ihm beide erschienen in jener selben Nacht. Sie waren einander ähnlich, so ähnlich einander, dass Genie und die Schönheit nur sein können. Er liebte die Schöne und dem Genialen diente er, mit allen unverbrauchten Riesenkräften seiner Jugend. Er tat den härtesten Dienst, selten schlief er in seinem Zelt. Er ritt mit dem König, er rekognoszierte, er machte Fourage für das Hauptquartier. Immer schwärmte er mit einer Handvoll Reiter im Lande umher. Die Furcht vor Franz Trenk und seinen Panduren war allgemein. Er aber hatte nur den Wunsch, seinem Vetter und Erblasser Sepp zu begegnen. Er besaß ein Bild des Gehassten und war sicher, ihn zu erkennen. Aber er fand ihn nicht. Auf seine Leute stieß er oft, ihn schreckte kein Rotmantel. Einmal in der Gegend von Groß-Benneschau ritt er mit 20 Husaren aus. Ihm begegnete ein Trupp Panduren, doppelt so stark, die einen Fouragezug eskortierten. 15 Wagen zumindest, voll mit Lebensmitteln, mit Stroh und Heu. Trenk überfiel sie, 6 Panduren entkamen, die übrigen alle, und sämtliche Wagen wurden als Beute ins Lager gebracht. Der König saß mit den Herren des Hauptquartiers in seinem Zelt bei Tisch. Trenk meldete sich. »Lange waren sie aus«, sagte Friedrich. »Kommen sie allein?« »Mit 30 Panduren, Sire, und 15 beladenen Karren.« Der König stand auf und ging hinaus, um die Beute anzusehen. Nach einigen Minuten kam er wieder, befahl Trenk mit einer Handbewegung zu sich heran und hängte ihm den Orden Pour le Mérite um den Hals. Das 8-spitzige Emaillekreuz mit den 4 Adlern. »Sie werden weit kommen«, sagte er. »Sie können weit kommen.« »Haben Sie Verluste gehabt?« »Nur mein Pferd, Sire. Als ich absaß, schwang sich einer von den Gefangenen darauf und kam davon. Nehmen Sie eines von den meinen. Nehmen Sie den Cerberus.« Im gleichen Augenblick öffnete sich das Zelt und ein Trompeter des obersten Trenk wurde gemeldet. Er brachte das Pferd zurück und einen Brief. Der König las ihn zuerst. Er lautete: »Der österreichische Trenk hat keinen Krieg mit dem preußischen Trenk, seinem Vetter. Er freut sich, dass der auch ein guter Soldat ist und macht sich das Vergnügen, ihm sein Eigentum zurückzugeben.« Friedrich sagte, Da Ihnen der Vetter Ihr Pferd zurückschickt, brauchen Sie meines nicht.« Und er wandte ihm mit verfinsterter Miene den Rücken zu. Der Zwischenfall wurde vergessen oder schien vergessen. Schließlich hatte Trenk nicht gesündigt. Die Auszeichnung blieb. Sie war außerordentlich. Sein Ehrgeiz, geschwellt von seiner Liebesleidenschaft, flog über alle Schranken. Schon fand er es in der Ordnung, dass ihn die Schwester des Königs liebte. Er sah sich an der Spitze einer Armee zum Marschall ernannt, gefürstet. Der Jüngling blickte sich um in seiner Zeit. Er sah Lebenskurven sich erheben, verwegener als die, der er nachstrebte. Wenigstens war er ein Edelmann. Aber da gab es einen Mann namens Alberoni. Uralt musste er irgendwo noch leben. Sohn eines Weingärtners und selbst Kirchendiener zuerst, dann aber spanischer Staatsminister, Kardinal, beinahe Papst. Da existierte ein Mann namens Bonaval, Soldat unter Eugenius gegen den Sultan. Der geht zu den Türken über, wird Mohammedaner, wird Pascha mit 3 Rossschweifen und beinahe Großwesir. Da war ein Mann namens Büren, eigentlich ein Bauer aus Westfalen. Der wird Reichsgraf, wird Herzog von Kurland, wird Regent von ganz Russland. Unendlichen Glanz sah er vor sich. Inzwischen stand König Friedrich geschlagen da ohne Schlacht. Durch Krankheit und Fahnenflucht hatte er nur noch die Hälfte seiner Armee. Die Panduren taten ihm furchtbaren Abbruch. Sie vernichteten seine Magazine. An einem Novembermorgen erwartete ihn Trenk vor seinem Zelt. Er kam übernächtigt und verarbeitet. Etwas an seiner Erscheinung fiel dem Adjutanten auf. Schließlich sah er, dass der König sich die Silberstickerei von der Uniform getrennt hatte. Abgerissen vielmehr hatte er sie, die Fäden hingen herunter. Auch das Orangeband seines Ordens trug er nicht mehr. Er stieg zu Pferd und ritt mit Trenk fort, selbst auf Erkundung. Man stand im Lager von Kuttenberg. 2 Tage vorher hatten die Panduren die Stadt Budweis zur Übergabe gezwungen und die preußische Garnison entwaffnet. Nun umschwärmten sie enger und enger das Hauptquartier und störten alle Verbindungen. Der König wollte genau wissen, woran er war. Sie hatten nicht lange zu reiten. Von einer Anhöhe erblickten sie im kühlen Morgenlicht ein besonderes Schauspiel. Im Tal hielt der Trenk fantastische Parade. Er selbst, sogar von hier oben, an seiner berühmten Riesengröße erkennbar, stand mit ein paar Offizieren beiseite und an ihm vorbei defilierten hinter dem Rossschweif und der tobenden Janitscharenmusik alle seine Panduren, Reizen, Varaschdiener und Talpatschen. Angetan mit ihren roten Mänteln, aber närrisch und unglaubhaft geschmückt mit den hohen, spitzen Füsiliermützen der preußischen Garnison von Budweis. Der König sagte, »Wenn Sie einmal diese Mützen erben von Ihrem Vetter, dann bitte ich sie mir aus.« Er saß auf und sie ritten zurück. Im Lager wiederum böse Nachrichten. Der Rückzug wurde befohlen, Böhmen geräumt. Mitte Dezember war Friedrich wieder in Berlin. Man fand ihn gealtert, schweigsamer, noch ernster. Aber sofort ergingen die Einladungen zu den Winterfestlichkeiten. Es war nicht Friede, nicht einmal Waffenstillstand. In Schlesien und Sachsen wurde sehr hart gekämpft. Umso mehr musste Zuversicht gezeigt werden. Große Empfangskur war bei der Königin Mutter angesetzt. Redouten, 2 neue Opern, Galasoupers sollten folgen. Auf Gold freilich würde niemand mehr speisen bei diesen Soupers. Das schöne Geschirr war bei Nacht und Heimlichkeit in die Münze gewandert, samt Feuerböcken, Leuchtern und Vorhangstangen aus Silber. Die Geldlage war verzweifelt. Bei den Bankiers in London, Basel und Amsterdam war kein Kredit zu bekommen. Niemand glaubte mehr an dies Preußen. An seine Aufteilung glaubte man. Zwischen Österreich, Polen und den Seemächten war sie vereinbart. Der Kaiser starb. Friedrich war sein Vorwand für den Kampf gegen die Theresier genommen. Er stand als Aufrührer da. Seine Korrespondenz mit Versailles wurde aufgefangen und kompromittierte ihn schwer. Europa begann über ihn zu lachen. Es war sein härtester Winter. Es war Trenks herrlichster. Er hatte sich hervorgetan, man bemühte sich um ihn, Man dachte glänzende Partien für ihn aus. Er bemerkte das kaum. Ungeduld brannte in ihm von einem Dunkel zum anderen. Lag die Eskadron in Berlin oder in Charlottenburg, so war alles leicht, aber meist war man in Potsdam. Da rette denn am Abend heimlich fort, den Reitknecht hinter sich, die Wache musste belogen werden oder bestochen. Die Kontrolle war streng, es konnte auf die Länge kaum glücken. Gestreckten Galopps ging es über die gefrorene schlechte Straße. Die Pferde litten. Hielt man vor der Mauer von Berlin, so begann erst der Umritt dorthin, wo im Osten die Stadt nur mit Pfählen abgeschrankt war. Nicht weit vom Frankfurter Tor befand sich eine Nebenpforte, ebenfalls verschlossen, bei Nacht. Aber ohne Wache, die kleine Frankfurter Landwehre. Sie war leicht zu öffnen. Hier stieg er ab. Der Reitknecht musste draußen im öden Vorland die Pferde bewegen und er selber machte sich zu Fuß auf den Weg nach Montbijou. Er passierte das Stralauer, dann das Königs- und das Spandauer Viertel. Kam der Tritt der Nachtrunde um eine Ecke, so verbarg er sich und schloss den Mund, um durch seinen dampfenden Atem sich nicht zu verraten. Beim Schlosse kroch er durch ein Loch im Zaun, dann lief er gebückt, damit sein Schatten nicht zu weit überm Schnee falle. So näherte er sich von der Seite dem Haus. In einem Zimmerchen, das neben dem Orangeriesaal lag, weit ab vom Mittelbau, wo ihre Mutter schlief, erwartete ihn Amalie. Oft hatte sie lange zu warten. Sie saß in dem winzigen, warmen Gemach beim Schein einer einzigen Kerze, blickte auf eine Stelle der Papageientapete und horchte, wenn draußen Schneelasten von den Hecken rutschten. Sie fragte ihn nichts, wenn er kam. Sie schaute ihn an mit weit offenen, saugenden Augen und stürzte ihm dann an die Brust, ganz so wie in jener ersten Nacht. Oft verging eine Stunde, ehe sie die ersten Worte sprachen. Und manchmal war sie vorbei, musste er auch schon davon, denn Tage gab es. Da hatte der Dienst um 11 Uhr geschlossen und begann um 4. Ihr Glück war es, dass die Alarme selten waren in diesem kalten Winter, aus Rücksicht mehr auf die Pferde denn auf die Mannschaft. Auch diese Gefahr freilich hätte ihn nicht gehindert. Er dachte nicht mehr. Er war nicht mehr ehrgeizig. Alle die einstigen Triebe waren ausgelöscht vom Verlangen. Vielleicht hat es ihn einmal gestachelt, die Schwester des Königs zu lieben. Nun wusste er kaum noch, dass sie es war. Er wusste nur, dass er in den Armen keiner anderen Frau je so glücklich sein würde. Wenn er ihren Hauch einsog, wenn er nur ihre Stimme hörte, eine ziemlich tiefe Stimme, weich, mit einem aufreizenden Bruch in der Mitte, wurden ihm die Hände schwach vor Wollust. An einem Morgen, nach erschöpfendem Reiten auf Glatteis, kam er in Potsdam zu spät zum Dienst. Der König ließ ihn absitzen und schickte ihn in Arrest zum 1. Garderegiment zu Fuß. Trenk war guten Mutes, im Glauben, man werde ihn 2 oder 3 Tage da halten. Aber niemand kümmerte sich um ihn. Er spielte Karten mit den Offizieren der Wache und verlor, weil er die Stiche nicht zählte. Schlimm war nur, dass keine Nachricht an Amalie gehen konnte. Er wagte das nicht. Aber spät eines Nachts ging die Tür auf und sie war bei ihm. Er fragte nicht, wie sie das Verwegene möglich gemacht hätte. Er öffnete die Arme und sie fielen miteinander auf das Feldbett hin. Inzwischen schien man ihn vergessen zu haben. Er hörte, der König sei nach Berlin gegangen. Er hörte, der König sei wieder da. Er hörte, der Aufbruch ins Feld stehe bevor. Man rief ihn nicht, man befreite ihn nicht. Noch 2-mal besuchte ihn die Prinzessin. Beim letzten Mal weinte sie. Nicht über den Abschied. Sie wussten gar nicht, dass es der Abschied war. Es waren Tränen einer tieferen Angst, unaufhörliche. Um 3 Uhr verließ sie ihn. Eine 30 Minuten später wurde er zum König gerufen. Friedrich empfing ihn gnädig. Der Haft wurde durchaus nicht gedacht. »Sie fahren mit mir«, sagte der König mit frischer, morgendlicher Stimme. Die Reisewagen standen vor der grünen Treppe bereit. Erstes Licht überzog den weiten Platz. Ein frischer Wind ging. Trenk stieg mit dem König ein. Gestreckten Laufes ging es nach Osten. Friedrich plauderte und scherzte. Es war ein Märzmorgen. Es war, als sei Friedrichs Feldherrnbegabung in dieser Winterpause still auf ihren Gipfel gerückt. Was er geleistet hatte, wurde nun offenbar. Die Armee war hergestellt, die Vorräte aufgefüllt, die Finanzen geordnet. Bei Hohenfriedberg gewann er seinen Rang und seine Zukunft wieder. Ein rasches Morden, 2 Stunden nach Sonnenaufgang, lagen schon 18.000 Tote hingestreckt. Trenk war die Hand durchschossen worden. Er ging nach Schweidnitz, um sie zu heilen. 8 Tage saß er und lernte mit der linken Buchstaben malen. »Mein Freund«, schrieb ihm Amalie, »ich verbrenne, ich verdorre. Du wirst eine hässliche Amalie wiederfinden. Wie kann ich sein ohne deine Umarmungen?« Es waren nicht Briefe im blumigen Zärtlichkeitston der Zeit, sondern wilde Rufe, Hilfeschreie beinahe. »Meine holde Äbtissin«, schrieb Trenk zurück, »das Genie deines Bruders wird diesen Krieg rasch beenden. Von Neuem werden wir glücklich sein und deine Schönheit wird nicht leiden.« Übrigens lernte er in diesen Wochen schärfer nachdenken über Krieg und Kriegesruhm, als bei Soldaten Brauch ist. Unendliches Elend sah er um sich. Die Festung Schweidnitz war das Lazarett der Armee. Sie war die große Folterbank der Chirurgen, auf der abertausend Unselige von barbarischen Fuschern grässlich misshandelt und verstümmelt wurden. Die krummen Gassen widerhallten vom Knirschen der Knochensäge und vom Stöhnen der Verzweiflung. Mit unausgeheilter Hand ging Trenk zur Eskadron zurück. Seine Stelle um den Monarchen hatte Rochow innegehabt. Lautlos, edelmännisch trat der Ältere wieder vor ihm zurück. In der Morgendämmerung von Sohr stand ein sehr kleines preußisches Heer gegen einen 3-mal stärkeren Feind. Großer Triumph. Letzter entscheidender Schlag. Aber als man ins Lager zurückkam, sah man, dass inzwischen der Trenk mit den Seinen hier gewesen war. Sie hatten nach besten Kräften gehaust, die Kranken niedergemacht, auf Straßenräubermanier geplündert. Das Königszelt war leer, die Lagerkasse fort, das Essgeschirr, sogar des Königs zweiter Rock. Nichts war unangerührt geblieben als Friedrich von der Trenks Pferde und Besitz. Sein Packknecht ganz allein stand lebend da und konnte erzählen. »Wenn dieser Rock hier abgetragen ist«, sagte der König zu Trenk, »dann leihen Sie mir gewiss den Ihrigen.« Trenk kannte schon den Ton, in dem das gesagt war. Er senkte den Kopf. Eine ungeheure Wut gegen diesen Banditen, der ihn bloßstellte, brannte in ihm. Er würde ihn finden. Die Gelegenheit war günstig. Der Trenk stand nahe und man kannte den Ort. Der stille, kluge Rochow war gewonnen. Es war ein Sonntag, 3 Tage nach der Schlacht. Ein Tedeum war angesetzt für den Sieg. Sie würden die Armee allein singen lassen, würden niemand aufs Spiel setzen und zu zweit ausreiten. Der Augenblick, das Glück, mussten ihnen helfen. Trenk machte sich eben fertig in seinem Zelt. Da trat der Feldbriefträger ein und brachte ihm einen Brief aus Montbijou. Wenige glühende Zeilen. Er küsste den Brief, steckte ihn zu sich und dachte nicht weiter nach über das Sonderbare, dass ihm ein solches Schreiben heute durch die gewöhnliche Feldpost zukam, statt wie sonst auf sicherem und geheimem Wege. Sie führten Rochow und er, ihre Pferde fast ungesehen, zum Lager hinaus, Stille. Sonniges Herbstwetter. Man glaubte, den Sonntag in der Luft zu riechen. Von einem Gegner auch nicht die Spur. Sie näherten sich Wernsdorf im Jahnsdorfer Tale, immer noch ohne Plan, nur grimmig und ungeheuer entschlossen. Quer über eine Wiese ritten sie im Schritt auf ein kleines Gehölz zu, da fiel ein Schuss. Es klatschte nur, es war ein Pistolenschuss. Aber Rochow war vom Pferd gestürzt, mit offenem Munde lag er da, aus dem Blut quoll. Trenk wollte abspringen, wollte helfen. Da ritt aus dem Gehölz langsam der Feind auf ihn zu. Es war ein riesengroßer Mann auf einem starken Pferd, den Panduren-Tschako auf, aber in einem dunklen Rock. Er war schon ganz nahe. Trenk sah das schwarz zerfressene Gesicht. Er hob seine Pistole. Er zauderte, loszudrücken. Es war König Friedrichs Uniform, die der andere trug. Der blaue, gestohlene Rock. Tränk zielte auf den eingestickten Stern vom schwarzen Adler an der linken Brust. Der Pandur hielt. Er tat, als sähe er die angelegte Waffe nicht, grüßte höflich und sagte französisch in einem Ton, als begegnet man sich auf einem Salonparkett. »Sie werden mich doch nicht totschießen, lieber Vetter, nur um früher mein Geld zu bekommen. Das wäre sehr unschicklich.« Trenk rief, »Ich bin nicht Ihr Vetter. Ich bin nicht Ihr Erbe. Ziehen Sie!« Seine Pistole hatte er fallen lassen. Der Pandur lächelte, was seinem gezeichneten Antlitz schauerlich stand. »Ich kenne Sie längst durch mein Glas«, sagte er. »Reiten Sie mit mir.« »Ich hätte Sie brieflich eingeladen, aber das hätte Ihnen Unannehmlichkeiten gemacht. Kommen Sie, kommen Sie«, versetzte er dringender. »Es ist mir ernst. Verlassen Sie diesen König. Unter seinem Adler erblüht Ihnen kein Glück. Seien Sie mein Freund, mein Waffenbruder. Und bald mein Erbe. Ich werde jung sterben, ich verspreche es Ihnen.« »Das wird sehr gut sein für die Welt«, schrie Trenk. »Ziehen Sie!« Er riss seinen Degen heraus und sprengte los auf den Panduren. Der fasste mit großer Gelassenheit seine kurze, massige Waffe und gar nicht anders, als schlüge er einem unfolgsamen Kind über die Finger, hieb er dem jungen Vetter auf den Degenkorb, ohne sichtbare Anstrengung, aber so gewaltig, dass dem die halbgeheilte Hand wie lahm heruntersank und der Degen entfiel. »Sie sind ein Tor«, sagte der Pandur, deutlich bedauernd. Dann grüßte er mit nachdenklicher Miene, wandte Trenk den Rücken und ritt hinweg auf jenes Gehölz zu. Trenk, der ihm nachstachte, sah, dass in die blaue Uniform hinten ein keilförmiges Stück aus hellerem Tuch eingesetzt war. Der Rock des Königs war zu eng gewesen. Trenk vermochte das genau zu erkennen, denn der Pandur ritt langsam, ganz als könnte ihm nichts geschehen. Es geschah ihm auch nichts. Trenk, wie betäubt vor Scham, Betrübnis und noch einer anderen, weniger einfachen Empfindung, nahm den armen Rocho vor sich in den Sattel, ergriff die Zügel von dessen Pferd und zog im Schritt ins Lager zurück. Alles war still zwischen den Zelten. Die Soldaten schliefen nach dem Tedeum. Das Lager war wie eine Kleinstadt am Feiertag. Mit dem toten Rocho vor sich ritt er zum Standplatz des Königs, um seine Meldung zu tun. Er kam nicht so weit. Ihm trat der Auditeur, Herr von Paulowski, entgegen und vor ihm stehend, zu ihm hinaufsprechend, verlangte er seinen Degen. Trenk musste absteigen. Man bettete den Leichnam beiseite. Ein Trupp Husaren hielt plötzlich um Trenk. Er wurde zu einer Kutsche geführt, die mit 4 Pferden bespannt hinter den Zelten bereitstand. Heftig verlangte er, den König zu sprechen. Man antwortete gar nicht. Die ledernen Vorhänge wurden heruntergezogen. Es ging fort. Um sich, hinter sich, hörte er vieltoniges Getrappel der Eskorte. Die Fahrt war lang. Schließlich fuhr man steil aufwärts. Als ihm geöffnet wurde, war es Nacht. Ein Offizier ohne Hut stand da. Er hatte ein Licht in der Hand und las ein Papier. Trenk erkannte den Torgang, den Hof. 2-mal war er mit eingebrachten Panduren hier heraufgeritten. Er befand sich in der Festung Glatz, ein Staatsgefangener. Die Szene hat in der letzten Folge unserer Erzählung gewechselt. Der König steht mit dem Heer in Böhmen. Friedrich von der Trenk ist bei ihm. Von Verstimmungen scheint seit dem Augenblick des Aufbruchs nichts zurückgeblieben. Aber auf kompliziertem Wege empfängt Trenk Briefe, die mit einem verschlüsselten A gezeichnet sind. Briefe, die von Sehnsucht und Entbehren sprechen. Als der König sich zurückziehen muss, kommt Trenk mit ihm nach Berlin und trifft heimlich Amalie. Eines Morgens aber erscheint er zu spät zum Dienst. Der König lässt ihn absitzen und schickt ihn in Arrest. Dort besucht ihn dennoch die Prinzessin. Im März geht es dann wieder ins Feld. Trenk wird verwundet, als Adjutant beim König vertritt ihn sein Freund Rocho. Geheilt zurückgekehrt, zieht er mit Rocho aus, um seinen Vetter, den Panduren-Trenk, zu jagen. Der hat inzwischen der Armee des Königs stark zugesetzt, Unheil gestiftet, wo er nur konnte, aber merkwürdigerweise seinen preußischen Verwandten, eben unseren Trenk, immer verschont. Der König reagiert bitter. Bei einer erneuten Patrouille erschießt Trenk der Pandur, Rojo, und schlägt seinem jungen Vetter den Degen aus der Hand, worauf er sich abwendet und wegreitet, als könne ihm nichts geschehen. Trenk kommt mit dem toten Rojo ins preußische Lager zurück. Aber kaum ist er am Standplatz des Königs, tritt ihm ein Offizier entgegen und verlangt seinen Degen. Noch in der gleichen Nacht wird er abgeführt und in der Festung Glatz als Staatsgefangener eingeliefert. So endete das erste Buch des Romans. Und immer noch keine Antwort? Immer noch keine. Wie oft denn hast du geschrieben? 4-mal, 6-mal. Ich weiß es kaum mehr. Er ist immer umhergezogen, hat Krieg geführt. Aber jetzt ist er daheim in Berlin. Jetzt wird er antworten. Nein, Bruder, er wird nicht antworten. Er will nicht gerecht sein. Ohne Verhör, ohne Urteil hat er mich eingesperrt. Nun mag er es nicht zugeben. Nun mag er an sein Unrecht nicht rühren. O Bruder, Bruder, was für ein elendes Geschöpf ist der Untertan. Das weiß ich so gut wie du, Trenk, sagte der andere. Er seufzte auf und trank von dem Rheinwein. Er war ein paar Jahre älter als Trenk, ein kleiner, behender Mensch mit gutmütigen, schwachen Gesichtszügen, der Schwäbisch sprach. Gefangen war er offenbar nicht, er trug seine Waffen. Er war der Leutnant Alexander von Schell, von der Glatzer Besatzung. »Ist denn mir vielleicht recht geschehen? Sag selber. Ein schöner Esel war ich, dass ich aus Württemberg fort bin. Daheim beim Herzog war ich etwas, und jetzt sitze ich da heroben bei lauter Lumpenpack und halben Invaliden. Warum? Weil ich ein bisschen gespielt habe und 2 Kinder gemacht. Das ist ein Land.« Er trank. Er trank so stark, dass seine Melancholie in Minutenfrist spürbar zunahm. 2 Flaschen standen schon leer beiseite. »Freilich, allerdings, wer bin denn ich? Ein Lump wie die anderen, es ist ja wahr. Aber du?« Er blickte Trenk mit Schwärmeraugen an. »Du bist ein Held bist du wie Epaminondas, wie Hannibal, den Polemerit hatte dir geben müssen. Und jetzt auf einmal her zu uns auf den Berg und nicht einmal eine Antwort. Bruder!« Er schluchzte beinahe und kehrte die 3. Flasche um, damit der letzte Tropfen ins Glas laufe. »Hast du noch eine?« Trenk nickte und griff hinter sich. Der Schwabe öffnete die neue Flasche mit einer Gewandtheit, die bei seinem vorgeschrittenen Zustand Wunder nehmen durfte. »Mir nicht mehr.« Trenk hielt die Hand über sein Glas und ließ jenen allein weiter trinken. Er stand auf, trat ans Fenster und blickte über die Aussicht hin, die schön war, aber ihm nun schon bis zum Widerwillen vertraut. Hoch von der Zitadelle ging der Blick über Stadt und Fluss und Fluren zum nicht sehr entfernten Gebirge. Dort war Böhmen. Dort war die Grenze. Er wandte sich ab und begann im Zimmer auf und ab zu wandeln. Es war ein wohnlicher Raum, einem Gefängnis unähnlich. Ein Bett, für Soldatenbegriffe beinahe weichlich, stand hinter Vorhängen halb verborgen. 2 kleine Teppiche waren da, Bilder sogar, welche antike Landschaften zeigten. Und in dem geräumigen weißen Rundofen brannte ohne Sparsamkeit ein starkes Feuer, denn man schrieb November. Trenk warf Buchenklötze hinzu. Minuten vergingen. Endlich besann sich Schell, dass es unhöflich sei, so wortlos allein den guten Wein zu schlucken. Er hob sein Glas. »Auf unsere Damen«, sagte er, nicht ohne geistige Anspannung. Trenk brummte etwas. »An meine denke ich dabei weniger«, fuhr der Schwabe tiefsinnig fort. »Meine letzte war eine Fleischerstochter drunten vom Rossmarkt und etwas pockig, und die anderen vorher habe ich vergessen. Auf eine Dame also ganz allein, auf deine, Trenk.« Er verbeugte sich. »Schönen Dank«, antwortete Trenk recht unverbindlich. »Aufs hohe Wohl deiner Dame. Du bist historisch, Bruder. Ja, das bist du. Du gehörst der Geschichte des preußischen Königshauses an. Werde nicht rot. So jung bist du und schon historisch. Dein Wohl, Trenk, dein ewiges Wohl.« »Ich meine«, sagte Trenk, »du gehst jetzt schlafen.« »Bald gehe ich schlafen, jawohl. Nur noch ein Schlückchen, ein sehr kleines Schlückchen. Dann gehe ich ins Bett. Eine andere Flasche hast du wahrscheinlich nicht mehr.« »Nein.« Er hatte schon völlig genug von Schells Gesellschaft. Er hatte genug von der Gesellschaft all der abgetakelten Offiziere, die ihm in den langen Wochen seiner Haft Tag aus Tag ein auf der Stube lagen und denen er freien Tisch hielt. Menschenkenntnis war keine Eigenschaft seiner Jahre und Misstrauen lag nicht in seiner Art. Die Sorge jedoch, die als Besetzungsstab sich hier der Beobachtung darbot, war allzu leicht durchschaubar. Es war kaum ein ordentlicher Mensch darunter. Garnisonregiment hieß nicht viel anderes als Strafregiment. Wegen Unfähigkeit oder wegen schlechter Streiche wurde man aus den Feldformationen hierher versetzt. Die moralische Atmosphäre war zum Ersticken. Und was Trenk, der mit seinen reichlichen Mitteln für jeden ein willkommener Gegenstand der Ausnützung war, am peinvollsten drückte, allen diesen Menschen galt er wirklich als ein Verräter. Für fast alle war das Geld, das er so freigebig spendete, Pandurengeld. Anstoß nahm keiner daran, sie fanden es ganz in der Ordnung. Die meisten von ihnen waren Ausländer, Italiener, Dänen, Iren und was noch alles. Der Staat Preußen galt ihnen nichts. Und am wenigsten galt ihnen dieser König, der sie zum Abhub geworfen hatte. Trenk war 20 Jahre alt, hergeschleudert auf diesen Gefängnisberg, verdammt ohne Urteil, ganz im Dunkeln über sein Schicksal. Er hatte keinen Freund von Vernunft. Der hier, Schell, der mit stieren Augen dasaß und von einer neuen Flasche träumte, war noch der Beste, er war gutmütig. Trenk schaute noch einmal nach den böhmischen Bergen, um die schon beginnendes Dunkel war. »Eines Tages gehe ich einfach davon«, sagte er verbissen. »Einfach«, sagte Schell mit leichtem Lallen. »Einfach ist das aber gar nicht. Schildwachen sind da.« »Natürlich sind Schildwachen da, vor einem Gefängnis. Mit denen wird man fertig.« »So, meinst du?« Schell schluckte ein paar Mal und sammelte sich. Seine Instruktion als Festungsoffizier bahnte sich durch den Weinnebel in seinem Kopf den Weg. »Du weißt gar nicht, Trenk, wie du hier bewacht bist. Ringsherum stehen die Posten so dicht, dass jeder immer die Nachbarn sehen kann. Und die zwei, zwischen denen ein Ausreißer durchkommt, müssen Spießruten laufen. Die passen auf, Freundchen. Unsere Alarmkanone hast du vielleicht auch gesehen. Sie ist ja groß genug. Aber gehört hast du sie noch nicht. Ich habe schon allerlei Kanonen gehört. Aber die unsere noch nicht. Weißt du, wie die macht? Wuh!« Er brüllte aus Leibeskräften. Er war schwer betrunken. »Ich kann mir es ja denken«, sagte Trenk, ärgerlich lachend. »Die Leute müssen glauben, hier wird einer umgebracht.« Er wandte Schell den Rücken und sah in die verschwimmende Landschaft. Aber Schell war im Feuer. Wankend stand er auf, trat hin zu Trenk und redete fort. Er hatte noch einen Zuhörer bekommen. Durch das Kanonengebrüll herbeigezogen, hatte ein Offizier die Tür geöffnet, stand auf der Schwelle und blickte lautlos auf die beiden am Fenster. »Die Alarmkanone, Bruder, das ist's, da liegt der Hund begraben. Im vorigen Sommer, da wollte auch einer desertieren, ein Füsilier, ein Polacke, ach, der kam nicht weit. In allen Dörfern rundum liegen Reiterkommandos zur Verfolgung und alle Bauern müssen beim ersten Schuss auch gleich Waffen nehmen und aufpassen. Kriegen sie einen, dann bekommen sie Geld, und kriegen sie einen nicht, dann müssen sie zahlen. Aber ein Bauer, der einem Ausreißer hilft, mit Kleidern oder mit einem Pferd oder auch bloß mit einer Auskunft über den Weg, der wird selber zu den Soldaten gesteckt. Nein, Bruder, nein, rief er pathetisch, Böhmen ist nah und Böhmen ist weit. Mit einem Knall wurde die Tür zugeschlagen, die beiden fuhren herum und starrten ins Dunkel der Stube. »Wer ist da?« fragte Trenk scharf. »Major Do.« Auf diesen Namen, knapp hervorgestoßen, erwiderte keiner etwas. Aber Schell tappte im Finstern nach seinem Hut, vollführte eine Art Honneur vor dem Eingetretenen und verließ augenblicklich das Zimmer. »Ich werde sofort Licht anzünden, Herr Major«, sagte Trenk. Er ertastete das Feuerzeug und setzte zwei Kerzen in Brand, die in Leuchtern aus Kupferblech staken. Der Platzmajor Do trat heran. Er war ein schöner Mensch von südlichem Typus, 35 vielleicht, eitel und schlau nach seinem Gesichtsausdruck. »Sie sollten in Ihrem Umgang wählerischer sein, Trenk«, sagte er und setzte sich. »Ich habe nur wenig mit angehört, aber was ich gehört habe, gefiel mir nicht.« Trenk schwieg. »Sie hören, was ich sage?« »Jawohl, Herr Major.« Nächst dem Kommandanten, dem menschenscheuen, stets unsichtbaren Fouquet, war Do der höchste Vorgesetzte hier oben. Das hinderte nicht, dass er sich von Trenk ziemlich regelmäßig die Dukaten für sein Hasardspiel entlieh. Das hinderte auch nicht, dass jedermann auf der Festung sein Verhältnis zu Fouquets hübscher Tochter kannte. Ein kleiner Sohn, die Frucht dieser Beziehung, wurde angeblich drüben im Böhmischen im Dorfe Slavonneau aufgezogen. Ein Umstand, den der freche Schell sogar in Reime gebracht hatte. Im Dorfe Slavonneau, so begann dieses Lied, im Dorfe Slavonneau, da schnullt ein kleiner Do und der Herr Kommandant ist auch mit ihm verwandt. Durch 8 Strophen ging das so weiter und wurde nach einer eigenen Melodie mit Vergnügen gesungen, sowohl hier auf der Zitadelle wie auch drunten in Glatz. Fouquet und Do kannten den Urheber wohl, ohne doch recht etwas unternehmen zu können. Aber der General kam nun beinahe gar nicht mehr aus seiner Wohnung hervor. Die Tochter war immer länger und immer häufiger abwesend. In Breslau, bald und bald in Berlin. Und zwischen Do und Schell war giftige Feindschaft. Dem Schwaben allein hatte auch vorhin Dos barscher Auftritt gegolten. Denn für den gefangenen Trenk hatte er immer ein deutliches Wohlwollen. Ja, er neigte ihm gegenüber zu einer gewissen niedrigen Vertraulichkeit. Dies hatte Ursachen. Seine Beziehung zu der Prinzessin Amalie war nicht geheim geblieben. Wie der betrunkene Schell sich nicht enthielt, unter Deklamation auf ein gewisses hohes Wohl zu trinken, so war von den Glatzer Offizieren jeder Einzelne unterrichtet. Offenbar war die hochpikante Tatsache Armee bekannt. Man fantasierte, Trenk sei willens gewesen, die Prinzessin zu entführen, beim Feinde Dienst zu nehmen und doch in Österreich das Leben eines sehr großen Herrn zu beginnen. Die Kaiserin habe ihm gleich seinem berüchtigten Vetter an der unteren Donau Ländereien von der Fläche eines Herzogtums angetragen, über die er frei als ein Souverän hätte schalten sollen. Ein Gegenstand unendlicher Neugier das Ganze, unendlichen Klatsches. Der Major, immer mit dem Zwinkern eines, der selber auch solch ein Bruder ist, hatte geduldig immer aufs Neue versucht, Tränk über den interessanten Gegenstand zum Reden zu bringen. Eigentlich fand der Italiener diesen kleinen Tränk höchst langweilig und steif. Er war innig überzeugt, dass er selbst noch weit rascher und leidenschaftlicher geliebt worden wäre, hätte nur ihn statt des trockenen Preußen das Schicksal der Prinzessin über den Weg geführt. Auch der Umstand, dass diese Liebe den Gefangenen ja offensichtlich nicht sehr gefördert hatte, hinderte Do nicht, ihn sehr zu beneiden. Unablässig, täglich fast, suchte er seine Nähe, und da er durchaus nichts zu hören bekam, traktierte er den Leutnant wenigstens seinerseits mit der Ausmalung seiner meist billigen und unsauberen Siege. Er deutete auf die geleerten Flaschen und sagte mit heruntergezogenen Mundwinkeln in seinem fremden, harten Deutsch: »Natürlich hat er wieder gesoffen, der Schell. Solche Leute sind wie das Vieh.« Der Piemontese war sehr streng gegen dieses eine Laster, das er nicht hatte. »Solche Leute sind keine Gesellschaft für Sie«, wiederholte er. »Sie sollten sich zerstreuen. Warum beteiligen Sie sich niemals an unserem Spiel? Sie wären willkommen.« »Das schickt sich kaum für einen Staatsgefangenen, Herr Major.« »Ach, gefangen, gefangen. Sie sind doch ein Gefangener von besonderer Art.« »Ja, nämlich einer ohne Verhör und Spruch. Und außerdem einer, den man vergessen hat.« »Vergessen? Wieso?« »Ach, Sie meinen den König. Mein Gott, er zieht im Lande herum. Wie soll er da antworten?« »Der König ist in Berlin.« »Er war in Berlin.« »War?« »Hat Ihnen das Ihr erlauchter Schatz nicht geschrieben? Sie sollten das Liebchen zu getreuerer Berichterstattung anhalten.« Trenk bemeisterte sich. »Wohin ist der König gereist?« »Nun, seine Route kenne ich nicht. Sicher ist nur, dass es wieder losgeht.« »Jetzt? Mitten im Winter?« »Ja, es ist unbehaglich.« Und Do berichtete, nicht ohne eitle Genugtuung, was ihm aus der Post des Generals Fouquet am gleichen Mittag bekannt geworden war. Der König, in der Hoffnung auf Unterhandlungen und Frieden, kaum erst nach Hause zurückgekehrt, hatte von neuen gefährlichen Plänen Kenntnis gewonnen. In 3 Heersäulen, so schien beschlossen, wollte der Feind auf Brandenburg, auf Berlin losziehen. Man wollte, so wurde formuliert, den Adler in seinem Nest erwürgen. Die Lage erschien dadurch bedrohlich, dass die russische Zarin mit der Entsendung von Hilfsvölkern drohte. In Berlin entstand Panik. Minister und Generale rieten zum sofortigen Frieden um jeden Preis. Aber der König, natürlich, wollte davon nichts hören. Vor 2 Tagen war er aufs Neue ins Feld aufgebrochen, um den Schlag zu parieren. Sein natürlich sprach Do mit einem hämischen und angewiderten Gesichtsausdruck, ganz so, als verdrösse es ihn, dass sich der König nicht lieber gedemütigt und die Waffen gestreckt hatte. Inzwischen, fuhr er fort, scheint es in der Hauptstadt recht ungemütlich zu sein. Ich kann sie mir vorstellen, die guten Berliner, wie sie herumlaufen mit vollen Hosen und jede Stunde erwarten, dass der General Grönne oder der Prinz Karl heranrückt. Es muss possierlich zugehen dort. Vor den Toren wird geschanzt. Die glauben ernstlich, sie könnten mit ihren Zaunpfählen und ihren Mäuerchen ein Kriegsheer abhalten. Übrigens, fügte er mit einer Grimasse der Besorgnis hinzu, habe ich Grund, der Residenz ein gnädiges Schicksal zu wünschen. Dazu haben wir alle gleichmäßig Grund. Gewiss, gewiss. Aber außerdem befindet sich in Berlin im Augenblick eine bestimmte, mir ganz besonders liebe Person. So, ich brauche nicht mehr zu sagen. Ich denke, Tränke, Sie verstehen mich. Zu Befehl. Nein, Herr Major. Aber natürlich, Sie haben die Dame oft genug unter Ihrem Fenster gesehen. Wie gefällt sie Ihnen, offen unter Männern? Sie hat Vorzüge, wie? Man sieht ihr gewisse Eigenschaften an, was? Wir jedenfalls sehen ihr solche Eigenschaften an. Übrigens vertraulich, Tränk. Auch noch in anderem Sinne bin ich besorgt. Man redet zu viel über die Sache. Es wäre mir unlieb, wenn sie allzu ruchbar würde, an gewisser Stelle sie begreifen. Sie werden sagen, eine Generalstochter ist noch nicht die Tochter eines Königs. Zugestanden. Aber immerhin, bei den Anschauungen, die an jener Stelle obwalten, wäre ich schwerlich sehr sicher. Was denken Sie? Ich denke, Herr Major, dass Sie wenig zu fürchten haben. Das schien Do nicht zu befriedigen. Er zog ein Gesicht, als hätte Trink ihn beleidigt. So, meinen Sie? Ich dagegen meine, dass bei jenen Anschauungen, das heißt Anschauungen sind es ja wohl weniger, eher sind es Gefühle, Hassgefühle nämlich, Neidgefühle. Ich muss gestehen, dass ich von Ihren Worten nichts begreife. Oh, Sie sind wirklich ein loyaler preußischer Offizier. Es ist Ihnen also bis heute völlig entgangen, es ist Ihnen, sage ich, noch niemals der Einfall gekommen, dass die Schärfe, die Strenge, mit der man Ihnen begegnet, persönliche Quellen und Gründe haben könnte? Trenk schwieg und schaute ihn an. Und auch der weitere Gedanke nicht, dass dieses ganze unruhvolle Wesen, welches die Welt in Schrecken und Blutdunst einhüllt, das Wesen eines Unglücklichen ist, eines Verzweifelten, eines qualvoll zu kurz gekommenen? Sprechen Sie vom König, Herr Major? Ich spreche von einem Manne, dem es versagt ist, auf den gleichen Wegen glücklich zu werden wie wir echten Kinder der Natur und vor dessen mönchischer Rancüne Leute wie Sie und ich uns darum zu hüten haben. Trenk, sonderbar angerührt, sah unter zusammengezogenen Brauen an dem Italiener vorbei. »Sie müssen doch fühlen und zugeben, Trenk, dass um diesen gewaltigen jungen Herrn etwas Unheimliches und Starres ist, etwas der Natur ganz Widersprechendes. Solche Könige sieht man doch sonst nicht in Europa. Das Betragen gegen seine Gemahlin ist ja Weltgespräch. Er vermeidet sie ganz, sie hat strengen Befehl, niemals vor ihn zu kommen. Und kann er selber einen Besuch nicht vermeiden, so richtet er doch nicht das Wort an sie, sondern blickt an ihr vorüber wie an etwas Widerwärtigem und Verbotenem. Der König, sagte Trenk ziemlich finster, hat diese Dame unter Zwang geheiratet. Heute ist er frei und handelt danach. Zu interessanten Vermutungen ist da gar kein Anlass. Man kennt ja Galanterien von unserem Herrn, die beweisen, dass seine Abneigung jedenfalls nicht dem ganzen Geschlechte gilt. Gerede, rief Do, sehr zufrieden offenbar. Tränk wenigstens zum Widerspruch gebracht zu haben. Gerede, absolut gar nichts weiter als Gerede. Ich weiß das aus sehr guter Quelle, setzte er hinzu. Aus ganz vortrefflicher, naher, sicherer Quelle weiß ich das. Er hielt inne, um einer schmeichelhaften Frage Raum zu lassen. Da sie keineswegs erfolgte, fuhr er fort. Es ist sehr möglich, dass dieses Gerede dem König nicht gerade unwillkommen ist, dass er es, sage ich, vielleicht begünstigt, dass es etwa sogar hervorgerufen hat. Es könnte ganz wohl sein, vertrauen Sie nur meiner Information, Trenk, dass er sich genau zu diesem Zweck auf öffentlichen Bällen mit der oder jene Schönen in ein Kabinett einschließt und dort nun, was denken Sie, eine Limonade mit ihr trinkt. Es ist ihm angenehm, wenn die öffentliche Meinung etwas feurigere Ingredienzien in diese Limonade mischt. »Und warum«, fragte Trenk, »sollte dieser bewunderte König Wert darauf legen müssen, dass sich solche Gerüchte verbreiten?« »Ja, warum wohl? Warum?« rief Do. Und auf seinem ordinären, hübschen Gesicht malte sich der Stolz eines Pfauenmännchens, das sein Rat schlägt. »Warum auf der anderen Seite hält er es so außerordentlich streng in diesem Punkt mit der übrigen Menschheit? Warum versteht er weit leichter alle sonstigen Schwächen als gerade diese? Warum bezieht ein Lakai, der es irgendwo mit einer Kammerjungfer hält, mit Sicherheit seine Tracht Prügel und fliegt hinaus aus dem königlichen Dienst? Warum erlaubt er seinen Offizieren nicht, dass sie heiraten, den Älteren kaum, in ganz seltenen Fällen nur und den Jüngeren gar nicht? Meinen Sie nicht doch, Trenk, dass er der anderen etwas missgönnt, was er selber nicht hat und nicht genießt? Dass da etwas ist, was ihn demütigt? Sie sollten doch einmal darüber nachdenken, ob das heftige Verfahren gegen Sie nicht mit diesem Mangel in Verbindung zu bringen ist. Gegen Sie, Trenk, der sogar in seiner nächsten Nähe, der sogar in seinem eigenen königlichen Blute glücklich gewesen ist. »Ich weiß nicht«, sagte Trenk mit Widerwillen, und Widerwillen gleichwohl gefesselt, »warum Sie es für nötig halten, mir diese Ideen vorzutragen.« Er hatte seit Beginn des Gesprächs überhaupt nicht Platz genommen. Nun entfernte er sich aus dem Umkreis der Kerzen und lehnte sich im Halbdunkel gegen die Wand. Do, ein Bein über das andere geschlagen, sprach gemächlich weiter. Er sagte, »Ich beschäftige mich nicht wenig mit Ihrem Schicksal, Herr von der Trenk. Es geht mir nah. Ich versuche, mich in Ihre Gemütsstimmung zu versetzen. Ich zweifle am Erfolg.« »Ich versuche das, sage ich ja nur. Ich stelle mir vor, dass Sie hier in Ihrer Gefangenenstube mitunter von Schaudern des Vergnügens geschüttelt werden, wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie unwiderstehlich Sie in diesen erlauchten Blutskreis eingebrochen sind, wie das streng gesicherte Tor hat aufspringen müssen vor Ihnen, wie so gar nichts jahrhundertealte Regel und hochmütige Absonderung zu bedeuten haben vor der Gewalt eines wirklichen Mannes voller Jugend und Saft. Das zu denken, Leutnant, muss Ihnen doch ein sehr heftiges Vergnügen bereiten.« Trenk blickte auf ihn hin. Das Gesicht des Italieners, vom Schein der Kerzen scharf getroffen, glänzte von triumphierender Animalität. »So sieht ein Bauernbursche aus, der bei den dorfschönen Hahn im Korbe ist.« Mit einer Szene in der Festung Glatz hat das zweite Buch unserer Erzählung begonnen. Trenk ist Staatsgefangener, hat den König mit Briefen und Eingaben bestürmt, aber keine Antwort erhalten. »Bruder«, sagt ein Mitgefangener zu ihm, »was für ein elendes Geschöpf ist der Untertan!« Trenk, so der Erzähler, hergeschleudert auf diesen Gefängnisberg, verdammt, ohne Urteil, war ganz im Dunkeln über sein Schicksal. Dennoch beteuert er nachdrücklich, »eines Tages gehe ich einfach davon.« Seine Beziehungen zu Amalie sind über all dem nicht geheim geblieben. Man fantasiert sogar, er sei willens gewesen, die Prinzessin zu entführen, beim Feinde Dienst zu nehmen und dort in Österreich das Leben eines großen Herrn zu beginnen. Unterdessen wird bekannt, dass der König aufs Neue ins Feld aufgebrochen ist, um den drei Heeren, die sich anschickten, auf Berlin loszuziehen, zu begegnen. Blenden wir uns noch einmal in den Schluss der Folge ein, in eine Unterredung zwischen dem Platzmajor Do und Trenk. »Ich beschäftige mich nicht wenig mit Ihrem Schicksal, Herr von der Trenk. Es geht mir nah. Ich versuche, mich in Ihre Gemütsstimmung zu versetzen. Ich zweifle am Erfolg.« »Ich versuche das, sage ich ja nur. Ich stelle mir vor, dass Sie hier in Ihrer Gefangenenstube mitunter von Schaudern des Vergnügens geschüttelt werden, wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie unwiderstehlich Sie in diesen erlauchten Blutskreis eingebrochen sind, wie das streng gesicherte Tor hat aufspringen müssen vor Ihnen, wie so gar nichts jahrhundertealte Regel und hochmütige Absonderung zu bedeuten haben vor der Gewalt eines wirklichen Mannes voller Jugend und Saft. Das zu denken, Leutnant, muss Ihnen doch ein sehr heftiges Vergnügen bereiten.« Trenk blickte auf ihn hin. Das Gesicht des Italieners, vom Schein der Kerzen scharf getroffen, glänzte von triumphierender Animalität. »So sieht ein Bauernbursche aus, der bei den dorfschönen Hahn im Korbe ist.« Trenk sagte, Über diesen Gegenstand ist jetzt genug gesprochen, Herr Major. Wenn es in meinem Leben eine Herzensangelegenheit gibt, dann ist sie privat und niemand, auch kein Vorgesetzter, kann mich nötigen, ein Wachstubengeschwätz daraus zu machen. Do sprang auf. Er packte einen der Leuchter, hielt ihn hoch empor, sodass Tränk in seiner Ecke vom Strahl getroffen wurde und rief: »Sie werden frech, kassierter Leutnant Tränk. Ich sage Ihnen...« Aber sofort änderte er seinen Ton und sagte kühl: »Nein, es liegt nicht in meiner Absicht, Sie zu beleidigen. Sie haben keine Waffe.« »Sie können mir ja eine leihen.« »Ich denke nicht daran.« »Leihen lieber Sie mir noch 40 Louis d'Or für mein kleines Spiel heute Abend.« Tränk schluckte hinunter. »Ich habe kein Geld mehr«, sagte er kurz. »Sie werden zum Mindesten bald keines mehr haben, wenn Sie sich so ungefällig zeigen. Mir ist die Sendung von 1000 Louis d'Or genau bekannt, die Ihnen vorgestern durch den Forstmeister Hornig in Habelschwert zugegangen ist. Ihre Prinzessin ist generös.« Er schwieg einen Augenblick, lächelte mühelos und fuhr dann fort: »Es wäre Ihnen gewiss unangenehm, wenn das Eintreffen dieser Summe dem General Fouquet gemeldet würde.« Der Gefangene ergriff den zweiten Leuchter, öffnete ein Möbel und legte eine in Leinwand gewickelte Rolle vor Do auf den Tisch. Es war ein runder Betrag, mehr Geld, als der andere verlangt hatte. »Ich denke, Herr Do«, sagte er, »dass nun für Sie kein Grund mehr besteht, mich meiner Nachtruhe zu entziehen.« »Nicht der mindeste«, sagte Do und ging ruhig zur Tür. »Gesegnete Träume.« Tränk hinter ihm wollte abschließen. Für den Augenblick hatte er vergessen, dass an seiner Tür sich kein Schlüssel und kein Innenriegel befand. Die Schublade, der er das Geld entnommen hatte, stand offen. Er trat hinzu und blieb im Anblick der sauber hingeordneten Rollen nachdenkend stehen. Seit 2 Wochen fehlten ihm ihre Briefe. Nur dies Gold hier war ihm noch zugekommen, durch nicht ganz sichere, nicht ganz dichte Kanäle, wie sich soeben gezeigt hatte. Was war ihre Absicht dabei? Wünschte sie einfach, sein Leben als Gefangener milder und bequemer zu gestalten? Oder wollte sie ihn zur Flucht aufrufen, ihm durch Bestechungsmittel zur Flucht verhelfen? Hatte sie Genaueres, hatte sie Hoffnungsloses über das ihm zugedachte Schicksal erfahren? Er schloss die Lade und setzte sich nahe zum Fenster. Aus den böhmischen Bergen, die nun völlig in Nacht lagen, ging hinter trüber Wolkendecke ein kraftloser Mond auf. Tränk saß und sehnte sich, und er träumte. Oh, davongehen, mit ihr sich vereinigen und, ohne einem Fürsten zu dienen, mit freien Kräften in der unendlichen Welt das Leben erst recht beginnen. Mochten dann Friedrichs Blicke ihn und die Schwester voller Zorn hinter Grenzen suchen, über die sein Arm nicht reichte. Er nahm das smaragdenbesetzte Medaillon hervor, das die Geliebte zeigte. Er blickte nieder auf das jugendlich weiche und holde Gesicht, mit Friedrichs Brauen, Friedrichs Augen, Friedrichs Stirn. Er wollte es küssen, wollte es liebkosen, wie 100 Mal in öden Monaten. Er ließ es wieder sinken, von einer Erkenntnis überrascht und verstört. Ihm kam mit einem Mal zum Bewusstsein, wie völlig er sich selber schon als einen Ausgeschiedenen, Ausgestoßenen ansah, wie so gar nicht mehr er im Innern seines Gemüts an Rechtsspruch und ehrenvolle Befreiung glaubte. Und nun gingen seine Gedanken gewohnte Wege, den ausgetretenen Kreisweg um ein starres Warum. Warum nur hatte ihn der König, der ihn zu lieben schien, durch Machtwort hierher auf diese Festung geschleudert? Warum hat er ihm kein Verhör verstattet, keine Verteidigung? Warum blieb er jetzt seinem Flehen taub, seinem unablässigen Rufen nach Verantwortung und Gerechtigkeit? Er, dessen oberster Grundsatz, dessen oberster königlicher Ehrgeiz Gerechtigkeit war. Glaubte er ernstlich an Verrat bei Tränk, an Bündelei mit dem Feinde? Konnte er daran glauben, bei einem jungen Offizier, der, ausgezeichnet und begnadet wie keiner, den glänzendsten Aufstieg in Preußen offen vor sich sah? Es war nicht dies. Es war das andere. Briefe waren aufgefangen worden. Längst hatte sich Tränk an jenen einen erinnert, der ihm damals befremdlicherweise mit der offenen Feldpost überliefert worden war, statt auf dem gewohnten Schleichweg. Warum aber diese Plötzlichkeit der Verdammung? Warum dieser furchtbare Stoß und Sturz von einer Stunde zur anderen? Etwas Neues konnte doch dem Lager von Sur der König nicht erfahren haben. Schon in Potsdam hatte er seine Vermutungen, nein, seine Gewissheit gehabt. Umsonst war damals nicht wochenlanger Arrest über Trenk verhängt worden. Aber dann erst, im Felde erst, hatte er wohl erkannt, dass sein Offizier nicht zur Besinnung zu bringen sei, dass hier Leidenschaft über alle Warnungen, über alle Vernunft und jedes Gesetz triumphiere. So musste es sein. Die Art jedoch, die Form, in der gegen ihn verfahren wurde, dies kalte, bösartige Fallen lassen, diese hoffnungsmordende Unerbittlichkeit nach so viel Gnade, nach so viel Gunst, dies war dennoch nicht leicht zu erfassen. Etwas unnennbar Fremdes und Fernes ward hierin sichtbar, ein hassvoll radikaler Wille zu Strafe und Rache. Vermutungen, wie der gemeine Schönling sie zuvor hatte laut werden lassen, schienen hier nicht völlig ohne Sinn. Hässliche Ahnungen vom Gram und Neid eines unselig Gezeichneten, vor denen ein junger Mensch besser die Augen schloss, der in Verstörung und Verbitterung dennoch liebend verehrte. Trenk legte seine Kleider ab, löschte das Licht und streckte sich aus. Der Schlaf kam lange nicht. Als er kam, war er unruhig und voll zerrissener Träume. Ein einziges Trugbild blieb ihm am Morgen klar im Gedächtnis und sogar noch Tage nachher. Mit dem König lag er auf einer Anhöhe und drunten im Tal hielt der Pandur fantastische Parade. Varashtina, Reizen und Talpatschen exerzierten, angetan mit ihren roten Mänteln, aber mit spitzen preußischen Füsiliermützen närrisch aufgeschmückt. Der König reichte Trenk sein Fernrohr hin. Es war aber eigentlich gar kein Fernrohr, sondern eine Rolle gelber Louisdor, die ohne Umhüllung zusammenhielten. Trenk nahm die Rolle und hielt sie vors Auge. Da sah er erst, wer hinterm Rossschweif und der tobenden Janitscharenmusik dort eigentlich defilierte. Denn unter den Blechmützen quoll überall das lange blonde Weiberhaar hervor. Frech bebten die Hüften und aus den offenen Pandurenmänteln starrten hoch und fett und weiß die nackten Brüste. Der König kam von Dresden gefahren, wo 2 Tage vorher der Friede geschlossen worden war. Abordnungen der Bewahrten der befreiten Hauptstadt waren ihm entgegengezogen. Und als er um Mittag dem wendischen Tore sich näherte, ritt seinem Wagen ein langes und buntes Geleit voraus. Es führte das Ganze im Galarock der Chef des preußischen Postwesens, und 100 Postillons folgten ihm, die unablässig mit mächtigem Atemaufwand ihre Hörner bliesen. Innungen reihten sich an, farbig uniformiert eine jede, mit überladenen Tressenhüten die Jäger und Wildmeister sodann aus der Umgebung Berlins, gekleidet ins Grün ihrer Wälder, das Pagenkorps, eine kleine Abteilung der reitenden Garde und nun erst der König. Der Kälte des schneelosen Dezembertages zum Trotz saß er im offenen Wagen, der 6-fach bespannt war, zu seiner Linken den Prinzen von Preußen, sich gegenüber den 20-jährigen Heinrich. Ein wenig gelb und übernächtigt sah er aus und war nicht weiter festlich angezogen. Als man durchs Tor fuhr, als der Präsentiermarsch erklang, Spontons und Fahnen sich senkten, nahm er seinen Hut vom Kopf und setzte ihn nicht wieder auf. Glockenläuten, Böllerschüsse, Flintensalven und Hochgeschrei erfüllten die frostklare Luft. Die Kompanien der Bürgerwehr bildeten Spalier, und dahinter presste und schob sich mit Lachen und Zanken das Volk von Berlin. Alle Fenster zeigten sich eng besetzt. Bis hinein in die Stuben sah man die Bürger gereckten Halses sich auf die Zehen stellen. An vielen Häusern waren auch die Dachziegel abgehoben und aus dem Sparrenwerk ragten enthusiastische Zuschauer. Blumen und Lorbeergewinde flogen, wo der König sich näherte, und jubelnde, jauchzende Rufe begleiteten ihn. Es schienen immer dieselben zu sein, wenn auch die Worte ununterscheidbar im Festlärm verklangen. Gleich hinter der Köpenicker Brücke jedoch gab es einen Aufenthalt. Trommler waren hier keine postiert und die Postillons gönnten sich eine Pause. Hier erst, nun erst, in seinem Leben zum ersten Mal vernahm er den Ruf. Ein wenig erblassend schloss er die Augen. Sie riefen: Es lebe König Friedrich! Es lebe Friedrich der Große! Sein sofortiges, sein unmittelbares Gefühl war das des Widerstrebens. Etwas wie Übelkeit stieg in ihm auf. Sein Ranggefühl empörte sich. Es kam hinzu, dass er, die Lider hebend, das sehr hässliche und geistvolle Gesicht seines Bruders Heinrich, in dem die großen Augen schielten, mit Spott auf sich gerichtet sah. »Ein schöner Name, den man Ihnen gibt, lieber Bruder«, sagte zu seiner Linken sanft der Prinz von Preußen. »Diesen Namen verdanke ich der Angst, die Sie ausgestanden haben«, antwortete Friedrich. Man fuhr wieder im Schritt, kaum im Schritt, aber schon wurde von Neuem gehalten, vor dem kölnischen Gymnasium, dessen Schüler auf der Freitreppe versammelt standen. Stille herrschte plötzlich wiederum, in die nur Glockendröhnen hineinschwang, und sie sangen: »Vivat, vivat Friedericus Rex, vivat Augustus Magnus, Magnus Felix Pater Patriae.« Es klang schön und es rührte ihn ein wenig. Der Mund der Jugend, der Mund der Zukunft grüßte ihn mit dem hohen Lobwort des Cicero. Ein ganz leichter, erster Schauer des Triumphs wollte ihm an das Herz greifen. Da erblickte er drüben an der Ecke des kölnischen Fischmarktes, inmitten eines berittenen Bürgertrupps, eine sehr große weiße Standarte, bestickt mit einem himbeerrot flammenden Herzen und dieser Umschrift lateinisch ebenfalls: »Sic ardet pro rege«. Dies kam ihm gelegen. An die Überdeutlichkeit und den Ungeschmack des Symbols klammerte er sich, um sich seiner Ergriffenheit zu erwehren. Oh ja, das wollte er glauben, dass heute ihr Herz für den König brannte, nachdem es ihnen erst so gründlich in die Hosen gefallen war. Aber das Schreien und Trommeln und Böllerkrachen tobte aufs Neue empor, und die Postreiter vorne bliesen mit verdoppelter Lungenkraft, da nun schon ganz nahe durch die breite Straße hindurch die Schlossfront sich zeigte. Er murmelte: »Ich habe Dummheiten gemacht, beinahe hätte ich alles verdorben. Glück habe ich gehabt. Ich will das nicht vergessen, nicht vergessen. Vivat Friedericus Rex, Magnus, Magnus, Magnus, vivat!« Ein Verlangen, allein zu sein, dies nicht mehr zu hören, wurde mächtig in ihm. Gut denn, er hatte es überstanden. Da war das Portal. Friedrich stieg aus dem Wagen, er wandte sich gegen die Menge, sandte rundum den Blick über sie, hob seinen Hut in Augenhöhe und grüßte mit Verströmung all der anmutigen Höflichkeit, die ihm als ein selten angerührtes Kapital so reich zu Gebote war. Ein neuer, noch verstärkter, ungeheuer, brausender und dröhnender Dankruf erscholl, Glockenschläge mischten sich ein, der Freudenwirbel der angsterlösten Stadt drehte sich um ihn und schlug über seinem Haupte zusammen. Und rasch, außerordentlich rasch, durchschritt König Friedrich das Portal seines Hauses, sah das Gesinde nicht an, welches zum Empfang aufgestellt war, erstieg mit seinem Reitergang die steinerne Treppe und verschwand auf der Höhe des ersten Stockwerks allein und unfestlich in sein Appartement. Hinter einem der hohen Fenster, oben zwischen den Säulen des Haupttors, hatte an der Spitze des Hofes die Königin die Anfahrt erwartet. Als sie nicht begrüßt wurde, kehrte sie in ihre Räume zurück. Im Arbeitszimmer waren auf Tischen, Konsolen und Stühlen Akten aufgehäuft, hochgeschwollene, sorgsam geschichtete Bündel, sämtlich versehen mit der Kennmarke »Au Roi«. Der Einlauf seines ganzen Staates seit Wochen durch Zwang unerledigt. Er warf einen ersten Blick darüber hin, berührte jedoch nichts, sondern setzte sich nahe bei dem brennenden Kamin auf einen Stuhl, den Hut auf dem Kopf, die Hände auf den Knien. Hier war die Zuflucht vor dem Rausch dieses Tages. Er scheute ihn, er wollte ihn nicht. Den Wonnen der Erfüllung gab er sich nicht hin. Er gedachte des Namens nicht, mit dem die Menge ihn erhoben hatte. Er verweilte nicht einmal bei dem Umstand, dass jede Gefahr nun wirklich hinter ihm lag, dass er sich Reich und Thron und politische Geltung gerettet hatte, dass die Kaiserin, sie, für deren Vorfahren seine Vorfahren einst kniend das Waschbecken gehalten, ihm den Besitz der geraubten Provinz feierlich hatte garantieren müssen. Wenn die Worte Sieg, Sieger, Triumph sein Denken streiften, dann zog sich abweisend und empfindlich etwas in ihm zusammen. Von draußen drang wieder das Rufen zu ihm. Jenes Beiwort war deutlich zu hören. Schon gebrauchten sie es geläufig. Und da der kurze Tag sich schon neigte, blitzten durch die grünen Atlasvorhänge die ersten Lichter der Illumination. Er blickte langsam von einem Aktenbündel zum anderen. Er las sogar zweimal, dreimal die Aufschrift, die überall gleich war, die unter Fortlassung jeden Titels, jeder Huldigungsformel nichts bezeichnete als seine Stellung, seinen Dienst. Musik schwoll auf, stolz, siegfeiernd, sehr geeignet, das Herz zu weiten. Und der großartige Rhythmus übte doch seine Wirkung. Und nicht eben das Nüchternste seiner Geschäfte kam ihm zuerst in den Sinn. Weltschifffahrt war möglich. Verkehr nach Indien und China. Seit kurzem besaß er Ostfriesland, Emden, die offene See. Der Gedanke einer asiatischen Handelsgesellschaft, früh schon empfangen von ihm, würde verwirklicht, nun bald ans Licht treten. Dort lag der Entwurf des Statuts. Zwischen Brandenburg, dem Sandloch, und Ophir, dem Wunderland, spannen sich Fäden. Er träumte in Erdteilen. Dies war es nicht, was er brauchte. Es ging um das Kleinste. Sollte an Schifffahrt gedacht werden, nun, dort warteten Rechnungen über den Finow-Kanal, der jetzt Havel und Oder näher verband, und über die Schleuse bei Eberswalde. Sein Gedächtnis arbeitete. Dankbar sah er nach den Faszikeln. Das Oderbruch wurde urbar gemacht, sumpfiges Ödland bei Garz und Damm und Greifenhagen und Gollnow. Kolonisten waren herbeizuziehen. Kolonisten kamen aus Thüringen. Allzu viel Geld war für Messer und Scheren in das Ausland gegangen. Dort lag der Bericht über den Zuzug der Feinschmiede aus Schmalkalden und Rula. Auch nicht genug Seife wurde im Land produziert. Neue Siedereien entstanden. Die Berechnung der Rentabilität, angefordert von ihm, dort musste sie liegen. Die Flachsspinnerei auf den Dörfern war zu heben. Prämien für das haltbarste und feinste Garn waren auszusetzen. Der Akt lag dort. Die heimische Wolle taugte nicht viel. Eine besondere Widderart mit weichem und vollem Vlies konnte aus Spanien eingeführt werden. Dort lagen die Gutachten. Auch Seidenzucht sollte nach Preußen. Eine Verordnung über Anlage und Schutz der Maulbeerpflanzungen war erlassen und ausgearbeitet. Dort lag sie. Die Musik riss gar nicht mehr ab. Ein noch stolzerer, froherer Marsch, der wahre Triumphmarsch, ertönte. Triumph? Jawohl. Es war eben Zeit zu triumphieren. Heute war vielmehr der Tag, gerade jetzt war die rechte Stunde, um zu bedenken, was dieser Triumph das Land gekostet hatte und wie die geschlagenen Wunden rasch und gründlich zu benarben seien. Mit Deklamationen nicht, das stand fest, mit Kalkulationen vielmehr, mit Tabellen, mit kleiner, saurer, langweiliger Arbeit. Jedes gelieferte Quantum Heu oder Stroh oder Korn war nach Taler und Groschen zu vergüten, jedes bei der Armee umgekommene Bauernpferd, jede durch den Feind erpresste Kontribution. Und genaue Rechnungslegung gefälligst, ihr Herren Dorfschulzen und Landräte, und dass kein 14-jähriger abgetriebener Gaul beiseite bleibe und kein Bund Stroh am falschen Ort gefordert werde. Wehe dem Beamten, der hier lässig oder irgendeines Eigennutzes, irgendeines Unrechts schuldig betroffen würde. Gerechtigkeit sollte geübt werden. Milde übrigens auch, fügte er sofort bei sich hinzu, von jenem ersten großen Begriff sich hastig abkehrend. Er stand sogar auf. Im Zimmer war es ganz hell geworden. So lebhaft schien durch den grünen Atlas die Siegesbeleuchtung herein. Mit starken Schritten begann er auf und ab zu wandern. Er überhörte ein Kratzen an der Tür. Schließlich wurde gepocht, unhöfischerweise. Fredersdorf trat ein, sein Kämmerer, sein Privatkassier, sein Faktotum, sein Vertrauter mitunter beinahe. Ein Mann, großgewachsen und schlank, mit Zügen, in denen Verstand und sogar Feinheit zu lesen war, angenehm anzuschauen. »Es ist wohl soweit?« fragte Friedrich. »Soll ich herumfahren?« »Der Wagen steht bereit, Euer Majestät.« »Das sagst du ja sonderbar. Du hast etwas. Was gibt es?« »Euer Majestät, ich bin der Träger einer betrübenden Nachricht.« »Nun, geniere dich nicht. Gibt's vielleicht Krieg?« »Herr Dion liegt im Sterben.« »Dion?« Der König wandte sich ab. Er trat ans Fenster, raffte den Vorhang etwas beiseite und blickte hinunter. Der Platz war schwarz von Menschen. Die Illumination flammte. Dion, der Hofmeister seiner Knabenjahre, den Friedrich Wilhelm aus den Laufgräben vor Stralsund dem vierjährigen Prinzlein mit nach Hause gebracht hatte. Dion, sein erster Lehrer, dem er mehr verdankte als ein bisschen elementares Wissen, Den frühesten klaren Blick nämlich, den ersten unverschleierten Blick auf diese wunderlich verworrene Welt. Dion, der muntere, gute, gescheite, der so viel um ihn ausgestanden hatte, der später nach jenem Fluchtversuch verbannt worden war, hinauf ins Mebelland zu Füchsen und Wölfen, ohne dass ich ihm eine andere Mitschuld nachsagen ließ als die Liebe zur französischen Literatur. Dion, dessen Abend er so schön und heiter zu gestalten wünschte, lag im Sterben. Er ließ den Vorhang fallen. »Mein Gott, Dion, jetzt auch noch«, sagte er zu Friedersdorf. »Ein sauberes Jahr ist das gewesen. Mein redlicher Jordan, tot, der so vortrefflich sprach und erzählte. Mein liebenswürdiger, kluger Kaiserling tot und jetzt zum Beschlusse noch dies.« Aber sein Gesicht war ruhig, während er dies sagte. Er bedauerte innig, er trauerte. Aber es war ihm doch zumut, als trete der Tod wie ein heimlich erwarteter Gast in seine Nähe. Als sei es in Ordnung, dass der Schmerz und die Vergänglichkeit ihn anrührten, gerade an diesem Tag, welcher strahlte und jubilierte. »Ich fahre sogleich hin.« »Sogleich? Jetzt?« sagte Friedersdorf betreten. »Die drei Herren Prinzen warten, um Euer Majestät auf der Rundfahrt zu begleiten.« »Die können mitkommen. Das wird keinem schaden.« Warum nur, hörten wir in der letzten Folge Tränk auf der Festung Glatz sich immer wieder fragen, warum nur hatte ihn der König, der ihn zu lieben schien, hierher auf diese Festung geschleudert? Warum hatte er ihm kein Verhör verstattet, keine Verteidigung? Warum blieb er jetzt seinem Flehen taub, seinem unablässigen Rufen nach Verantwortung und Gerechtigkeit? Glaubte er ernstlich an Verrat bei Trenk, an Bündelei mit dem Feinde? Konnte er daran glauben, bei einem jungen Offizier, der ausgezeichnet und begnadet wie keiner den glänzendsten Aufstieg in Preußen offen vor sich sah? Es konnte nicht dies, es musste etwas anderes sein. Da waren zum Beispiel Briefe aufgefangen worden, aus denen ersichtlich wurde, dass hier Leidenschaft über alle Warnungen, über alle Vernunft und jedes Gesetz triumphiere. Als Gefangener der Liebe sozusagen, weil er Amalie nicht vergessen konnte, deswegen also saß er ein. Szenenwechsel. Nach dem Frieden von Dresden kehrt Friedrich im Triumph nach Berlin zurück. Zum ersten Mal wird das Wort von Friedrich dem Großen laut. Aber es bleibt keine Zeit zum Feiern, der Alltag verlangt sein Recht. Im Arbeitszimmer waren auf Tischen, Konsolen und Stühlen Akten aufgehäuft, sämtlich versehen mit der Kennmarke Au Roi, der Einlauf seines ganzen Staates seit Wochen durch Zwang unerledigt. Der Erzähler? Friedrich warf einen ersten Blick darüber hin, berührte jedoch nichts, sondern setzte sich nahe bei dem brennenden Kamin auf einen Stuhl, den Hut auf dem Kopf, die Hände auf den Knien. Hier war die Zuflucht vor dem Rausch dieses Tages. Und gerade jetzt war die rechte Stunde, um zu bedenken, was dieser Triumph das Land gekostet hatte und wie die geschlagenen Wunden rasch und gründlich zu heilen seien. Mit Deklamationen nicht, das stand fest. Mit Kalkulationen vielmehr, mit Tabellen, mit kleiner, saurer, langweiliger Arbeit. Wehe dem Beamten, der hier lässig oder irgendeines Eigennutzes, irgendeines Unrechts schuldig betroffen würde. Gerechtigkeit sollte geübt werden, Milde übrigens auch. Während der König so vor sich hin sinnt, wird ihm mitgeteilt, dass sein Hofmeister und erster Lehrer Dion, dessen Lebensabend er schön und heiter gestalten wollte, im Sterben liege. Friedrich beschließt sofort, mit den drei Prinzen zu Dion zu fahren. Die achtspännige Galakutsche, rund überdacht und sonst offen, stand vor dem Portal. Schreien und Jauchzen erhob sich, als er hervortrat. Der Kronprinz und Prinz Heinrich stiegen wieder mit ihm ein, glänzend uniformiert. In einem zweiten Wagen folgte der kleine Ferdinand mit seinem Erzieher. Berlin hatte Anstrengungen gemacht. Die Beleuchtung war prächtig. Auf den einzelnen Plätzen flammten in breiten Pfannen offene Freudenfeuer. An allen Häusern waren Kanten und Simse dicht mit Lampen besteckt. 100 Aufschriften, farbig bestrahlt, pathetisch oder scherzhaft, zum Teil durch naive Bilder kommentiert, zeugten vom dankbaren Glück der beschützten Bürger. Friedrich gab dem Moment das Seinige. Er kam in feierlichem Aufzug. 8 Läufer, Stäbe in Händen, befiederte Mützen von verschollener Form auf dem Kopf, schritten paarweise voran, die 8 weißen Pferde, altmodisch und prunkvoll geschirrt, trugen Büsche auf ihren nickenden Häuptern, und auch die Pagen, die in Rot und Gold die schmalen Nebentritte der Karosse besetzt hielten, hatten schöne Federhüte. Dieses ganze gefiederte Wesen aber bewegte sich äußerst langsam, ruckweise und stockend durch die Massen der schaulustigen Berliner, die in Pelze und Tücher gemummt sich im Dezemberabend drängten. Vom Schlosse zur Adlergasse benötigte der Fußgänger 6 Minuten. Nach 3 Viertelstunden langte der Prunkzug an. Die enge Gasse, kurz und gebogen, war so verschwenderisch illuminiert, dass geradezu Wärme herrschte. Vor dem Haus Nummer 7, wo Dion seine Wohnung hatte, war Stroh aufgeschüttet, um den Lärm zu dämpfen. Es verfing sich in den Rädern der Kutschen. Der König ging die gewundene Treppe zum 1. Stockwerk hinauf. Die Brüder folgten. Oben standen alle Türen weit offen, auch die zum Krankenzimmer. Von der Straße her war es hell beleuchtet, genauso wie eben noch Friedrichs Arbeitszimmer im Schloss. Herr Dion starb recht öffentlich und prächtig mitten im hohen Fest seines Zöglings. An der linken Seitenwand lag er unter einem Betthimmel. Sein Gesicht war abgezehrt, das Auge ganz übermäßig groß, sein Leib, der sich unter den Decken abzeichnete, hoch aufgeschwollen. Er war bei klarem Bewusstsein. Als Friedrich an sein Lager trat, wollte er sich aufrichten, aber Friedrich kam ihm zuvor. Er nahm die Hand des Kranken und drückte sie einen Augenblick an seine Brust. Im Hintergrund, gleich bei der Tür, standen die Prinzen. Der Prinz von Preußen verlegen, die hohe Gestalt beschämt zusammengebogen, Heinrich kritisch vor sich hinschielend, auf der Schwelle ängstlich der kleine, blasse Ferdinand. »Mein liebster Dion«, sagte Friedrich, »ich habe nicht gewusst, dass Sie krank sind. Sie hätten von mir gehört. Hat es Ihnen noch gewiss an nichts gefehlt?« »An nichts«, sagte Dion, »nicht einmal völlig an der Gegenwart Eurer Majestät.« Und er wies auf einige Briefe, die zusammengefaltet auf seiner Bettdecke lagen. »Ich habe meinen geliebten Schüler sprechen hören, freilich mit jener Stimme, die er als Knabe gehabt hat.« Der König nahm den Brief, der zuoberst lag, und sah die Schrift seiner 15 Jahre. Im Schein der Festlampen, die hereinstrahlten, las er auf Französisch: »Mein lieber Dion, ich verspreche Ihnen, dass, wenn ich mein Geld selber in Händen haben werde, ich Ihnen jährlich 2400 Taler per Jahr geben will und dass ich Sie stets noch ein wenig lieber haben werde, wenn dies möglich ist. Friedrich, Kronprinz.« »Mein Gott, Dion«, sagte Friedrich, »was ist das für ein Stil? Jährlich, per Jahr. Ein ehrgeiziger Lehrer würde diesen Brief vernichten. Er ist ein wenig blamabel.« Er legte das Papier auf die Bettdecke zurück und strich dabei wie zufällig noch einmal ganz sanft über die abgemagerte Hand des Scheidenden. Dann war es still. Der Kranke, vielleicht umdämmert jetzt, hatte die Augen geschlossen. Die Prinzen dort hinten verharrten, verstört oder verstockt, aber auf dem König schien all diese Reglosigkeit und Stummheit gar nicht zu lasten. Ihn umgab befreundetes Element, vertraut vom Schlachtfeld, Vertrauter aus dunklen und einsamen Nächten. So stand er, am Tag der Lebenshöhe, inmitten seiner begeisterten Hauptstadt. Endlich, leise, ging er hinweg und stieg in seine Festkarosse. Als alle schon saßen, wandte er noch einen Blick hinauf zu jenem Fenster des 1. Stockwerkes. Sein Auge verfinsterte sich. Ein deutlicher Ausdruck des Widerwillens, ja des Ekels, trat in seine Miene. Über der Haustür befand sich zu seinen Ehren ein Bild, gar nicht ungeschickt auf ölgetränkter Leinwand gemalt, die von rückwärts durchleuchtet war. Man sah einen österreichischen General, hinter ihm eine Menge Husaren und alle ritten auf brandroten Krebsen. In der Ferne war die Silhouette der Hauptstadt erkennbar und unter dem Ganzen stand in prahlenden Buchstaben: »General Grünne will nach Berlin.« »Das soll man entfernen«, sagte Friedrich laut, in außerordentlich hartem und gereiztem Ton, und wies mit ausgestrecktem Arm nach dem Transparent. »Sogleich!« Bestürzung zeigte sich. Herr Espagne, der Besitzer des Hauses Nummer 7, der stolz neben der Tür stand, mit dem Bewusstsein, seine Sache vortrefflich gemacht zu haben, begriff nicht im Augenblick. Dann aber stürzte der andere ihm nach, unter Gepolter in das Sterbehaus, um Leiter und Geräte zu holen. Und bei vollkommenem Schweigen, bei plötzlich vernehmbarem Glockengeläut, setzte der Zug sich in Bewegung zur eigentlichen Rundfahrt durch die Illumination, deren Lichter an manchen Stellen schon zu tropfen und zu verlöschen begannen. Es war 10 Uhr, als der König wieder in sein Arbeitszimmer hinaufstieg. Ein Imbiss stand bereit. Die Kabinettsräte Eichel und Lautensack warteten. Er ließ sich in einen Sessel nieder, nahm langsam bald einen Schluck Wein, bald einen Bissen und hörte den Arbeitsplan für die kommenden Tage. Unbekanntes vernahm er wenig. Bald unterbrach er den Vortrag und befahl, ein Aktenbündel zu entschmüren. Sein Kopf brannte nicht, sein Herz ging ganz ruhig. Er war nüchtern, sachlich, still und zufrieden. Er war, wenn das Wort hier eine Stätte haben kann, er war glücklich. Die Tür ging auf. Eine Dame trat ein. Friedrich gab ein Zeichen mit der Hand und die Sekretäre verschwanden, rückwärts tretend ins anstoßende Zimmer. Die Prinzessin Amalie wollte stürmisch heraneilen, sie wollte, der Entschluss war ihr anzukennen, dem König zu Füßen stürzen, seine Knie umklammern, ihr Leid und ihr Flehen in großer Woge vor ihn hingießen. Aber wie er ihn nun unbewegt und mit trockenem Ausdruck entgegensah, sanken ihrem Willen auf halbem Weg die Flügel. Sie blieb stehen und verneigte sich. Ohne ihr die Hand zu bieten, sagte Friedrich, »Es ist liebenswürdig, dass du spät noch herkommst, mich zu begrüßen. Meine Absicht war, unserer lieben Mutter und auch dir morgen in Montbijou aufzuwarten. Ich hoffe, ihr befindet euch wohl.« Sie gab keine Antwort. Ein tiefes Schweigen herrschte, das aber den König wiederum nicht zu berühren schien. Und dann tat Amalie dennoch, was sie sich vorgenommen hatte. Nur tat sie es nicht in Ansturm und Leidenschaft, sie tat es still und rührend. Tief sank sie auf ein Knie und ihre grauen Röcke rauschten. Sie war gedämpft und unjung gekleidet. Ihr Mieder von dunkler Stahlfarbe, mit Silber traurig ausgeschmückt, erhob sich fast unstofflich schmal und zart aus dem Perlgrau der weithin gebreiteten Seide. »Ich komme um Recht, mein Bruder«, sagte sie. »Um Recht?« antwortete er leicht. »Oh, das ist meine Angelegenheit. Damit werde ich mich jetzt viel abzugeben haben. Es darf mir künftig kein Prozess mehr länger dauern als ein Jahr. Kotzegi glaubt, es sei durchzuführen.« »Ich komme um Gnade.« »Um was für eine Gnade? Kann ich für Quedlinburg etwas tun? Aber ihr seid ja reicher als ich.« »Sie verhöhnen mein Herz«, sagte sie leise. Er änderte Miene und Haltung. »Steh auf jetzt«, rief er unfreundlich. »Was ist das für ein Unfug, da zu knien? Bin ich ein Theaterkönig?« Und wahrscheinlich, um da zu tun, wie wenig er das sei, zog er die Dose und schnupfte ohne Eleganz und geräuschvoll, wie er sich jetzt im Felde anzugewöhnen begonnen hatte. Die Prinzessin gehorchte, nicht ganz ohne Mühe. Sie musste sich aufstützen, um ihre leichte Gestalt in die Höhe zu heben. Sie sagte, »Mein Bruder, ich verstehe, dass Sie zornig sind, aber es kann mich nicht schrecken. Bitte vergessen Sie nicht, dass ich Ihre Schwester bin und mich also nicht fürchte.« »Oh, nur keine leeren Worte gefälligst. Es gehört für eine Dame kein Mut dazu, aufdringlich zu sein.« »Aufdringlich?« »Jawohl. Mir fehlt die Zeit, alberne Kniefälle entgegenzunehmen. Zu ruhiger Behandlung privater Geschäfte ist Morgengelegenheit in Montbijou.« Sie beschied sich nicht. Sie konnte sich nicht bescheiden. Sie stand und ihre schönen, weitgeschnittenen Augen füllten sich plötzlich mit Tränen. Sie stürzte auf den Bruder zu und ergriff seine Hand. Er entzog sie ihr eilig. Er entriss sie ihr beinahe und wich ein wenig zurück. »Ich muss erwarten«, sagte er leise und scharf, »dass du dich augenblicklich fortbegibst. Meine Schreiber warten auf mich.« Aber sie war unfähig zu gehorchen. Ging sie jetzt, dann schien ihr alles verloren und aufgegeben. Und verzweifelt klammerte sie sich an den Vorteil der Gegenwart, der doch offenkundig keiner mehr war. Friedrich blickte sie an, auf ihren Gehorsam wartend. Sie sah ergreifend aus. Und da er sich keineswegs ergreifen lassen wollte, so schaute er schnell wieder fort. Aber nun traf sein Blick den großen Spiegel, deckenhohes Kristall, das Lüster und Armleuchter mit einer Flut von weißem Licht bestrahlten. Dort drinnen sah er sie und sah auch sich selbst. Beide erschienen sie im Profil. Ihre Häupter waren einander zugekehrt. Ein scharfes Weh, ein Mitleid voller Erkenntnis griff ihm ans Herz. Sie waren einander sehr ähnlich geworden. Er selbst und die junge, schöne Schwester, schön immer noch, obgleich ihre Frische gelitten hatte. Die früher so weichen Züge hatten Schärfe bekommen in diesem einen kurzen Jahr ihrer Jugend. Ihr Auge schien sich weiter vorzuwölben als ehedem und glich so vollends dem Seinen. Und vom Flügel der Nase lief am schmaler gewordenen Mund vorbei zum nicht mehr so blühenden Kinn die erste leichte Hinzeichnung der gleichen Furche, die bei ihm selber so bitter sich ausprägte. Ein Griffelzug des Leidens, der Enttäuschung und Entbehrung, von der gleichen Faust ihr eingegraben. O ja, von der gleichen, die auch an seinem Antlitz so gnadenlos arbeitete. »Geh«, sagte er gedämpft und hastig. »Ich gebe ihn frei.« Aber an diesem gleichen Abend war der unberatene Tränk aus seinem Gefängnis entflohen. Die Offiziere versammelten sich zum Festmahl beim Kommandanten. Tränk allein in seiner Stube hatte die helle Fensterfront sich seitlich gegenüber. Er hörte die Stimmen und erstes Klirren der Gläser. Ihm war bitter zumute, wie es dem jungen Soldaten wohl sein muss, der bei ungebrochenem Lauf der Dinge eben jetzt seinen vollen Anteil an Ehre und Freude geerntet haben würde und der stattdessen ausgeschlossen und verfemt in Gewahrsam sitzt, elend mit verloschener Hoffnung. Wie er am gleichen Mittag vernahm, ein Kurier mit der Friedensnachricht sei eingeritten, da schien es ihm plötzlich gewiss, dass der auch für ihn komme, als ein Herold der königlichen Gnade. Er glaubte, er zweifelte, er verzweifelte. Ein Foltertag lag hinter ihm. Stumpf und ausgebrannt saß er nun da. Waffengeräusch an der Tür. Im Rahmen zeigte sich Do, ein Unteroffizier hinter ihm, der eine Stocklaterne trug und zwei Gemeine. Seit jenem Abend hatte der Platzmajor sich nicht mehr sehen lassen. Er kam auch jetzt nicht freiwillig. Er vollführte nur heute, am Tag der gefährdeten Ordnung, persönlich die kontrollierende Ronde, auf Befehl des Generals. Tränk aber, ganz eingesponnen in sein Schicksal, von neuer Gewissheit entzückt und berückt, uneingedenk alles Gewesenen, den Lichtschein dort vor sich wie eine Gloriole der Gnade, war aufgesprungen, lief auf den Italiener zu und rief: »Herr Major, Sie bringen mir meine Freiheit. Ist es so? Reden Sie schnell!« Der Italiener war ins Zimmer hereingetreten, die Mannschaft mit ihm. Der Schein der Laterne, die der Unteroffizier nicht ruhig hielt, zuckte an den Wänden umher. Do gab erst keine Antwort, blickte den Gefangenen genießend an und artikulierte dann langsam, gestelzt diese Worte: »Freiheit? Davon ist durchaus keine Rede. Wie verfallen Sie nur darauf? Sie haben keine Nachricht für mich?« »Nachricht? Ich wüsste gar nicht, welche. Wer ein Verbrechen begangen hat, mag sich darein finden, es auch zu sühnen.« »Was reden Sie denn? Was fällt Ihnen ein?« »Ein Verräter«, fuhr Do noch langsamer und noch bösartiger fort, »ein Verräter an seinem Vaterland und König, der mit dem Feinde korrespondiert, hat auf günstige Neuigkeiten kaum zu warten. Gnade gibt es für ihn nicht.« Aber die letzten Worte sprach er nicht deutlich mehr aus. Tränk, außer sich vor Wut und grausam getroffen, denn er glaubte nicht anders, als jener spreche aus neuer, genauer Kenntnis, Tränk stürzte auf den Höhnenden zu, packte ihn würgend am Halse und riss ihm mit der anderen Faust den Degen vom Leib. Er schleuderte Do an die Wand und sprang selbst zurück. In der Minute vorher hat er an Flucht nicht gedacht. Nun ist sie Notwendigkeit, ist selbstverständlich. So wie er dasteht in seinem roten Rock, den bloßen Stahl in der Faust ohne Hut, so muss er fliehen. Zu seiner Linken liegt auf dem Tisch das Smaragdmedaillon der Geliebten. Auf der anderen Seite, etwas weiter entfernt, steht das Schränkchen, dessen Lade sein Gold birgt, die bedeutende Summe, dem Fliehenden so nützlich, so unentbehrlich. Sich beides zu sichern, ist nicht mehr möglich. Gleich werden sie losdringen auf ihn, voran der Major, ihm die Waffe zu entreißen, deren Verlust infamiert. So ergreift er das Kleinod, bringt es sicher unter in seine Hand und unerwartet mit einem mächtigen Satz geht er aufs Neue zum Angriff über. Mit eben der Faust, die das Bildnis umschließt, haut er dem Major vor die Stirn. Er schwingt den Degen gegen die anderen drei, die eilig zurückweichen, nicht willens, sich hier im Quartier am Friedenstag von einem ganz offenbar Verrückten das Eisen durch den Leib rennen zu lassen. Der Unteroffizier, mit seiner Laterne zum Kampf als der Letzte geeignet, ermannt sich noch und vertritt ihm den Weg. Er fliegt zur Seite. Die Laterne entfällt ihm, verlöscht, und Trenk rast draußen davon. Die Festungshöfe und Gassen sind leer an diesem Festabend. Die Rufe der Nachsetzenden finden nicht zugleich ein Echo. Trenk läuft kreuz und quer, es ist beinahe finster, die Stunde ist günstig. Wie er beim Zeughaus um die Ecke biegt, stößt er auf einen Offizier. Heute ist jeder sein Feind. Er holt aus, ihn hinzustrecken. Der fällt ihm in den Arm. Es ist Schell, der in Schärpe und Ringkragen sich zum Friedensmahl begibt. »Ich fliehe«, ruft Trenk, »leb du wohl« und will weiter. »Wo du bist, bin ich. Bruder, bedenk dir's.« Aber schon ist nichts mehr zu bedenken. Schon ist Alarm in der Festung. Schon hört man die Trommel. Schon stürzt aus den Häusern Mannschaft und Führer, Barhaupt vom Tisch weggerissen. Sie stehen die beiden am Wall. Kein Ausweg bleibt mehr. Die Tore sind weit und keiner der Hoffnung, dort zu passieren. »Hinauf«, schreit Schell. Und als der Erste ersteigt er die Brustwehr. Eine Minute zuvor ist er noch ein Offizier gewesen, der sich nach getanem Dienst in Parademontur zum Festakt begibt. »Hinauf«, schreit er jetzt und steht oben. Trenk folgt ihm, die Häscher sind nah. Da springen sie. Der Wall ist an dieser Stelle nicht hoch und Trenk kommt auch glücklich hinunter. Wohlbehalten steht er im unteren Gang vor den Palisaden. Da hört er es wimmern. »Mein Fuß, Trenk, mein Fuß! Was ist's denn, gebrochen?« »Ja, gebrochen.« Aber gebrochen oder nur verstaucht war gleich viel im Augenblick. »Bruder«, rief Schell, »du kannst hier nicht stehen. Nimm deinen Degen, durchstich mich, leb wohl.« Da lachte Trenk, dröhnend und fest, und in sein Lachen krachte mächtig, ganz nah über ihnen, die Alarmkanone hinein. »Wo ist denn dein Hut, Schell?« rief er laut. Und das war ein klarer Bescheid auf den heroischen Vorschlag. »Beim Springen verloren«, stammelte Schell. »Ja, da musst du jetzt ohne Hut übern Zaun.« »Und wenn wir drüben sind, dann bring ich dich um.« Trenk lachte noch einmal, brach aber plötzlich ab, besann sich und sagte trocken, »Hör, Schell, kannst du nicht sagen, du seist mir nachgesprungen, um mich zu fangen? Dann pflegen sie dich und befördern dich noch. Versprich mir, dass du es sagst und bleibe zurück.« »Sie glauben mir's nicht«, murmelte Schell, »der Do glaubt mir's nicht.« Trenk nickte. An Do hatte er nicht mehr gedacht. Und so half er denn unter Kanonengekrach und Verfolgergeschrei dem Verletzten über die hohen und spitzen Pfähle hinweg. Er folgte und zerriss sich die Hose dabei. Freies Feld lag vor ihnen. Die Luft war neblig. Es herrschte Glatteis. »So«, sagte Trenk, »jetzt haben wir Zeit. Die anderen müssen ja außen herum durch die Stadt. Da hast du mir immer Angst gemacht mit eurer Donnerkanone. Was hilft sie jetzt? Komm!« Und er packte sich Schell auf den Rücken. So dunkel war es und so dunstig, dass nach 200 Schritten von der Festung nichts mehr zu sehen war, und also sah auch sie keiner mehr. »Mir sieht das Blut im Gehirn«, sagte Trenk. »Wo sind wir, Schell? Wo liegt Böhmen? Wo fließt die Neiße?« Schell wies trostlos zur Seite. »Dort müssen wir durch«, sagte Trenk. »Die Husaren und Bauern sind alle schon auf und wollen ihre Prämie verdienen.« Und als hätte er selbst das Signal gegeben und die Meute entkettet, hörten sie im gleichen Augenblick in den Dörfern Sturm läuten und hörten die alarmierten Bauern brüllen und blasen. Zwei Szenen der letzten Folge haben für die Geschichte von Amalie von Preußen und Friedrich von Trenk neue Perspektiven eröffnet.

Es schien immer kälter zu werden. Der unbeweglich hängende Shell litt zu den Schmerzen in seinem Fuß alle Höllenpein der Erstarrung. Mehrmals nahm ihn Trenk herunter, setzte ihn vor sich auf den Boden ohne ein Wort und rieb ihm gewaltig den Rücken, die gesunden Glieder und das Gesicht. Ein Stück weiter oberhalb fanden sie einen Kahn. Sie zerrten und rissen ihn los. Sie fuhren hinüber und gewannen in kurzer Frist das hier ganz nahe Gebirge. Schneetreiben hatte eingesetzt. Schnee lag tief hier und lag schon lange. Seine harte Rinde brach ein bei jedem Tritt. Kein Erkennen der Richtung war möglich. So wanderten sie. Trenk hatte für den Begleiter einen Buchenstock geschnitten. Daran half er sich vorwärts auf kurze Strecken, um dem Gesunden Erholung zu gönnen. Sonst aber schleppte ihn Trenk bis zum Knie, ja bis zum Gürtel wühlte er kämpfend im Schnee. Der Sturm blies ihnen durch das vom Eise steife Gewand, vom scharfen Gestöber waren sie blind. Die Nacht hatte kaum erst begonnen. Jetzt kam sie erst recht. Jetzt war sie erst da. Nie würde sie enden. Aber ein geisterhaft heilloses Vorlicht brach an. Sie meinten weit, weit gegangen zu sein, längst schon über die Grenze. Und da hörten sie, mit dem Schreck der Verdammten, ganz nahe die Glatzer Uhr schlagen. Sie entkamen. In Braunau, der preußischen Grenze zunächst, fanden sie Zuflucht. Hier heilte Schell seinen Fuß. Trenk schrieb an die Freundin, an seine Mutter, seine Schwester, an Kameraden. Kein Brief schien anzukommen. Jedenfalls kam keinerlei Antwort zurück. Nach 3 Wochen zogen sie fort, mitten im Winter. Sie waren heimatlos. Im Weltraum, so schien es Trenk, irrend zwischen Planeten, hätten sie nicht einsamer sein können. Sie umwanderten die Grenzen von Friedrichs Monarchie, um durch Böhmen, Mähren, Polen jenes brandenburgische Randgebiet zu erreichen, wo die tränkische Familie begütert war. Ärmer als ein Bettler, zerlumpt wie ein Strauchdieb, wanderte der Liebling des Königs von Preußen durch das armselige Grenzland. Schell hatte Schärpe und Ringkragen verkauft und er selbst seine Uhr, seinen Erbring und ein paar Smaragde aus seinem Medaillon. Er hätte alle verkauft, aber niemand wollte sie haben. Hin und wieder zeigten sich preußische Werber auf ihrem Weg. Sie liefen dem stattlichen Tränk nach und setzten ihm zu. Sie stellten ihm lärmend das Glück vor, dass er in Friedrichs Armee noch machen könne. Selbst bis zum Korporal werde er es bringen. Sie nötigten die 2 Vagabunden in eine Kneipe und ließen Bier und Schnaps auffahren, um die Betrunkenen leichter zu überrumpeln. Das waren gute Tage für Trenk und Schell, denn auf solche Art kamen sie mitunter zu warmen Bissen. Jede sinkende Nacht aber bedeutete ein hässliches Abenteuer. Erträglich war sie noch, wenn sie auf dampfendem Strohlager unter hanakischen und polnischen Fuhrleuten verbracht wurde. Fantastisch, unglaubhaft kamen sie daher auf den löcherigen, verschneiten Straßen, der hochgewachsene Kräftige mit einem Fuhrmannskittel am Leibe, denn der rote Garderock war lange verkauft. An der Seite den Pallasch, 2 Pistolen im Gürtel. Daneben der Kleine, bleich und schlottrig wie ein Gespenst in einem geflickten Zigeunerwams. So zogen sie, mit Widerwillen angestaunt, durch Dörfer und Städtchen, trübseliger eins als das andere, durch Politz und Leibnik und Bobrak und Janow und Danko und Sduni und Punitz und Storchnest und Schmiegel und Bentschen und Lettl, lauter Namen, aus deren ödem Klang schon das Elend zu husten schien. In dunkler Nacht klopfte Trenk an das Tor seiner Schwester. Das Schloss, darin sie mit ihrem Gatten lebte, stand nahe der polnischen Grenze. Der Ort hieß Hammer. Man ließ sie draußen stehen. Schneetreiben herrschte, wie einst in der Fluchtnacht. Endlich kam der Bediente zurück, drückte Trenk eine Anzahl Goldstücke in die Hand und schlug das Tor wieder zu. Trenk, außer sich, warf das Geld in den Schnee. Er wollte eindringen, wollte die unnatürliche Schwester stellen, wollte sie strafen, wollte sie töten. Schell, aus Leibeskräften, umklammerte ihn, hielt ihn zurück, schrie ihm, den Sturm übertönend, Worte der Besinnung, der Mahnung zu. Dann kniete er nieder und grub mit erstarrenden Fingern die hingeschleuderten Dukaten aus dem Schnee. Sie sprachen kein Wort mehr. Sie tappten durch den nächtlichen Wald nach Polen zurück. Im Orte Lettl blieben sie. Sie schliefen und aßen. Sie lebten vom Almosen der Schwester. Ein letzter Bote war abgefertigt an die Mutter in Breslau. Ununterscheidbar verschlichen die Tage. Sie aßen und schliefen. Schon dachten sie und hofften nicht mehr. Da kam Hilfe. Frau von Lostange schickte mit einem sicheren Mann 500 Louisdor und ein diamantenes Halskreuz. Keinen Gruß, keine Zeile. Am gleichen Abend saß in der Gaststube unten an ihrem Tisch ein reisender Kaufmann. Neben ihm hing sein langer, rauer polnischer Pelz. Der Mann hatte Zeitungen vor sich ausgebreitet, fettiges Papier, in verschiedenen Sprachen bedruckt. Und essend las er. Trenk, der viele Wochen aus der Welt nichts Rechtes erfahren, bat sie sich aus und bekam ein Druckerzeugnis in die Hand schon älteren Datums. 6 Löschpapierseiten, allerkleinsten Quartformats. Das wienerische Diarium. Das Blättchen enthielt, zurechtgestutzt, offenbar von einer pedantischen Zensur, Nachrichten aus Ungarn, aus den Niederlanden, aus Frankreich. Diesem politischen Teil schloss sich ein Verzeichnis der neuerdings in Wien Verstorbenen an, wobei in keinem einzigen Fall eine andere Todesursache angegeben war als das sogenannte hitzige Fieber. Und höchst langatmig, beinahe 2 Seiten bedeckend, folgte ein Bericht über die Festlichkeiten bei der Vermählung eines Grafen Vassin mit einem Hoffräulein Comtesse Lamberg. Trauungszeremonien, Gratulationskur, Festtafeln, Bälle, Schlittenfahrten, Galareiten, Feuerwerke. Aber die letzte, die 6. Seite des Diariums, brachte Anzeigen öffentlicher und privater Natur. Hier stutzte Trenk. Er las noch einmal. Er hatte die Ellbogen auf den benästen Wirtshaustisch gestemmt und hielt sich mit beiden Händen das Blättchen nahe vors Auge. »Ja, ja«, sagte er vor sich hin, »dasselbe hier, dasselbe dort.« »Was ist dasselbe dort?« fragte ihm gegenüber Schell mit vollem Mund und griff nach der Zeitung. Da aber Trenk nicht losließ und wortlos weiter darauf niederstarrte, kam er kauend um den langen Tisch herum und blickte ihm über die Schulter. Er sah es sogleich, stark umrandet, auffällig gedruckt, nahm der Aufruf die Mitte der kleinen Seite ein. Er war unterzeichnet von dem Grafen Löwenwalde, General der Kavallerie und Präsidenten des Inquisitionskriegsgerichts, und forderte alle Welt zum Zeugnis auf, wieder den Oberst der Panduren, Franz Freiherrn von der Trenk. Es handelt sich, hieß es, einmal um die bereits bekannten Verbrechen, Unterschlagung nämlich von Staatsgeldern, Brandschatzung der eigenen und der feindlichen Länder, Misshandlung untergebener, Notzucht, Atheisterei, Kirchenraub, Schändung heiliger Gefäße. Sodann aber sei jetzt ein weiterer Punkt hinzugekommen. Der Oberst habe, so werde bezeugt, im letzten Kriege am Tag der Schlacht bei Sohr den preußischen König Friedrich im Bette liegend überrascht. Er habe ihn gefangen genommen und dann trotz Pflicht und Eid gegen ein Lösegeld wieder freigegeben. Jedermann, der hierüber etwas vorzubringen habe, werde dringlich eingeladen, sich nach Wien zu begeben. Vergütung der Kosten war versprochen und ein Tagegeld von 1 Dukaten. »Liest du das, Schell?« fragte Trenk und deutete auf die Stelle. »Im Bett gefangen hat er ihn. Und dabei bin ich selber vom frühen Morgen an mit dem König im Feld umhergeritten. Und wie der Pandur ins Lager fiel, war niemand mehr drin als ein paar Kranke und Knechte. Aber so treiben sie es mit uns, Schell. Da kannst du es nun sehen.« Der Schwabe war an seinen Platz zurückgekehrt. »Ja«, sagte er, »das ist halt ein Schwindel. Aber er hat ja genug auf dem Kerbholz, dein Herr Pandurenvetter. Wenn sie ihn hängen, geschieht's ihm sicher recht.« »Hängen? Einen von uns? Pass auf, was du redest, kann ich dir sagen.« In der Wirtsstube war man aufmerksam geworden. Niemand sprach mehr. Gedämpft, sagte Schell, »aber hör einmal, worüber regst du dich auf? Du bist doch selber ausgeritten, um diesen Vetter umzubringen. Dann hat er dir deinen Freund weggeschossen. Nichts als Elend hast du gehabt durch ihn. Noch vor ein paar Tagen, nachts in Kobylin, im Stroh, hast du gesagt, das sei dein feurigster Wunsch, diesem Panduren einmal so richtig durch seinen roten Mantel zu stechen, und zwar oben links in die Brust. Und jetzt fährst du mich an wegen des Menschen. Komm hinauf zu uns, sagte Trink statt aller Antwort. Ich muss hin, sagte er in der Schlafkammer, als das Talglicht brannte. Sofort muss ich hin. Morgen mit dem Frühesten. Nach Wien musst du, schrie Schell. Ja, Heilandskreuz, was geht denn dich die ganze Scheiße an? Dein sauberer Vetter ist vielleicht auch nach Preußen gekommen, um dir zu helfen? Das verstehst du nicht. Aber das verstehe ich, dass du nie mehr zurück kannst in dein eigenes Land, dass der König dann wirklich glauben muss, du seist ein Verräter. Zurück darf ich doch nicht mehr. Komm jetzt nur mit nach Warschau, Tränk, dort sehen wir weiter. Vielleicht gehen wir wirklich für ein paar Jährchen nach Indien oder nach Russland. Bloß nach Wien geh nicht, Tränk, dann bist du gestempelt. Und glaub doch nicht, dass ein Halunke wie dein Vetter dir es danken wird. Beschimpfe ihn nicht, er ist unglücklich. Ach, unglücklich. Zu bunt wird das halt getrieben haben. Im diesjährigen Kalender kannst du schon lesen, wie er es in Bayern gemacht hat. In Vilshofen einmal hat er 3 kleinen Kindern nacheinander Nase und Ohren abgeschnitten, weil die Eltern nicht haben sagen wollen, wo das Geld war. Was willst du denn für so einen riskieren, Trink? Sei doch kein Narr. Das kann alles Verleumdung sein, so gut wie das Märchen von dem König von Preußen. Und kurz und gut, ich gehe jetzt hinunter und frage den Wirt um Pferde. Trink, lass dich bitten. Ich weiß schon, dass du nichts auf mich gibst, aber diesmal habe ich das kältere Blut. Komm nach Indien, Trink. Wir machen unser Glück und lustig ist's auch für 2 junge Kerle. Pass auf. Ich mach alles für dich. Ich putze dir den Gaul. Ich schmier dir die Stiefel. Ich schlaf nachts vor der Tür, wenn die Schlangen kommen. Schell, sagte Trink und legte ihm die Hand auf den Arm. Denk dich an meine Stelle. Soll ich so an ihm handeln wie meine Schwester an mir? Der Oberst ist ein tapferer Soldat. Er hat für seine Monarchin viel getan. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Ich bin der Nächste dazu, um den bösesten Klagepunkt aufzuklären. Sein Verwandter bin ich, sein Leidensbruder bin ich auch. Und sein nächster Erbe auch, Tränk, und bloß davon werden die Leute reden. Es wird heißen, du wollest nur nicht, dass sein Vermögen konfisziert wird. Dann soll es so heißen. Ach, Tränk, Tränk, warum habe ich bloß keine Röcke und kein langes Haar? Auf deine Freundin würdest du hören. Aber gut, ich fahr mit dir. Nichts da. Du gehst nach Warschau. Es geschah so. Am frühen Morgen teilte Trenk seine Barschaft mit dem Schwaben, nahm freundlichen Abschied und reiste mit Eilpferden. In Krakau gönnte er sich kaum die Zeit, anständige Kleidung zu kaufen. Durch ödes Land rasend näherte er sich von Nordosten der Hauptstadt, kam gegen Abend über die Donaubrücke, wurde beim Roten Turm visitiert und fuhr ein. Das Erste, was ihm auffiel, als er den Kopf durchs Wagenfenster steckte, waren die Laternenanzünder, die sich mit ihren langen Lichtstangen durch die dämmernden Gassen bewegten. Ihre Uniform war braun mit Rot und sie trugen einen Säbel. Das machte einen sonderbaren Eindruck auf ihn. Sein Gasthof stand am Neuen Markt. Er bekam in dem uralten Haus eine Stube im ersten Stockwerk, bestellte ein wenig Essen und trat wartend ans offene Fenster. Der Februarabend war mild wie ein Abend im Frühling. Volkreiches Treiben herrschte. Mitten auf dem Platz war ein fliegendes Marionettentheater aufgeschlagen. Er konnte sehen, wie sich in dem beleuchteten Ausschnitt die kleinen Figuren bewegten. Die Witze des Hans Wursts, seine Pritschenschläge und das Lachen der Zuschauer schallten herauf. Nicht weit dahinter, ebenfalls unter freiem Himmel, stand eine Garküche, aus der mit dem Klappern des Geschirrs Speisengeruch und so dichte Qualmwolken hervordrangen, dass die Kirche zur Rechten und ihr gegenüber das stattliche Haus mit den vorgebauten Arkaden zuweilen fast eingehüllt wurden. Kutschen und Sänften langten hier an. Die Sänften getragen von Bedienten in langen roten Röcken, schon der 2. Uniform, die Trenk hier in Wien befremdete und die ihn, freilich als niedriges Abbild, an seinen roten preußischen Garderock erinnerte. Verhüllte Gäste stiegen unter den Arkaden aus. Die ganze Front war strahlender Held. Musik klang herüber. und hinter den hohen Fenstern sah man schattenhaft die Tanzenden sich bewegen. Der Aufwärter trat mit den Speisen ein, hinter ihm der Wirt, um seinen Gast zu begrüßen. Von ihm erfuhr Tränk, dass jenes Haus die berühmte Mehlgrube sei, Schauplatz aller vornehmen Maskenbälle im Karneval. Denn freilich, es war Karneval. Ein Karneval, den er bis jetzt auf mährischen und polnischen Landstraßen zugebracht hatte. Maskenball. Der Wirt diensteifrig erklärte sich bereit, das nötige Kostüm zu beschaffen und kam nach 10 Minuten zurück, überm Arm einen weißseidenen Domino, der nicht völlig sauber war, und in der Hand eine weiße Larve. Nun gebe es freilich noch eine Voraussetzung für den Zutritt, sagte er zögernd. Was für eine Voraussetzung? Das Eintrittsgeld vielleicht? Nein, die Standesfrage. Es sei ein streng adeliger Ball. Da möge der Wirt sich beruhigen. Und vermummt als eine weiße, riesengroße Erscheinung, überschritt er den Platz und trat unter den Arkaden in das Tanzhaus zur Mehlgrube ein. Im Untergeschoss hatte ein Kommissär seinen Stand, ein früherer Hofbedienter, den die meisten Herrschaften lange bekannt waren. Wie er den großen Herrn im Domino vor sich stehend sah, sagte er vertraulich aufs Geratewohl: »Der erlauchte Herr Graf von Martinitz, nicht wahr?« »Nein, der Baron Tränk.« »Jesus Maria«, rief der Kommissär und hätte sich beinahe bekreuzigt, »sandt denn euer Gnaden schon wieder auskomme?« »Ich bin nicht der Oberst«, sagte Tränk und schob flüchtig seine Larve zur Seite. »Ich bin sein Vetter aus Preußen.« Er bezahlte seine Dukaten und stieg die flachen Treppen zum Saal hinauf, vom Kopfschütteln und Gemurmel des Kommissärs gefolgt. Der Saal war einfach. Ein schmuckloses Rechteck mit umlaufender Galerie, an deren einem Schmalende das vielköpfige Orchester postiert war. Man tanzte hier noch die alten, ursprünglich steif gemessenen Figurentänze, aber man tanzte sie gelöst, ja ausgelassen, mit der ganzen Ungezwungenheit von Leuten, die unter sich sind. Die Kaiserin selber, lebenslustig bei all ihrer Frömmigkeit, besuchte mitunter die Bälle in diesem Haus. Man war fast allgemein maskiert. Dennoch wurde Tränk sich sofort bewusst, dass er noch niemals in seinem Leben eine solche Menge von schönen Frauen beisammen gesehen hatte. Weiche, mild geformte Gestalten neigten und versagten sich. Arme, Dekolletés und Schultern schimmerten sehnsuchterweckend. Und als der Fremdling zur Galerie hinaufgestiegen war und sich übers Geländer beugte, empfing er wie eine Woge von köstlichem Duft das Lachen und Rufen, das volle Schwirren einer gepflegten Freude. Schlafend hierher gebracht, hätte er beim ersten Laut gewusst, dass er nicht mehr in Preußen sei. So anders tönte das hier, so warm, so unbekümmert, so sinnlich gelöst. Ein Reiz des exotisch-internationalen mischte sich ein. Zwar, der Neuling hätte schwerlich Namen zu nennen gewusst, aber was an solchen Abenden in diesem Festhaus sich heiter und üppig dort unten bewegte, das war der Adel eines Weltreichs. Aus vielen Himmelsgegenden her versammelt, in den Strahlenkreis der römischen Krone. Es waren die Schwarzenberg, Liechtenstein, Schönborn, Paar, Kevenhüller, Heberstein, die Palfi, Banfi, Erdödi, Batjani und Esterhazy. Das waren die Kolowrat, Kortek, Kinski, Klamgalas und Lobkowitz, die Klari, Coloredo, Colalto, Castelbarco, Silva, Taruca.